Alle Hörer werden denken, Gott, jetzt machen die Spackos echt noch weiter, ey. Ja, aber ist mir egal. Wir haben jetzt die 2 Stunden Schallmauer haben wir jetzt durchbrochen. Da haben wir letztes Mal. Jetzt schon, echt ja? jetzt. Wir haben jetzt 2 Stunden durch. Aber sehr ist gut. Scheißegal, wir ziehen das jetzt durch. Das ist hier eine Sondersendung. Die erste von vielen. Ich will jetzt nur noch mal kurz anmerken, alle, die im PGC sind, ich will nie wieder hören, dass die Mods nichts machen bei uns. Das wird keiner hören, was du jetzt gesagt hast, weil kein Mensch so weit hören wird. Wer es gehört hat, der fühlt sich angesprochen. Wenn er Mods, dann Mods, da wenn nicht, mir egal. Zuhörer. Herzlich willkommen zum PlayStation Gentleman Cast 000 Teil 2. Wir sind immer noch beim E3 Spezial. Ich bin der Sören, habe mich ja beim letzten Mal schon vorgestellt. Mit dabei ist der Mick und wir haben einen Neuzugang heute dabei. Einer aus der Moderatorengruppe, Sven, herzlich willkommen. Ja, hallo, danke. Schön dabei zu sein. Ja, das freut uns. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du im PlayStation Gentleman Club, damit die Leute auch, sag ich mal, eine Ahnung haben, dass du nicht unbedingt unter Sven dort fungierst, sondern vielleicht mit einem anderen Namen. Ja, das tue ich eigentlich nicht. Also ich laufe auch im PlayStation Gentleman Club unter Sven oder Sven W., glaube ich, ne? Ja, das so sieht das aus. Stimmt, nur im PlayStation Network bist du anders unterwegs, ne? Ja, da ist mein spezieller Name Woody the Rabbit. Ja, genau, alle nennen dich auch immer Woody. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe ganz, ganz selten, dass ich zu dir überhaupt. Also ich glaube, ich habe heute das erste Mal zu dir Sven gesagt und wir haben uns bestimmt schon ein paar Mal unterhalten. ich sag auch immer nur Sven, wenn ich böse bin. Also. Meine Mutter auch. Also da bleibt drei was Gemeinsames. Sagt die auch Woody? Nee, die sagt eigentlich auch immer Sven. Oder Svenny, okay. Ne? Aber das sollte man nicht unbedingt tun. Svenny, ich schreibe es mir auf. Warte. Wir notieren es, genau. Nee, Woody ist schon okay, können wir auch so verwenden. Wenn ich das genehmer ist, ist das kein Problem. Ist Gewohnheit, ne? Ich kann auch Sven sagen, das ist kein Ding. Ihr könnt auch Bild wechseln, das ist überhaupt kein Problem. Ja, haben wir eben kurz einmal noch rückblickend auf unseren letzten Teil. Wir haben dort gedacht, wir schaffen mal eben kurz die ganze E3 durch. Haben dann allerdings feststellen müssen, dass das nicht so einfach war, wie wir uns das gedacht haben und nach 2 Stunden erst mit der PK von Sony irgendwie durch waren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt Teil 2, indem wir die PKs der anderen, sag ich jetzt mal so, Bethesda, Microsoft, Square Enix, Ubisoft, EA, Nintendo, einmal so ein bisschen besprechen werden. Und zu den Themen zu den Sachen, die dort vorgestellt worden sind, einfach mal so ein bisschen das Wort verlieren werden. Habe ich was vergessen oder wollen wir direkt loslegen? Ja, wir können direkt loslegen. Also ich glaube, das ist schon ganz schön viel, ne? Wir haben schon ganz schön was auf der Agenda, sag ich jetzt mal so. Die erste PK auf der E3-Serie E3 war von Bethesda. Ich habe die PK selbst nicht gesehen. Hast du irgendeine PK auf der E3 überhaupt gesehen, Sven? Ja, ich habe mir irgendwie die Abende jetzt nochmal, weil ich dann doch immer sowas gerne mal wirklich sehe und nicht nur mir die Berichterstattung angucke, habe ich mir Microsoft angeschaut und Sony, aber das habt ihr ja schon beides durch. Beides nicht. Microsoft haben wir noch gar nicht durch. Ja, also kommt gleich quasi dann nach Bethesda. Ja, und Ubisoft habe ich mir zum Teil angeguckt, aber leider nicht ganz. Aber da habe ich auch ein bisschen was von gesehen, auf jeden Fall. Ja, ich habe mir zum Beispiel nur die Sony-PK, nee, gar nicht wahr, ich habe mir zwischendurch die Microsoft-PK angeguckt live und ich habe mir die EA-PK zwischendurch live angeguckt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, ich gucke mir eins von Anfang bis Ende an. Ich habe mir viele News danach irgendwie angelesen und habe mir die Trailer danach auch teilweise irgendwie angeschaut. Und ich glaube, nächstes Mal werde ich mir schon die ein oder andere PK angucken. Das ist ja auch immer so eine Sache, wann das läuft. Ja. Wenn man arbeitstätig ist, dann ist es ja nicht immer so einfach, das zu verfolgen. Das stimmt. Ich war bisher noch nicht so freaky, dass ich mir da Urlaub für nehmen muss. Nee, ich ziehe mir das dann irgendwie doch dann irgendwie abends im Bett oder so mal auf dem Tablet irgendwie rein. Die Microsoft, wie gesagt, und die Dings sind voll auf YouTube. Aber ja, also das ist dann immer schöner irgendwie, als wenn man das alles nur immer so zusammengeschnitten kriegt, wie jetzt von uns beispielsweise. Yeah. Ja, aber ganz ehrlich. Wenn man komplett sich anguckt. Wenn ich ins Bett gehe, ne, wenn ich mir dann so ein YouTube-Video angucken möchte, ne, wenn ich ins Bett gehe, kannst du bis 3 zählen und ich schlafe. Okay. Das ist schlecht. Das möchte ich auch gerne können, ey. Von daher lohnt sich das nicht, sich da irgendwelche PKs oder wie auch immer anzugucken. Ja, doch. Also ich habe das auf jeden Fall durchgezogen, weil wie gesagt, die wollte ich echt gerne sehen. Aber leider Nintendo wollte ich mir eigentlich auch noch angucken, aber das hat bisher noch nicht so geklappt. Aber ich glaube, das war jetzt auch. Ja, ich habe mir so eine Zusammenfassung angeguckt, das war jetzt nicht so richtig überzeugend oder nicht richtig viel auch mal wieder. Also vielleicht das Spannendste für mich, ganz blöd, aber es ist wahrscheinlich Yoshi's Woolly World. Ja, kommen wir nachher. Kommen wir erstmal jetzt zu Bethesda, würde ich sagen. Erstes Spiel, na nicht das erste, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier die Reihenfolge ist, wie sie es vorgestellt haben. Aber lasst uns erstmal über Fallout 4 reden. Was haltet ihr von Fallout 4? Was erwartet ihr? Kauft ihr es? Ja, ich habe ja beim letzten Podcast schon gesagt, dass das Ding halt ein Blindkauf ist für mich, weil es halt einfach, wenn es ein bisschen mehr als Fallout 3 macht, dann ist alles cool und dann wird das Ding halt gekauft und es ein bisschen Anschein macht, wird es auch so kommen, also mit den ganzen neuen Kleinigkeiten, die du da so siehst, ja, klar. Aber es haben ganz, ganz viele über die Grafik gemeckert, ne? Gab ja so einen halben Shitstorm, sag ich mal so, ne? Ja, aber war das nicht bevor der PK? Also das kam doch nee, danach. Bevor. Ach, danach auch? Ja, ja. Okay. Ja, der Hund sah nicht so toll aus. Der Hund sieht wirklich scheiße aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist also, ein Schäferhund ist unwürdig. Nein, Quatsch, das ist ein fucking Videospiel-Schäferhund. Wie soll er schon aussehen? Das ist mir wirklich egal. Also Fallout 3 war jetzt auch nicht die Offenbarung, was die Grafik anging. Aber das will das Spiel ja auch gar nicht. Das will weitläufig, das hat viel, viel Liebe zum Detail. In manchen Kleinigkeiten findest du immer irgendwo eine Ecke, wo du denkst, ah, geil. Und da ist mir die Grafik wirklich komplett unbedingt. Wenn ich einen Grafikblender haben will, dann kaufe ich entweder Gears 4 oder, kommen wir ja später auch zu, oder Forza schieß mich tot oder zock Uncharted. Also dann will ich geile Grafik haben, aber nicht bei einem Fallout. Definitiv nicht. Na, ich bin irgendwie bei Fallout 3, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nie so ganz mein Spiel gewesen, aber es ist natürlich ein Megatitel, ne? Also man muss es auf jeden Fall mal anspielen, auf welche Art auch immer, und dann gucken, ob es was für einen ist und dann entweder durchziehen oder es lassen. Also wie es jetzt da aussah, hat es mich auf jeden Fall schon wieder gereizt. Und ich finde diese ganzen Möglichkeiten, sich da irgendwie, heute sagte ein Kumpel zu mir, der das auch auf jeden Fall ein riesen Fallout-Fan ist, man kann sich eine Festung bauen, eine Festung bauen, und das ist natürlich interessant, irgendwie da so, sich in so einem Rollenspiel so ein richtig eigenes Haus da hochzuziehen und diese ganzen Möglichkeiten zu personalisieren, also diese Rüstung da anzupassen und überhaupt, also das wird, glaube ich, nochmal deutlich umfangreicher als Fallout 3, und das war ja schon mega umfangreich. Also das wird mit Sicherheit einen Riesenspaß machen, ne? Wenn es das Schöne ist. Was ich witzig fand, ist, in der Collector's Edition ist so ein richtiger Pip-Boy dabei. Also dieser Pip-Boy ist ja dieser Computer, den er am Arm hat. Ja. Und den kriegt man quasi bei der Collector's Edition dazu. Da kann man ein Smartphone reinpacken. Exakt. Ja. Und dann ist das mein Second Screen vom Spiel. Ja. Irgendwie funny. Also irgendwie finde ich das witzig. Das ist eine super geile Idee auf jeden Fall. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie bezahlen würde. Ich meine, Collector's Edition wird wahrscheinlich schweineteuer sein. Ich bin nicht derjenige, der jetzt groß irgendwie Collector's Edition gekauft hat. Aber ich finde diese Idee dahinter einfach witzig. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also da haben sie, denke ich, sich auch mal was echt einfallen lassen für so eine Collector's Edition, was wirklich Sinn macht. Ne? Während jetzt zum Beispiel, was ich heute gestern gelesen habe, irgendwie die ganzen Batman-Leute irgendwie auf ihre Collector's Edition 14 Tage warten müssen, weil dieses komische Modell nicht richtig produziert worden ist. Also das hat wohl Probleme, und jetzt müssen die Leute, die anderen kriegen das Spiel alle am Dienstag, oder haben es ja teilweise jetzt schon wieder lesen konnten im Gentleman Club. Und die Collector's Edition Leute müssen warten, weil diese Batmobil-Figur nicht so richtig produziert werden konnte und da Fehler aufgetreten sind, dass sie jetzt die teilweise wieder zurückgerufen haben. Also das ist aber dann irgendwie so eine Figur, die, ja, die ist vielleicht ganz schön, aber sowas wie jetzt bei Fallout 4 macht auf jeden Fall noch mal mehr Sinn. Das kann man wirklich ins Spiel einbinden. Irgendwie. Das ist irgendwie lustig. Ja, das ist halt cool. Das ist halt ein Plastikspielzeug, was vielleicht nicht ganz dumm in der Ecke rumsteht. Also wenn ich überlege, die anderen Collectors Edition, da kriegst du dann eine Dante-Figur, die stellst du dir hin, die staubt ein, du kannst damit nichts machen, kannst du angucken, denkst du, oh ja, das sieht aber gut aus. Und mal warten. Ja, aber es gibt mit Leute, dem, die finden das auch cool. Gibt Leute, die finden diese Figuren auch cool, die stellen sich das hin oder die haben eine Vitrine. Und ey, es gibt auch Leute, die gehen mit dem Hund auf einen Frisiersalon und finden das auch toll. Also ja, alle sind Geschmäcker verschieden. Ja, es kaufen auch Leute Amiibos, also das darf jeder machen, wie er will, aber wenn das ein Ding Nutzen hat, dann sehe ich auch den Mehrwert hinter einer Collector's Edition oder wenn da... Wo war das denn? Ich sag jetzt mal nicht, dass ich zwei Amiibos habe, ne? Ja, das, ey, Woody, bei dir, ohne Scheiß. Wundert dich, was sagst du. Woody, hör dir den letzten Podcast lieber nicht an. Hör dir den letzten Podcast an, da weißt du Bescheid. Dann, ja, genau. Lieber nicht, sonst redest du nicht mehr mit uns. Ging's da aber auch um mich oder was? Ja, ja, unter anderem, ja. Nein. Alter, jetzt geht's aber wir ab. Haben, hier, wir ja, haben dir eine eigene Sparte gewidmet. Ja, ist ja über super. Dich okay. Nein, also wirklich nochmal anhören, ey. Ich stolper hier einfach rein, weiß von nix, ey. Das ist ja nicht schlimm. Das macht das ja für uns viel interessanter und viel lustiger. Vor allem treiben wir so den Trash-Talk-Höhepunkt immer weiter nach oben. So. Das heißt, alle anderen Ausgaben wären todeslangweilig. Nein, aber ich finde es halt auch interessant, dass sich da mal wirklich einer Gedanken macht, was man so mit den Gimmicks machen kann. Also mit den Collectors Edition, dass man mal sagt, okay, wir machen mal was, wovon die Jungs wirklich auch... wo die halt wirklich mit dem Ding vorm Fernseher sitzen und gucken die ganze Zeit auf ihren Pitboy und tippen da rum. Also vor allem, das ist für jeden Fallout-Fan das Teil, was sie sich, glaube ich, auch wünschen. Ja, genau. Ja. Also ist auf jeden Fall mal eine schöne Dreingabe, sagen wir es einfach mal so. Also genau. Es ist auf jeden Fall eine schöne Dreingabe. Das Ding macht irgendwo wahrscheinlich auch entfernt Sinn. Ob man sowas jetzt braucht, ist wie bei jeder Collector's Edition fragwürdig. Ne? Es ist ja jetzt zum Beispiel auch unser Lieblingsthema Destiny hat jetzt auch wieder eine neue Collector's Edition angekündigt für eine Erweiterung. Also wo das ganze Spiel drin ist mit drei Erweiterungen oder was, weiß ich auch nicht. Braucht man das? Nein. Aber wenn man wirklich Fan ist, warum soll man sich's nicht kaufen dürfen, sollen, wollen, tun, getan? Ne? Klar. Das ist schon... Jedem, wie er es mag. Ich hab ja auch schon gesagt im letzten Podcast, wenn ich mit meiner Finanzministerin gesprochen habe und die das Ding durchwinkt, dann könnte ich mich auch dazu erbarmen, die Pitboy-Dingsbums zu kaufen. ich bin da ja nicht abgeneigt. Das Problem ist, wie ist denn das mit, was für ein Handy sollst du haben? Wahrscheinlich wieder so ein iPhone-Ding. Ich guck da jetzt auch schon die ganze Zeit parallel hier auf die Webseite und versuch das jetzt irgendwie mal rauszufinden, aber das ist irgendwie gar nicht so einfach, wie man das jetzt hier irgendwie macht. Also, vor allem, wie es dann gekoppelt wird. Die können ja schlecht nicht ein Android reinpacken, sag ich mal, wo die Anschlüsse teilweise unterschiedlich sind, wenn die irgendwie da einrasten oder wie auch immer. Beim iPhone ist es natürlich einfach. Die haben unten ihren Anschluss, ziehst du rein und dann ist fertig. Aber ich habe kein iPhone. Also ich könnte es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ja, also man baut da auf jeden Fall sein eigenes Smartphone rein, so viel ist sicher. Dann werden sie wahrscheinlich irgendwie so eine Geschichte genommen haben, dass du so ein 4, noch was 7 oder 5 Zoll Smartphone da reinklatschen kannst und dann ist das wahrscheinlich hast du ein bisschen Sekundenkleber dabei und dann musst du die restlichen Teile selber ankleben, damit du das dann reinpacken kannst. Ja, wahrscheinlich stellt halt das Smartphone auch nur das Display dann ja zur Verfügung. Ja, genau. Also das Display und mehr eigentlich auch nicht. Nee. Und soll halt wirklich nur die Companion App dann laufen und dann genau. Ich stell mir gerade vor, hier in Bremen laufe ich durch die Stadt und sehe auf einmal jemand mit so einem Pip-Boy am Arm. Ja, das wäre geil. Das ist sofort ein Gesprächsthema halt irgendwie, ne? Ja, genauso wie ich irgendwie Freunden von mir hatte ich ein paar Tage früher The Witcher 3 mitgebracht und die haben das abends in der Kneipe liegen gehabt, haben sie mir erzählt. Und dann hatten sie auch sofort ein Gesprächsthema, weil sie es schon früher hatten, ne? Und alle sie gefragt, was geht ab? Und die Mädels wussten überhaupt nicht, worum es geht. Ne? Das ist ja sensationell. Das werde ich demnächst in der Düsseldorfer Altstadt machen. Da gehe ich einfach mit XY-Spiel, irgendwas Nerdiges, gehe ich da hin und leg das da einfach auf den Tresen und dann los. Das ist eine sensationelle Idee. Ich hatte das, ich war beim Zahnarzt, hatte ein T-Shirt an mit einer großen 42 drauf. Und da sagt der Zahnarzt dann direkt zu mir, ist das eine Anspielung auf das Buch? Hier, Per Anhalter durch die Galaxis. Ich sage, ja, natürlich. Aber man hatte dann auch gleich ein Gesprächsthema, ne? Also so funktioniert das. Ne? Aber wenn du im Endeffekt hat er trotzdem rumgebohrt, ne? Ja, natürlich, klar. Aber wenn du die Pip-Boy Edition haben möchtest, kannst du dich drauf einstellen, wird relativ teuer, weil sie ist schon ausverkauft, ne? Ach, ja, 119 Dollar soll das Ding kosten und irgendwie, irgendwie habe ich gerade gelesen, dass Amazon Frankreich noch 4 Stück zur Verfügung hat. Nee, die sind schon weg. Die sind auch schon weg, okay. Ja, das ist klar, Das ist ja bei jeder, also bei einem Spiel mit so einem, wie soll man sagen, einem hohen Anticipating-Grad ist das ja meist so. Also diese Ghost Edition von Destiny hast du damals ja auch überhaupt nicht gekriegt. Bei jedem Spiel, was halt wirklich beliebt ist, es wird mit dem Batman-Ding nicht anders sein. Also das wird wahrscheinlich auch kommen. Dann muss ich halt warten, bis die nächste Downgrade-Debatte rauskommt zu Fallout 4 und dann... Downgrade-Debatte? Wie meinst du? Ja, Grafik-Downgrade. Ja, ist das jetzt in aller Munde? Hast du nicht mitgekriegt? Nee, also ja, gut. Ich habe die Grafik halt auch gesehen. Wie gesagt, ich fand es jetzt okay. Zumal es ein Spiel ist, wo ich nicht genau weiß, ob mich das überhaupt interessiert. Das ist halt irgendwie, ich habe manchmal so ein bisschen mittlerweile dieses Open World. Ich glaube, Jan hat das, glaube ich, auch erzählt, oder du, Sören, in dem Podcast. Ich habe so dieses Open World Problem langsam. Das ist alles dann, dass ich einfach denke, das zieht mir zu viel Zeit, das Game halt so, weißt du? Dass ich das überhaupt nicht richtig so spielen kann, wie ich mir das wünschen würde, weil es einfach zu umfangreich ist. Das war jetzt Du möchtest also lieber ein 5-Stunden-Schlauchspiel wie The Order haben. Ja, The Order war dann natürlich nur ein echter Mega-Hit. Ja, da habe ich mich ja noch fast ein bisschen für stark gemacht im PVC auch und hätte mir da selber auch für direkt in die Fresse hauen können. Hast das Ding doch in der Mittagspause mal eben durchgezockt, oder? Als das Spiel irgendwie zur Hälfte des Spieles dann plötzlich man hat halt gedacht, ja, jetzt geht's irgendwie gleich noch weiter und dabei war das der Endkampf gerade gewesen. Das war wirklich unter aller Sau. Also ich bin ja echt normalerweise nicht der Renter so und gebe mich mit viel zufrieden. Aber das war ein Tritt ins Gesicht, muss man wirklich sagen, vom Umfang her. Also das ging nicht. Das war ein bisschen wenig. Das muss man wirklich sagen. Ja, aber nee, was ich meine ist halt vielmehr, dass du das so, also bei The Witcher 3 jetzt beispielsweise finde ich das sehr gut gemacht und das sagen auch alle, die es halt irgendwie spielen, das finde ich sehr, sehr cool, dass du wirklich so von Quest zu Quest irgendwie gehst und es dann doch alles irgendwie überschaubar bleibt. Also du hast unfassbar viel zu tun und unfassbar viele Möglichkeiten, wirst aber dabei irgendwie doch gut geführt. Ja, und das Schöne bei The Witcher 3 ist ja auch, es wird alles so unfassbar schön erzählt, sag ich. Präsentiert, ja. Was du da an Nebenstorys hast, das hat Andreas letztes Mal gesagt, Andreas spielt ja nur Bloodborne und Battlefield. Destiny und Battlefield. Genau. Ja, genau, das sind seine 3 Games. auf jeden Fall hatten wir letztes Mal irgendwie auch das Thema von The Witcher und das, was The Witcher an Nebenquests bietet oder wie die erzählt werden, das hast du in einigen Spielen nicht mehr als Hauptstory. Das stimmt, genau so ist es, ja. Das ist wirklich so. Also ich habe noch nicht richtig viel spielen können, weil ich dann doch immer in meiner Destiny-Sucht irgendwie festhänge, aber es wird sich wahrscheinlich auch bald ein bisschen ändern. Haben wir vorhin nicht mal vor dem Podcast gesagt, bevor wir jetzt aufnehmen wollten, wir wollten heute nicht über Destiny sprechen. Ja, genau, Entschuldigung. Ich habe schon dreimal überlegt, vor, strukturiert durchzugehen. Ja, genau, müssen wir jetzt mal entweder zurück. Pass auf, wir sind jetzt gefühlt schon eine halbe Stunde dran und haben noch, warte mal, ich gucke mal so durch. Okay, Jungs, das wären wieder 5 Stunden. Struktur. Von daher würde ich mal sagen, wir springen dann auch mal zum nächsten Thema, zum nächsten Spiel. Ja. Doom. Doom. Genau, bevor der Doomsday kommt, müssen wir alle mal Doom gespielt haben. Fang ich mal an. Ja. Doom ist halt, sag ich mal so, erste Erfahrung mit Doom gespielt. Erstes 3D-Spiel, was ich gespielt habe. Als Kleinkind habe mega Schiss bekommen, nie wieder das Spiel angepasst, zu Doom 3 mal wieder reingeschaut, hab zwischendurch den Film gesehen, hab gedacht, ach ja, ist ja ganz witzig, und hab den Trailer jetzt gesehen und dachte so, ja, das ist ja ganz schön gorig, also lange nicht mehr so viel Blut in einem Trailer gesehen, sagen wir es mal so. reizt mich jetzt relativ wenig, könnte aber spannend werden, also mal schauen. Also ich habe auch die ersten Doom-Spiele, also die ersten beiden Teile, die waren ja noch richtig oldschool, da gab es ja noch nicht dieses hochgrafisch 3D und hast du nicht gesehen, habe ich auch gespielt, ich habe auch den dritten Teil gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das irgendwie zu flach bisher gewesen. Ja, das ist also viel stumpfer als Doom geht es ja fast gar nicht, außer du möchtest Call of Duty spielen. Also das ist halt, also... Grüße an alle Call of Duty-Spieler. Ja, die hassen mich jetzt sowieso schon alle. Also, schon nach dem ersten Teil. Das ist nach dem ersten Podcast schon durch, das Thema. Okay. Nein, also Doom ist halt wirklich extrem platt. Das ist wirklich einfach mal, du willst da rein. Das ist wie Morhun schießen mit Aliens und hat im dritten Teil halt noch so einen leichten Ansatz von Gruselfaktoren, weil sie einfach mal die Lichtverhältnisse auf -3 gedreht haben und einfach gar nichts gesehen hast. Also ich jedenfalls nicht. Ich musste meinen Fernseher wirklich auf 70% höhere Helligkeit machen, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Also ich bin ja eh nicht so ein, das wissen die meisten ja auch, ich bin nicht so der Gruselschocker. Also Dead Space, da kannst du mir abhauen. Krieg 3 Herzanfälle und mach ich nie wieder was. Also, und das dritte hat mir da wirklich nicht so wirklich gefallen. Ich habe es, glaube ich, auch nur eine Stunde auf 2 gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, also auf so wie es sich da jetzt wieder darstellt im Trailer, dieses einfach mal stumpf drauf und ich mache jetzt alles nieder, was da irgendwie im Weg kommt, ob gut, böse, Mann, Kind, Frau, Alien, scheißegal, einfach Trupp. Ja, das könnte so mal 10 Minuten, könnte das schon Spaß machen, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe damals, was Doom 1 oder Doom 2, das war so ein Spiel, was irgendwie mit 16, 17 Jahren dann irgendwie Netzwerk-Party-mäßig, das war so eins meiner ersten Multiplayer-Spiele überhaupt. Mit 3 Frames und, per Second, ne? Ja, genau, das auch, und irgendwie mit selbst gebastelten Maps teilweise. Und also war schon cool, aber damit bin ich echt, glaube ich, irgendwie durch. Also das ist einfach auch nicht mehr so mein Shooter. Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Also wir sprechen ja jetzt irgendwie auch gerade über Sachen, die wir, glaube ich, alle gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Und doch, das zeigt auch schon. Eben. Ja? Also du hast dir gerade angeguckt. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Ja. Okay, alles klar. Nee, also ich weiß nicht genau, ob das was wird und ob es was jetzt, sage ich mal, für mich wird. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also das irgendwie drüber ist man darüber hinaus, so über Doom, glaube ich. Aber das, was für dich früher Doom war, ja. Um mal wieder zum richtigen Trash-Talk zu kommen, ne, war für mich früher, okay. Duke Nukem. Ja, das haben wir auch gespielt. Duke Nukem, und pass auf, als ich meine Ausbildung gemacht habe, bin ja so ein kleiner Bürositzer, habe ich mit meinem Vorgesetzten in der Mittagspause Duke Nukem gespielt. Sehr schön. Das war immer sehr amüsant. Immer wenn der Chef nicht da war, ging die Mittagspause auch immer ein bisschen länger. War immer sehr, sehr lustig. Also das war dann mein Einstieg in die Shooter-Richtung. Aber ich bin auch, also ich spiele jetzt mein Battlefield. Ich spiele später nachher mal mein Battlefront. Und ansonsten spiele ich eigentlich relativ wenig reine Shooter. Es sei denn, die haben eine richtig gute Story, eine richtig fesselnde Story. Dann kriegst du mich auch zu einem Shooter. Destiny sehe ich nicht als Shooter irgendwie. Weiß ich nicht, das ist für mich... Weiß wir ich sprechen nicht. Schon wieder Destiny-Sprechwarnung. Ja, Destiny, du bist einmal da. Ja, das bin ich der Schlimmste. Ja, also sind wir jetzt alle so der Meinung, dass das Doom könnte was werden, muss aber nicht. Und ja, genau. Selbst so wenn es was nicht wird, dann ist es uns relativ egal. Ja, aber... Das weiß ich noch nicht. Kann ich sagen, was ich spiele. Doom hat halt nicht den Anspruch, irgendwie große Story zu erzählen, sondern Doom hat den Anspruch, Gemetzel darzustellen. Ich meine, den Anspruch hat er ja noch nicht mal der Film. Also der hat auch nicht den Anspruch, unfassbar die Story zu erzählen, sondern einfach nur... Ja. Den hast du dir eben auch extra nochmal angeguckt vorher, ne? Nee, den gucke ich immer wieder. Der läuft bei mir teilweise sogar eine Heavy Rotation auf dem Sonntag. Also ich gucke mir den immer mal wieder an. Ich finde den gar nicht so scheiße. The Rock ist eh immer cool. Und die letzten, ich weiß gar nicht, ich glaube die letzten 3-4 Minuten kurz vorm Endkampf, wo diese Ego-Perspektiven-Sequenz ist, ja, die ist halt geil. Da kann man mir sagen, was man will. Da kann der Film noch so beschissen sein. Aber diese Szene alleine, die reicht schon. Aber genug zu Doom, ey. Wir atmen hier aus. Wir müssten ja irgendwie das Schöne ist, ich habe im ersten Podcast, haben wir ja versprochen, oder habe ich versprochen in der Einleitung, Ja, also wir werden viel Trash-Talk erleben. Der erste Podcast war sehr zivilisiert, muss man dazu sagen. wir sind jetzt bei Thema 2 und wir sind voll im Trash-Talk. Sehr schön, ja. Die werden uns alle hassen, aber egal. Ja. Dishonored 2. Ja, ich habe halt nicht Dishonored 1 gespielt. Das ist auch echt so, weißt du, das war ein so hochgelobtes Game und irgendwie alle haben gesagt, das ist toll und das muss man gespielt haben. Und es ist voll an mir vorbeigegangen. Also das Einzige, was ich so bestimme, die haben alle gesagt, ist das nicht das bessere Thief? War das nicht das? Ja, das mag ja sein. Dass das so ein Schleichding ist. Und ja, ja. Du sollst das Spiel spielen können, ohne eine, also du sollst das Spiel durchspielen können, ohne eine einzige Figur zu töten. War das nicht auch so ein Glitch davon? Also, weil. Nee, das ist schon. Hast du irgendwas von einem Glitch gehört, dass man sich teilweise durch die Hälfte der Map glitchen kann und irgendwie so? Ach, keine Ahnung, ich habe das Spiel wirklich nie gespielt. Ich finde alle Leute schön, die das spielen wollen. Ich kann das nicht. Ich mochte Thief auch nicht. Für mich ist das nichts. Aber ja, dann ich finde halt schön, dass ein zweiter Teil kommt. Das heißt, dass sich der erste Teil vielleicht nicht ganz so schlecht verkauft hat. Vielleicht ist es ja gut. Also wie gesagt, es kann man jetzt, ich glaube, wenn wir alle drei nichts zu sagen können, dann sollten wir das mal überspringen, ganz, ganz simpel, oder? Ja. Das Thema. Ja. Nächster Punkt. Machen wir bei Teso genauso, wa? Teso. Ja, nee, Teso ist ja ein echten Thema irgendwie. Nicht jeder weiß, was Teso ist. The Elder Scrolls Online. Mhm. Die alte rollt online, ja. Ist, glaube ich, das erste MMORPG, was du auf der PS4 spielen kannst. Mhm. Nein, wir wollen jetzt nicht das böse D-Wort hören, weil das ist für mich kein MMORPG. Nee, das ist in dem Fall auch nicht so. Also ist nicht ganz so vergleichbar auf jeden Fall, zumal man da keine Schwerter in Hand hat. Relativ witzig, weil ich dachte eigentlich, dass das Ding schon längst draußen wäre. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt, als ich gelesen habe, ja, das kommt jetzt erst. Draußen, aber es war die Beta, war das, die schon gestartet war. Ja. Oder? Ja. Also es ist jetzt gerade gekommen und ich kenne relativ viele Leute, die es sich jetzt holen werden, glaube ich, nachdem sie The Witcher durch haben und es dann probieren werden. Auch da ist die Grafikdiskussion, glaube ich, relativ am Köcheln, weil es wohl doch echt auch nicht wirklich gut sein soll von der Grafik her. Aber zwei, drei Leute, die es jetzt schon gespielt haben, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wenn man dann wirklich mal mit mehreren Leuten unterwegs ist, ist es halt schon cool. Und das kommt von alten WoW-Spielern, also vielleicht ist es dann auch wirklich cool. Ne? Ey, ist das denn so wie Skyrim und Oblivion? Oder, ja. Und du hast halt deine offene Welt, rennst da umher, machst dann in World of Warcraft deine Quest und dann. Genau. Okay, alles klar. Genau. Das Schöne ist, also erstmal, das Spiel ist ja schon Anfang Juni rausgekommen, deswegen haben die auf der E3, glaube ich, auch nicht wirklich viel dazu gezeigt. Mhm. Was ich ganz gut finde ist, oder den Vorteil, den dieses Spiel gegenüber WoW oder wie auch immer hat, ist zumindest für die Leute, die das auf der Konsole spielen, du hast keine monatlichen Abo-Gebühren, sondern du kaufst dieses Spiel und kannst es spielen. Es war früher auf dem PC, gab es mal Guild Wars, oder gibt es auch noch den zweiten Teil inzwischen. Das kaufst du auch einmalig und kannst halt so viel spielen, wie du willst. Das finde ich zum Beispiel wieder ganz gut, weil bei mir ist es so, boah, ich habe jetzt Bock auf das Spiel, ich spiele jetzt eine Stunde oder zwei und dann habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel, dann liegt das aber auch ganz gerne mal zwei Wochen in der Ecke oder wie auch immer, weil ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, oh, ich muss jetzt WoW oder wie auch immer jetzt stundenlang jeden Tag oder wie auch immer. Das ist nicht so meins, ganz ehrlich. Und das finde ich zum Beispiel ganz gut. Du brauchst zwar natürlich die Internetverbindung, musst du eh haben, ist klar, weil das ist halt ein Online-Rollenspiel. Ja, gut, ergibt sich. Ja, keine Ahnung. Also. Ja, also ich finde bei diesen, ich bin halt, keine Ahnung, ich bin da echt hin und her gerissen, weil wie gesagt, viele der Leute, mit denen ich so normalerweise zocke, die werden das auch auf jeden Fall sich holen und werden das spielen oder haben es auch teilweise schon. Spiele ich es jetzt, spiele ich es nicht. Und das ist aber auch wieder genauso ein Spiel, wo ich echt denke, das ist ein Zeitfresser und eigentlich ist das so ein Zwang irgendwie, ne? Ja. Jetzt mal unter uns, du kaufst das Ding doch eh. Nee, ja, wer weiß, keine Ahnung, aber es kommt erstmal jetzt Batman vorweg, sag ich mal. Komm, wir haben heute den 20.06. Ich frag dich in ungefähr einem Monat nochmal. Ja, könnte sein. Du bist da so suchtanfällig, was das angeht. Also ich kann mir das gut vorstellen. Das würde ja vielleicht auch zu dir passen. Also Naja, also wie gesagt, normalerweise ist es halt, ich spiele schon echt gerne Shooter und es muss schon das richtige Spiel sein, was dann irgendwie mich zu Schwert, Bogen und Magie bringt. Und das ist bei The Witcher mit Stimmt. Sicherheit der Fall. Ob das bei Teso jetzt auch so der Fall sein wird, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Tja. Probieren muss man es Ist vielleicht da doch mal. irgendwie eine Demo oder irgendwie eine öffentliche Alpha oder sowas geplant oder Beta geplant, dass Nee, man da mal brauchst du ja nicht mehr, du kriegst es ja schon. Du kannst es ja schon ganz normal kaufen. Also wenn, dann muss es eine Demo irgendwie geben. reinschnuppert? Fände ich ganz gut, weil dann würde ich es auch mal antesten. Ja, also angucken würde ich es mir auch mal, ja. Aber du kannst es theoretisch jetzt bei Amazon bestellen und hast es Montag auf dem Tisch. Morgen. Ah ne, heute ist Samstag. Ja, Montag. Genau. Stimmt. Ja. Schön. Teso. Okay, Teso. so, ja. Also Ja, auf jeden Fall ein jetzt. Spiel, was viele Leute zocken werden, auch Ja, also viele im. ist das nicht auch das Klientel, was dann auch wirklich jetzt auf Skyrim so dermaßen hängen geblieben ist, dass die dann. Ist das nicht das Publikum dafür, oder? Weil ich kenne ja auch super viele Leute, die Skyrim bis zum Get-No gezockt haben. Für die ist das doch was, oder sehe ich das jetzt falsch? Nö, Weiß würde es ich auch nicht. sagen. Nö. Ja. Das, und halt die halt Bock haben, online mal ein ordentliches Rollenspiel auf einer PS4 zu zocken. Ne? Das ist halt auch auf jeden Fall eine Sache. Und wie, ob es denn wirklich ein ordentliches Rollenspiel ist, in all seinen Ausformungen muss es zeigen. Aber wenn es halt so wie Skyrim ist, ja Gott, dann ist es auf jeden Fall mal ein ordentliches Rollenspiel. Ne? Ja, Ja. definitiv. Okay, so viel zu These, würde ich sagen. Ne? So viel zu These. Ja, jetzt kommt ein Haken Spiel. dran. Ich habe keine Ahnung, was das nächste Spiel ist, Leute. Battlecry. Ich hab da wirklich so ein paar Screenshots gesehen und habe gedacht so, was ist das? Das soll irgendwie so ein, ich weiß nicht, es hat auf jeden Fall so ein Ragdoll-System. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ein bisschen gorig. Ist das ein Shooter gewesen oder ein Prügler? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung. Also es ist ein Third-Person-PvP-Schlachtgemetzel, irgendwas. So wie Nidhogg in 3D oder was? Sagt mir nichts, kenne ich nicht, kann ich nicht zu Nidhogg sagen. ist das Ding, wo du zwei Parteien hast, die gegeneinander kämpfen und einer muss nach links zum Ende kommen und der andere muss nach rechts zum Ende kommen. Ja, Oder so eine irgendwie Art. so. Und hier hast du halt Okay. unterschiedliche Waffen. Mal hast du Schwerter, dann hast du einen Bogen oder eine Pistole oder was weiß ich nicht was. Und das ist sehr, sehr blutig. Also ich habe mir nochmal ein Gameplay-Trailer gibt es dazu noch, den habe ich mir angeguckt und nee, von mir aus können wir das abhaken. Okay, Nee, also haken, haken. ich glaube auch, ich gucke mir gerade den Trailer nebenbei an und muss ganz ehrlich sagen, also so ein Spiel Aber braucht, das glaube ich, heute kein Mensch Ragdoll-System, das mehr. ist drin, ne? Das habe ich nicht geträumt oder so. Ne? Da war irgendwas mit den Ragdolls, dass die ganz komisch umherfliegen und so, dass so wie Crash Test Dummies da. Also hier zerfetzen noch Leute gerade volles Ja, oder Programm. so, Richtig. ist gleich. Das ist Ja, richtig wo wir komisch. schon bei Zerfetzen sind, ne? Das werden der Jan und Ja. Andreas, glaube ich, gerade machen, wenn die den Podcast hören. Die denken sich, Gott, sie zerfetzen gerade unser Erstlingswerk. Ja, machen wir. Ohne Zweifel. Und wir nehmen den ganzen Spaß auch schon wieder mit Mumble auf. Genau. Das ist halt wirklich, wir probieren das jetzt wirklich mal ganz alleine, standalone, ohne irgendwelche Hilfe. Also, wenn das jetzt irgendwie sich komisch anhört, hier irgendwelche Ausschläge auf euren Boxen habt, die euch die Boxen zerblasen lassen. Ja, Tut Berufsrisiko, uns das ne? leid, Das ne? tut mir leid, aber da müsst ihr jetzt durch die nächsten. Wir haben jetzt, warte mal, ich gucke mal, wir haben jetzt noch Microsoft, wir haben jetzt Square Enix, Ubisoft, EA und Nintendo. Die nächsten 4,5 Stunden werdet ihr noch Schmerzen erleiden. Ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich ja, bedanken, dass der Jan uns so unterstützt hat in der ersten Ausgabe. Ich glaube, wir hätten das rein technisch schon nicht so ganz gebacken bekommen. Und der ruhige Pol vom Andi, der fehlt auch gerade so ein bisschen. Weil Stimmt. jetzt hast du hier wirklich die Trash-Talk-Elite Das am Mikrofon. ist doch aber so schlimm, Das wird fand ich noch bisher lustig, noch Jungs. gar Das wird nicht. noch Ne? lustig. Also, Wir werden ja. noch eine Menge Spaß haben heute Nachmittag. Denke ich, denke ich. Gut. Ja. Okay. Ja. Jetzt kommt der erste richtige Knaller heute. Nach Ja. den ersten drei Knallern kommt jetzt der erste richtige Knaller. Ich mache mich Es, schon innerlich genau. warm. Die Microsoft PK. Ja. Ja. Habt ihr einen Favoriten, womit wir anfangen wollen? Wir haben hier auf der Liste ja schon direkt einen roten, der uns anbringt, aber ich glaube, wir gehen mal Wird der Reihenfolge nachgehen. Ja, Ja, würdest du daran, gern, ja? auf jeden Ja, Fall. glaube ich, die Reihenfolge auch der PK gewesen, wie es dort vorgestellt wird und warum sollten wir nicht danach gehen? Ja. Echt? Aber kam Gears nicht ganz zum Schluss? Stimmt. Ja, stimmt. Siehst du? Ja, ja. Ah, ist aber egal. Das ich lese so durch, wie es da steht. Ja, ja. Ja, fangen wir an. Halo 5. Alle haben jetzt gedacht, wir fangen mit Gears an und du haust jetzt Halo 5 raus. Naja, erstmal vielleicht mal was Allgemeines vorweg, ey. Das war wirklich mal wieder eine richtig coole Pressekonferenz von denen. Ich fand das wirklich gut gemacht. Und die haben mich echt geflasht mit ihrer Pressekonferenz und ich finde, die starten jetzt echt mal so ein bisschen den Aufholwettkampf halt, ne? Müssen sie auch. Exakt. Ja. Also das war auch wirklich, also auch so mein Eindruck. Sie haben halt relativ wenig geredet, dann ein paar Awkward-Momente waren schon dabei, aber gut, die hast du auf jeder PK. Aber ich fand halt wirklich krass, dass sie wirklich den Fokus so extrem auf Spiele gezogen haben, fast gar nichts über Hardware, TVT und den ganzen Scheiß da erzählt haben, außer dann nachher, da kommen wir später zu, was sie da noch angesprochen haben. Lustigerweise habe ich es dann so empfunden, ich habe die Sony-PK danach gesehen und gedacht, und habe dann einfach gedacht, danke Schatz, stell einfach hin. Das ist so gut. Hast du das gut, ey? Ja, hab ich sehr gut, danke Schatzi. Ja, mitten in der Aufnahme, aber ist cool. läuft. Also ich habe gerade Tortellini-Salat gekriegt, das ist sehr nett, der riecht auch gut, das ist schön, ne? Das schneiden wir dann raus. Nee, das bleibt drin. Achso, okay, schade. Wo war ich? Halo 5? Nee, wo waren wir denn jetzt? Ja, Halo 5 waren wir. Halo 5. Abgelenkt von deiner wunderschönen Frau, ist schon klar. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei Halo 5, wenn es geht. Genau, Halo 5. Ja. Wo war ich schon bei Halo 5? Genau, wunderschön, Halo 5. Ich habe es gesehen, es sah cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja von Halo jetzt nicht wirklich die Ahnung, außer dass da die neue Siri von Windows 10 mitspielte in den letzten Teilen. Und, das ist ja schon sehr viel, ja, auf jeden Fall. Und dass der Typ Master Chief heißt und unterm Helm noch einen Helm trägt, das habe ich schon. Der trägt unter. Okay, guck mal, das sind Sachen, die weiß ich nicht mal. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, es gab mal so einen Pröbel, der hat da irgendwo mal, der kriegt in Halo 3, glaube ich, nimmt da den Helm ab und da fliegt doch so ein Trümmerteil vorbei und da hat irgend so ein Fröbel mal das Ding weggepatcht oder weggemacht irgendwie mit Photoshop und da war halt noch ein Helm unterm Helm. So. Legend halt. Ja, ist ja auch egal. Halo 5. Halo 5 ist ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, du kannst die Guardian spielen, die ja eigentlich in dem letzten Film eine Rolle gespielt haben. Ist das richtig? Nee, also es gibt so Halo-Filme? Es gibt sogar zwei. Es gibt diese kleine Halo-Serie, ne? Und dann, also es gibt sogar im Grunde genommen gibt's zwei Halo-Serien. Mir sind jetzt gerade die Namen entfallen. Da gab es eine Sache, die ist auf YouTube veröffentlicht worden und kannst jetzt zum Beispiel auch auf Netflix holen. Genau, die eine Realtime. Das ist diese erste Realtime-Geschichte und dann gibt es die Serie, die sie halt auf Xbox halt dann dementsprechend halt auch veröffentlicht haben. Mhm. Genau, das eine und das daran schließt das an. Das andere hieß genau, Fall, Nightfall war das erste, genau. Und das zweite Form war dann gerade. Nee, Nightfall war das zweite so. Und Forward Unto Dawn war das erste. Und das war schon ziemlich cool. Und Nightfall ist halt eigentlich so eine richtige Fernsehserie. Als ich mal kurzzeitig eine Xbox hatte, habe ich mir das auch mal angeguckt. Und das war irgendwie schon ganz innovativ und lustig, weil man so verschiedene Zusatzsachen in der Serie dann irgendwie anklicken konnte auf der Xbox und dann nochmal nach der Folge oder parallel zu der Folge gucken konnte, Zusatzinformationen. Also das war alles schon eigentlich ganz, ganz, ganz witzig. Also das konnte man sich wirklich geben. Also Halo, ich hab die allererste Xbox gehabt. Ja. Und somit auch das allererste Halo-Spiel. Danach habe ich von Halo nie wieder irgendwas gehört. Ich habe die alle gespielt. Also das ist wirklich für mich eins der Spiele. Es wird auch, also da wird es dann wahrscheinlich echt ein Schuh raus. Da muss ich jetzt echt auch mal gucken, wie ich das mache. Aber irgendwie muss dann, glaube ich, fast eine Xbox her, wenn ich das jetzt schon wieder, ich habe den Trailer, so ein Gameplay-Ding hier gerade nebenbei laufen. Das ist. Ich muss mal eben kurz was tippen. Wo kann ich dich denn aus dem PlayStation Gentleman Club entfernen. Wieso? Ach so, ja gut, okay, ja, ja gut, also das, nee, also PlayStation. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, hat die PlayStation gesagt, oder? Ja, nee, also das muss man schon sagen, Xbox 360 hatte ich auch und das war auch ein viel geliebtes Gerät. Also das geht aber, glaube ich, auch vielen so. Da ist ja der Holle zum Beispiel auch so, der sagt halt, Xbox 360 hat er vorher gehabt und viele andere PlayStation-Elemente, glaube ich. Ich finde jetzt einfach insgesamt, ehrlich gesagt, ist die PS4 viel, viel schlüssigeres Konzept und viel besser gemacht als die Xbox One. Und die Zeit, die ich sie hatte, hat sie mich auch oftmals echt mal genervt. So. Du, aber hattest, Spiele, du hattest eine One? Ich hatte eine One, ja, ich hatte eine One und habe sie dann auch wieder auf eBay gestellt, ja. Okay. Und dann habe ich sie sogar, habe ich mir sogar nochmal wieder eine geliehen, als jetzt diese Serie halt rauskam und die Halo 5 Multiplayer Beta musste ich unbedingt spielen. Und okay. Da habe ich mir eine von einem Kumpel geliehen, der die eh auch nur rumstehen hat, weil er auch hauptsächlich PS4 gespielt hat. Und ja, also die war super, die Multiplayer-Beta. Wollte ich gerade fragen, wie war die so? War gut? Ja, Bombe. Also Bombe, aber also ich weiß auch nicht genau, was zum Beispiel bei Destiny anders ist, aber es ist mir doch sehr dann schwer gefallen, wieder auf Halo 5 dann umzusteigen. Mhm. Die war super, aber ich habe da echt mal so überhaupt nichts gerissen. Also ich wurde nur erschossen und das war dann irgendwie nach 2 Tagen, 3 Stunden dann irgendwann habe ich dann ausgemacht und wieder irgendwie den Rest der Zeit, die ich dann mit der Xbox noch hatte, Titanfall gespielt. Das dafür habe ich mir eigentlich ursprünglich damals gekauft. Titanfall habe ich auf dem PC gespielt, das fand ich ganz schön cool. Ja, Titanfall ist mega. Ist zwar ähnlich, sage ich mal, wie Evolve, so ein Spiel, was man irgendwie zockt und dann ja, hört man einfach irgendwann damit auf und man weiß nicht genau warum, weil es halt ein reines Multiplayer-Game ist. Aber war mega. Und wie gesagt, Halo 5, die Beta, die lief halt auf jeden Fall flüssig und kam sehr gut rüber. Und jetzt, was sie an Modis so vorgestellt haben, diesen Warzone-Multiplayer-Modi, wo man gegeneinander spielt, aber auch 1000 verschiedene Bots da irgendwie mit auftauchen, den fand ich jetzt ziemlich gut. Und was sie von der Story gezeigt haben, ja, das ist halt Halo, ne? Auch wenn es mich ein bisschen immer schmerzt, dass das nicht mehr Bungie irgendwie macht, sondern dass das jetzt irgendwie diese 343 Studios machen. Aber die machen schon einen guten Job. Also Halo 4 hat mir gefallen, war cool. Und ich glaube, Halo 5 wird mir auch wieder gefallen. Ist so. Ja, ist Microsoft. Also ist Xbox, da bin ich bin ehrlich gesagt bei den Xbox-Spielen, ich habe mir das angeguckt, ich habe mir die PK nicht ganz angeguckt, nur zum Teil. Ich bin aber nicht derjenige, der jetzt sagt, ich muss mir für gewisse Spiele jetzt noch eine zweite Konsole oder eine dritte Konsole herholen. Zu meiner PS3 und meiner PS4 wird sich wahrscheinlich nicht so schnell eine Xbox One gesellen. Der einzige Grund wäre jetzt gewesen, das neue Tomb Raider, aber das ist ja auch nur zeitexklusiv. Das wird ja wahrscheinlich irgendwann noch für die PS4 hoffentlich kommen. Ja, da gehe ich von aus. Also das Lustige ist halt, ich habe halt, das war jetzt die erste PK, wo ich danach kurz überlegt habe, mir eine Xbox vielleicht irgendwann. Ja, wenn ich mir überlege, die Sachen, die jetzt noch kommen, haben mich auch ein bisschen schon zum Überlegen gebracht. Ich glaube, wir können Halo 5 haben wir, glaube ich, durch. Ja. Dann können wir mal so ein bisschen, weil das ist ja jetzt mehr so allgemein PK, können wir zum nächsten Spiel gehen, zu Recore. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Da war ich noch nicht da. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Recore ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel. Jo, so habe ich es auch gesehen. Third-Person-Action-Adventure-Spiel. Ja, ich habe mir den... diesen Videobeitrag, den sie bei der ganzen Geschichte erstmal exklusiv spielen, ne? Also gibt es dementsprechend wirklich auch nur auf der Xbox One, so wie ich es verstanden habe. Ach, und, das ist von dem Mega Man-Macher. Ja, genau. Okay. Genau, und der sagt ja auch, der hat ja auch gestern, oder ist gestern oder vorgestern, wo es einen Riesenaufruf von den gab, die japanischen Spielehersteller müssen aufwachen. Also der ist irgendwie momentan ja, sehr mitteilsam, der Gute. Also jetzt, also das, was ich jetzt von den Bildern gerade sehe, das finde ich gar nicht so scheiße. Das ist ja nee, das, also grafisch... An Chappie. Ja, Chappie? Genau, Chappie. Mhm. Und grafisch finde ich, was man gesehen hat, gut, das ist ein Trailer, das wird wahrscheinlich gerendert sein. Was ich da gesehen habe, sah schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, also die Idee ist ganz, ganz, glaube ich, ganz spannend. Also dieser komische Hund, den er dabei hat in dem Trailer, hat ja so ein blaues Herz und das ist wohl eine Energiequelle oder irgendwie eine Energiequelle oder irgendwie auch Seele, was weiß ich, Intelligenz oder was auch immer, und die kann er wohl in verschiedene andere Roboter reinpacken, um die dann wieder zu beleben. Und die bösen Jungs, die haben sowas auch. Also kann man die wohl irgendwie umbauen, die Viecher, die Roboter im Spiel. Ja, das ist cool. Ja, der Hund stirbt auf jeden Fall im Trailer und dann baut sie das Herz von dieses blaue Herz in so einen großen Roboter. Der Hund stirbt im Trailer, was ist denn das für ein Spoiler, bitte? Alter, das geht ja mal gar nicht. Jetzt kannst du den Trailer nicht mehr angucken, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall kann man da wohl offensichtlich deswegen wohl auch Recore mit diesen Kernen von diesen Robotern wieder neue bauen und so weiter. Aber es sieht doch sehr nach Action-Adventure aus, trotz alledem. Na, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das wird, aber es könnte auf jeden Fall spannend sein. Aber also jetzt, das Setting finde ich cool. Das Setting ist auch ganz cool. Und, also interessant wird es nachher, wie es wirklich mal so die Grafik im Spiel selbst aussieht, ob die wirklich auch, ich sag mal, ähnlich dem des Trailers ist, weil dann könnte das wirklich ein Kracher sein. Ja. Also ist das rein exklusiv oder ist das auch wieder das so rein exklusiv? Ich meine auch, dass das rein exklusiv ist. Das ist rein exklusiv. Also ich glaube, immer wenn dieses PlayStation bzw. Xbox Exclusive davor kam, dann ist es wirklich für die Konsole exklusiv. Gewagte These, kommt da ein System Seller? Nein, da kommt kein System Seller. Also der System Seller ist dann wohl eher Halo und Gears. Immer noch, leider. Oder Gott sei Dank oder was auch immer. Auf jeden Fall, das könnte ein cooles Spiel werden, aber System Seller würde ich jetzt mal fast nicht sagen. Ja, aber jetzt kommen wir zu einem System Seller. Ja, definitiv. Das ist das Spiel, was ich unbedingt haben muss. Der erste Teil hat mich schon sowas von geflasht. Ja. Ich glaube, ich habe alle, glaube ich. Also ich alle PGZler auch zum Teil. Ja, ja. Ich glaube, ich habe ihn 20 Minuten gespielt. Ehrlich? Also der Bruder und ich, wir haben gute 2,5-3 Stunden gespielt. 3 Stunden haben wir das gezockt, richtig hardcore-mäßig. Das, aber die waren sensationell. Also frag mal Andreas. Das ist meine KD. Also, um es einfach jetzt mal zu sagen, es handelt sich um Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Spiel. Also dieser legendäre PGC-Abend, wo wir das zur Abstimmung gestellt haben, was jetzt gespielt wird, und dann kam halt Garden Warfare dabei raus. Das war schon witzig. Also es war auch schon ein witziges Experiment. Ich meine, der Butler war dabei, die Birgit war dabei, waren dabei. Und die Birgit war gut. Ja, das ja. Muss man dazu sagen. Also die war richtig gut. Hört euch das an, ne? Die Birgit war gut. Hört euch den letzten Podcast an, nochmal, was Andreas gesagt hat. Das stimmt nämlich alles gar nicht. Nein, das ist eine dreiste Lüge. Wir distanzieren uns komplett von allen Aussagen, die Andreas in dieser Hinsicht getroffen hat. Die Birgit ist eine sensationelle PvP-Spielerin bei PvZ. Aber Destiny auch manchmal. Also Garden Warfare würde ich eigentlich mal gerne wieder spielen, bin ich mal ganz ehrlich. Ich fand den Trailer jetzt komplett lahm. Wenn wir gleich mit dem Aufnehmen fertig sind, spielen wir dann noch eine Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare. Nee. Gerne. Der Ruhe, nicht dabei. Nee, also am Ende des Tages wird das, glaube ich, ein ganz witziges Game werden. Aber also diese neuen Pflanzen, die neuen Zombies, die da im Trailer vorgestellt worden sind, die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Die sind mir so egal. Und das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Also das wird auf jeden Fall ähnlich sein wie bei dem ersten Teil. Gab es ja irgendwann kostenlos und dann habe ich es bekommen sozusagen und habe mich darüber gefreut, dass es eigentlich doch ein ganz cooles Spiel ist, und wir haben halt, wie gesagt, 4 Stunden damit verbracht. Und ich habe tatsächlich mich so zwei, drei Tage später nochmal tatsächlich eingeloggt und habe es noch ein bisschen gespielt. Aber dann war es auch vorbei. Also dann war der ganze Spaß an dem Ding eigentlich dann dementsprechend. Dabei fällt mir übrigens ein, wir müssen das PGC zur Wahl stellen, ne? Den PGC Donnerstag müssen wir wieder einführen. Ja, müssen wir wieder einführen. Also irgendwie ist das ein bisschen kurz. Nee, das Problem mit dem PGC Donnerstag ist, oder mit dieser ganzen Spielerei ist ja gewesen, dass dann doch sich gar nicht so viele gemeldet haben. Also es haben viele abgestimmt, aber es sind dann sehr wenige gekommen. Und das war so ein bisschen frustig. Vielleicht können wir das im nächsten wieder mal aufleben lassen und dass dann auch mehr Leute mitmachen. Eben, wir sind ja jetzt auch wieder über 180 Leute, also sollte das doch eigentlich irgendwie hinkriegen. Ja, Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass wir jetzt die Sommermonate so langsam haben, dann hast du eh so eine kleine Flaute. Sommer in Deutschland, was kann da schon kommen? Bin sehr gespannt. Ja, aber hier, Haken dran, ne? Hier nicht so viel Trash Talk, nein, wir müssen noch weiterkommen, sonst brauchen wir 6 statt 5 Stunden oder 7 oder keine Ahnung. Kommen wir direkt mal, ich überspringe mal den Titel, der halt eigentlich als nächstes kommt. Kommen wir als nächstes mal zu dem Highlight der PK eigentlich, was inszenatorisch angeht. Was überspringst du denn jetzt alles? Pass mal auf, jetzt küttelt. Microsoft hat es wirklich hingebracht, den neuen Ford F, ich weiß gar nicht, Ford GT heißt der, glaube ich. Genau. Den doch wirklich von der Bühne zu lassen, den Trailer von Forza 6 abzulaufen zu lassen und das Ding einfach wieder hochzuziehen. Das habe ich gedacht so, naja, ich habe jetzt gedacht, ihr sagt jetzt wirklich sowas für den Auto, aber nein, sie hatten es wahrscheinlich nur gebucht, ja, ihr dürft einmal runterfahren, einmal hochfahren, mehr kriegt ihr nicht, danke schön. Dein Forza 6, Knallerspiel, sieht mal wieder monströs aus, ist mir aber alles egal, weil Gran Turismo 7 kommt in den nächsten 50 Jahren. Genau, irgendwann 2026 ist es dann da. Ja, also ja. Forza fand ich super. Ich habe ja jetzt, ich bin ja seit einem guten halben Jahr jetzt auch Xbox 360 Besitzer. Frag mich warum. Warum? Und hab bei 10 Euro eBay. und hab dann Forza 3, habe ich glaube ich hier, hab das dann mal gespielt. Es ist wirklich kein schlechtes Spiel, ist aber kein Gran Turismo. Punkt. Also das fand ich damals auch. Nennt mich dumm, nennt mich wie ihr wollt. Forza und ich, das wird nichts mehr. Nee. Aber ja. ich find's schön. Ich find's, was wahrscheinlich auch eine geile Fahrphysik hat für Forza-Verhältnisse. aber nach Project Cars kommt bei mir direkt GT und vielleicht dann direkt auch Forza. Aber das tangiert mich wirklich null, das Spiel. Also es hat schöne Autos und den GT exklusiv, ja, für bis GT7 kommt. Ganz einfach, Haken, oder? Haken. Ja, Haken. Kommen wir jetzt zu dem, was wir davor hatten, oder was? Ich dachte, das lassen wir jetzt weg. Nee, wieso sollen wir das weglassen? Nein. Das ist doch total unwichtig, das Spiel, oder? Achso, das ist total unwichtig. Das hat ja gar keinen Stellenwert in der Microsoft-Historie. Überhaupt nicht. Würde ich überhaupt nicht erwähnen. Ja, komm, nehmen wir es halt. Kurz okay. Und knackig, Gears 4. Oder Gears of War 4. Oder das allgemein ist ja Gears of War, ist ja, muss man jetzt mal zusammenfassen, ne? Weil sie haben ja eigentlich zwei Sachen angekündigt. Sie haben halt ein Remake von Gears of War angekündigt. Genau. Von dem ersten wo selbst der Spencer dachte, das wäre eine Collection. Was natürlich auch wieder sensationell ist. Welcher Spencer? Hä? Heißt eigentlich Kevin Spencer, der Host von der PK gewesen. Der hat selbst. Du kennst ihn auch noch mit einem Namen. Und ja, tut mir, ich bin halt ein fucking Nerd, was soll ich da machen? Ja. Das weiß ich halt auch, was du da machen kannst, aber. Ja, es ist halt so. Hier, Frau, nimm das Trikot. Tut mir leid. Er hat halt auch wirklich. Das dann wirklich verwechselt, ob das jetzt ein Gears 4 ist oder ein Gears, eine Gears Collection oder ein Remake vom Gears 1 und ich weiß nicht, was mit meiner Frau heute los ist. Ist auch egal. Das fand ich halt sehr, sehr witzig, dass selbst er nicht wusste, was jetzt überhaupt da abgeht und es war im Endeffekt aber wirklich ein Remake des Gears of War 1, ist richtig, ne? Richtig, ja. Mhm. Krass. Und das ist aber auch mir, also das reicht mir persönlich auch schon. Also ist das so gut jetzt mal ja, unter uns? Ja, also, ich kenne das nicht. Also. Also ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht mehr so auseinanderhalten. In meiner Erinnerung verschwimmt das alles zu einer gemeinsamen Sache. Aber ich glaube, der Horde-Modus, der war erst in Gears of War 2, aber trotz alledem, glaube ich, mit dem besten Multiplayer hatte Gears of War 1. Mhm. Und wir haben uns da heute erst drüber unterhalten, ich und zwei Kumpels. Wir haben den Horde-Modus auf jeden Fall und auch teilweise diese Multiplayer-Modus. Die haben wir gesuchtet wie die Verrückten. Also es ist wirklich toll gewesen zu der Zeit. Bei Gears of War 2 war es aber, glaube ich, erst, wo es diesen Wingman-Modus gab, wo man mit drei Teams jeweils zwei Leuten auf einer Map war und dann gegeneinander kämpfen musste. Das hat mega Spaß gemacht. Okay. Und wie gesagt, Horde sowieso. Und ich habe allgemein also den Multiplayer-Part, also alles bei Gears of War und den Multiplayer-Part sehr gerne gespielt. Und das ist für mich denn auch, ne? Ich will es ja eigentlich nicht, aber dann stehe ich davor und denke mir, vielleicht holst du dir doch so eine Xbox One, genauso wie bei Halo. Und dass das jetzt schon direkt losgeht, also die Beta läuft ja schon oder lief zu E3. Genau, das war und ja auch wieder das Spiel Starts, kommt im August. Starts Today oder so, ja. Ja, und das Spiel kommt im August und das wird auf jeden Fall Spaß machen. Also Third Person Multiplayer Game ist immer eine Frage, ob das jedermanns Sache ist. Das ist es meistens nicht. Aber es ist langsamer, man stirbt schneller bei Gears, man hat mehr taktische Möglichkeiten, finde ich. Ist auf jeden Fall eine super Geschichte, dieses Remake. Okay. Ja, ich bin da wirklich komplett artfremd. Ich habe also mal ein Halo hast du mal angezockt. Das machst du mal irgendwann mal. Aber ein Gears habe ich noch gar nicht gezockt. Ich habe nur diese Stirnacken-Monster da gesehen und habe gedacht, so, okay, das muss ich. Also wenn sich das so spielt, wie es aussieht, ist es halt super träge. Und das hat mich halt mega abgeschreckt. Und ist aber ein Deckungsshooter. Ne? Ist ein Deckungsshooter, auch im Multiplayer. Es ist ein Deckungsshooter, aber es ist halt der Deckungsshooter. Ne? Es ist die Mutter aller Deckungsshooter, ehrlich beinahe gesagt. Es ist, ja, wie gesagt, muss man halt ausprobieren. Es ist schon träge. Man kann es aber auch sehr schnell spielen. Das kommt dann immer darauf an, welchen Spielstil man hat. Aber es kann dich nicht so wie bei anderen Multiplayern einfach jemand so komplett rushen. Das läuft halt einfach nicht. Also wenn du das versuchst, dann bist du halt bei Gears ganz schnell tot. Außer du bist richtig gut. Und das fand ich eigentlich immer ganz nett. Und das kommt unserem gebrechlichen Altersproblem, die man ja hat mit über 30, kommt das eigentlich ganz, ganz entgegen. Ich habe von dem Spiel noch nie was gehört. Echt, von Gears noch gar nicht? Nee. Ja, also, vielleicht mal irgendwo gehört, aber nie gespielt. Ja, hat einfach wieder Spaß gemacht. Man darf sich nicht so ablenken lassen, dieses stiernackigen Monster, wie es Mick gerade so schön gesagt hat, das ist schon richtig irgendwie, das wirkt auf den ersten Blick komisch, aber das hat alles, Multiplayer, Singleplayer, hat einfach mega Spaß gemacht. Ich fand das immer gut. Außer Judgment, das fand ich überhaupt nicht gut. Das war auch eins von diesen ganz wenigen Spielen, die man sich mit extrem hohen Erwartungen kauft, Gears of War Judgment. Ey, und dann habe ich das, glaube ich, eine Stunde gespielt und mich dann 2 Stunden darüber geärgert, dass ich das Geld ausgegeben habe. Okay. Das war Gears of War Judgment für mich. Ja. Remake. Ja. Gears 4. Ja, sie haben halt. Gears halt. Ja, sie haben halt ein Wunder, genau. Also, sie haben halt einen mega Grafik, Orgasmus da auf der Bühne gezeigt, wie, keine Ahnung, sah halt super aus. Ja, das sah wirklich krass aus. Wenn es so wird, ist das auf jeden Fall gut. An der Gears-Formel selber kann man gar nicht so viel verändern. Was bei Gears halt auch immer gut war, ist, wenn die Atmosphäre gestimmt hat und wenn die da stimmt, wird das ein gutes Spiel. Also sie haben ja so eine Live-Demo gezeigt und wenn die Stimmung also so ist wie in der Demo, dann wird das, glaube ich, ist es wirklich gut. Ja, also ich bin sehr gespannt. Also ja, das ist so diese typische Gears-Stimmung, die da gewesen ist. Die neuen Charaktere sah jetzt auch erstmal so ganz interessant aus, kann man natürlich nichts so sagen. Kommt da ein bisschen drauf an, wie sie das halt machen. Aber das ist halt auch so ein Spiel, was auf jeden Fall mich reizen würde. Aber das wäre auch so ein Spiel, was ich wirklich nach der Erfahrung mit Judgment erst kaufen würde, wenn die ersten Reviews draußen sind. Das wäre kein Spiel mehr, was ich mir irgendwie einfach so vorbestelle. Also das läuft nicht mehr bei Gears. Ja, also da das exklusiv ist, ist es für mich eh raus. Ja. Und von daher, ja, ist es so. Muss man gucken. Jeder soll sich das kaufen, wenn er möchte. Dabei bleibe ich auch. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, um das nochmal eben so, ne, wir reden hier jetzt gerade von Microsoft und ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, ich habe eine PlayStation, ihr müsst auch alle eine PlayStation haben. Alles andere ist Blasphemie und keine Ahnung was. Nee, so bin ich nicht. Ich denke immer, alles hat seine Daseinsberechtigung und jeder soll das kaufen, was er kaufen soll. Das betrifft dann aber nicht nur Konsolen, das betrifft bei mir auch alles andere, ob das jetzt ein Smartphone ist oder keine Ahnung was. Ja, definitiv. Also ich finde diese heiligen Kriege, nenne ich sie jetzt mal, Windows und Mac und Apple und Android und BMW und Mercedes, ich meine, da fängt es ja schon mit an, die sind mir eigentlich alle relativ egal. Soll auch jeder machen, wie er will. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das, wie gesagt, es ist halt einfach, es gibt halt manchmal dann wirklich gute Exklusivtitel bei dem einen und bei dem anderen. Und die Frage ist tatsächlich jetzt, ist so ein Gears und ist so ein Halo 5, ist das ein System-Seller? Und für mich ist es schon fast soweit. Wenn aber diese Spiele überhaupt nichts für einen sind oder man da überhaupt keine Verbindung zu hat, dann ist es mit Sicherheit nicht so. Dann muss da irgendwas anderes Innovatives kommen. Ja. Was Neues, eine neue IP, neues Spiel. Und ja, so gesehen muss man ja dann sagen, war ja eigentlich die Microsoft-Pressekonferenz außer Recore fast ein bisschen traurig. Ne? Also da war jetzt nicht so viel. Mich jetzt halt mega interessiert und es war ein geiler Hype, es war gut gemacht. Aber auch wenn wir jetzt weiter darüber reden, kommt ja gar nicht mehr so viel Neues. Nö, also Gaming, also spielmäßig, sag ich jetzt mal so, kommt nicht mehr so viel. Also es kommen noch ein paar coole Features, sag ich jetzt mal so, die sie natürlich gezeigt haben. Aber da wollen wir jetzt natürlich auch noch nicht vorgreifen. Ne? Ja, vielleicht machen wir direkt weiter mit dem nächsten, oder? Ja, können wir. Obwohl wir das eigentlich überhaupt nicht darüber sprechen dürften ohne Andreas. Weil das ist ja nun sein Thema, ne? Ja. Und auch sag ich mal, der Hömmer, der fehlt jetzt hier ganz eindeutig, weil das sind ja nun die Spezialisten für die ersten beiden Teile des vollen Spiels, ne? Ja, Dark Souls 3. Ja, ja, Dark Souls 3. Wie gesagt, ja, ohne Andreas und Martin ist das relativ sinnlos, aber Andreas ist gerade irgendwo in Destiny unterwegs und der Martin fliegt mitten durch Mittelasien gerade. Da macht es dann relativ wenig Sinn. Aber es wurde doch gar nicht so viel gezeigt jetzt auf der PK. Nee, wurde nicht wirklich viel gezeigt. Das Bonfire gesehen, das war es auch, oder nicht? Ja, also man hat wirklich nicht, also jedenfalls auf der PK selber, ich weiß nicht jetzt, ob noch irgendwas bei YouTube rumfliegt oder so, auf der PK selber wenig gesehen. Es kommt eins, das ist also schon mal klar. Und soweit so geil, es soll sich wohl irgendwie ein bisschen schneller spielen irgendwie als die alten, aber ja, alles in allem wahrscheinlich wieder ein schweres Spiel und genau das, was die Leute erwarten, und grafisch wird es dann mit Sicherheit auch toll aussehen. Also wenn das, ja, die werden das so weiterführen, wie es halt schon ursprünglich mal war. Bloodborne, das habe ich ja jetzt auch gespielt wie irre. Das war ein Rockstar auf jeden Fall. Also es war ein ganz, ganz tolles Spiel, finde ich immer noch, oder spiele ich auch immer noch. Und Dark Souls 2 habe ich mir dann, also das ist dann irgendwie, habe ich mir dann ausgeliehen und reingespielt, war jetzt aber gar nicht so meins, auch weil es, also auf der PS4, auch weil es irgendwie dann, ja, auch wenn es war ein grafischer Rückschritt über Bloodborne, muss man ganz klar sagen. Und ein ganz anderes Spiel. Vielleicht werde ich auch nie der Dark Souls-Spieler, kann ich das sagen. War das bei Dark Souls 3 nicht irgendwie, dass die auf der PK das gespielt haben? Nee, ne? Bloodborne haben sie auf der PK gespielt. Ach, Bloodborne, okay, alles klar. Mhm. Gut, dann verwechsel ich das gerade. Weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich habe keins der Dark Souls-Spiele gespielt. Ich habe Bloodborne, einmal gespielt. Da kann ich nämlich jetzt ein sehr geiles Feature von der PlayStation 4, kann ich mal was zu sagen. SharePlay ist eins der für mich coolsten Features, die sie überhaupt jetzt bei der PS4 oder die bei der PS4 mit drin ist. Warum? Ich konnte Bloodborne spielen, obwohl ich es gar nicht habe. Ja. Das war nämlich ziemlich geil. Ach Quatsch, echt jetzt? Ja, ich habe... Das geht. Hömer hat das Spiel und ich habe zu Hömer gesagt, oh, ich würde das Spiel gerne mal spielen, ich würde mir das mal angucken. Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Und dann per SharePlay schaltest du dich bei jemandem drauf. Und dann ist das wie, als wenn der bei dir zu Hause ist. Entweder nimmt der einen zweiten Controller an der Hand und du spielst irgendein anderes Spiel, was du zu zweit spielen kannst, wenn das Spiel das bietet ja, also es gibt ja Spiele, die wollen das nicht mehr oder Hersteller wollen das nicht mehr. Oder du gibst den Controller einfach weiter. Und dann hat er mir den Controller, sag ich mal, virtuell weitergegeben und ich habe dann mit meinem Controller sein Bloodborne gespielt. Ja. Okay. Und Ich hab's mal mit dem Zuzus habe ich es mal ausprobiert, also mit Dennis, mit was war das nochmal? Mit ein Telltale-Game, mit Game of Thrones. Okay. Da hat das wohl auch funktioniert. War wohl auch gar nicht so schlecht, aber das ist auch bei so einem skillkrassen Spiel, wo auch das Timing ankommt, dass es dann auch mit einem Bloodborne geht, ist scheiße. Ja, doch, das ging ganz gut. Relativ wenig Verzögerung, also du konntest auch dementsprechend reagieren. Das fand ich ganz cool. Also das ist auch das einzigste Spiel, was ich in die Richtung gespielt habe. Also ich habe kein Dark Souls 1 gespielt, kein 2 gespielt. Bloodborne habe ich, wie gesagt, eine Viertelstunde beim Hömer gespielt. Um mal eben dieses Feature nochmal zu bewerben, also es ist wirklich cool, wenn jetzt zum Beispiel du siehst jemanden, der hat sich irgendein Spiel gekauft, wo du sagst, oh, das würde mich jetzt auch interessieren, dann kannst du immer noch sagen, hier, schreibst den an und dann sagst du, hier, ich würde das ganz gerne mal eben spielen, wollen wir nicht mal eben Shareplay machen. Du brauchst aber einen halbwegs vernünftigen Upload natürlich, also wenn du dann 1000 Upload hast oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da braucht, aber egal. Okay, ja, also potente Leitung ist muss. Muss ja, auf jeden Fall. Ja, denke ich. Also dadurch, dass es natürlich die Verzögerung relativ gering sein soll, ist das schon ein Muss, ja. Was natürlich auch wieder zeigt, dieser PlayStation, was ist das, PlayStation Now, wo die Spiele streamen wollen, ist ja dieser Streaming-Service, ja. Und der ja noch nicht in Europa verfügbar ist. Immer soll aber nicht. Dieser starten, ja. Ja, ja. Ja, aber ich weiß, wir schweifen schon wieder ab, aber für mich ist das ein Beweis, dass dieser PlayStation Now-Dienst wahrscheinlich auch dieses bieten kann und du dort auch relativ wenig Latenz hast. Also, dass du halt auch vernünftig reagieren kannst. Und das ist dafür eigentlich ein Paradebeispiel. Geil. Ja. Gut, Dark Souls 3. Souls 3, machen wir einen Haken dran. Ne? Also, wird ein Megaspiel mit Sicherheit werden, aber war einfach noch nicht genug zu sehen, um da überhaupt nicht drüber, da haben wir jetzt schon viel zu lange drüber geredet, weil es war einfach nichts zu sehen. Also, es war jetzt genau. Nicht, ne? Außer so ein scheiß Lagerfeuer, muss man echt. Also, was so ein Lagerfeuer im Menschen auslösen kann, ne, ist manchmal sehr beängstigend. wieso? Wo wir schon mal beängstigend sind. Beängstigend lame. Ja, richtig, das habe ich auch gerade gedacht. Beängstigend lame fand ich doch den Trailer zu Fable Legends. Also ich die Mutter der Lameness war das. Also ich habe den gesehen auf gesagt, so, was wollt ihr mir jetzt eigentlich sagen? Also ihr hättet mir jetzt auch wieder ein Pferd vorspannen können und ich mir 8 Stunden den Pferdehintern angucken können, das hätte ich spannender gefunden. Ich fand diese ganze Ansage, ich habe das einfach nicht verstanden. Also ich will ja auch nicht ranten oder flamen, aber ich habe es nicht verstanden, was sie mir mit dieser Werbesendung sagen wollten. Also mir ist überhaupt nicht klar geworden, was das jetzt für ein Spiel ist. Ich habe nur schlecht animierte Figuren durch die Gegend rennen sehen. Und irgendwie, keine Ahnung, das Spannendste war noch diese komische Göttin oder was, die da über den Hügel guckt, während die anderen kämpfen irgendwie, was soll, aber ich habe das nicht verstanden. Also, aber war das jetzt, also es sah für mich ein bisschen so aus wie LOL in Third Person. Also wie League of Legends in Third Person. Also, keine Ahnung. Dieses Gefühl hatte ich. Ich habe den Trailer gesehen und gesagt, warte mal, könnte jetzt auch LOL sein, aber nur halt aus Third Person und du haust da irgendwas in, weil die laufen auch mal so komische Linien lang. Ich habe mich nicht eingelesen, weil mich das schon komplett null interessiert. Aber das war mein erster Eindruck und ich dachte, naja. Ja, aber dann, warum zeige ich das? Ich sag mal, also, die haben es letztes Jahr auf der E3 schon gezeigt. Die haben letztes Jahr auf der Gamescom schon was gezeigt. Weil es ein System-Seller ist. Das ist. Ja, aber du kannst ihn auch du kannst ihn sogar Crossplay mit einem Windows 10 Rechner spielen. Genau, das ist da. Ja, gut, das war ja das große Ding von Microsoft. Das Cross-Ding mit Windows 10 war ja eh das überall. Und Free-to-Play, ne? Die haben halt quasi das Remote-Play neu erfunden mit Windows 10. Du kannst jetzt Remote-Play auf dem Rechner machen. Ja. Ist ja quasi. Und Streaming kannst du machen auf Oculus Rift und Gedöns, ne? Das war ja auch noch ein Thema. Ja, das ist ganz cool. Aber das mit dem, ja, das ist ja wirklich wie ein Remote Play eigentlich mit dem Windows 10. Ja, warte mal, das können wir, glaube ich, auch schon seit der PlayStation 3. Ja, also lass uns da auch einen Haken dran machen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Also das hätte man sich auch echt mal sparen können, weil es irgendwie ja, das war halt wirklich nur nochmal, ja, wir haben die Marke noch, die Marke lebt, kauft es jetzt, sonst lebt die Marke nicht mehr. So hat sich's angefühlt, ganz komisch. Ja, das war's, glaube ich, zum Gaming von der Microsoft. Sag mal, von den Spielen her, ne? Es wurden aber noch das ein oder andere vorgestellt. Zum Beispiel die Abwärtskompatibilität Xbox 360 zur Xbox One. Also ihr könnt jetzt Xbox 360 Spiele auf eurer, oder jetzt noch nicht, aber ihr werdet Xbox 360 Spiele auf eurer. Also der One spielen. So halb. Also ja. Nee, im Herbst kommt das Update erst. Aber es ist, ich habe schon Berichte gehört, wo es schon in der Gaming Library die 360 Spiele angezeigt werden auf der One. Okay. Also das habe ich gehört. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich also was ich zuletzt gehört habe, ist, dass momentan eine Abstimmung ist, welche Spiele die dort haben wollen. Also was natürlich ganz cool ist, oder was für mich, ich sag mal, wenn ich jetzt weißt du, was lustig wäre? Was? Wenn Gears of War 1 auf die Liste kommt. Ja. Nein, also ich finde, die haben es kommt sie auf jeden Fall. Ja. Was die ganz cool gemacht haben, ist es ist, wird nativ quasi, du kannst es spielen. Das heißt, du kannst sämtliche Features, die du auf der Xbox One hast, kannst du genauso gut, auf der 360, doch, wie du auf der One hast, wirst du auch bei den neuen Spielen nutzen können. Ob das jetzt Streaming ist, ich weiß gar nicht, kann die One eigentlich streamen? Egal, Streaming ist oder was weiß ich nicht was, das kannst du alles nutzen. Was noch ganz cool ist, du kannst mit deiner Xbox One, wenn du ein 360-Spiel spielst, kannst du trotzdem mit den Leuten, die die 360 haben und dieses Spiel spielen, online spielen. Finde ich ganz cool. Mhm. Wenn du dieses Spiel hast, sage ich jetzt mal, du hast ja. Für mich ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Last-Gen-Besitzer wäre und ich hätte eine Xbox 360. Also ich habe einige Freunde, die sind jetzt von der 360 umgesprungen und haben gesagt, nee, die One kaufe ich mir nicht, ich kaufe mir die PS4. Und mit denen habe ich mich jetzt unterhalten und die haben gesagt, hätte es von Anfang an dieses Feature gehabt, hätte ich mir die One gekauft. Echt? Ja. Ist das so ausschlaggebend? Okay. Damals wäre es also doch ausschlaggebend gewesen, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt jemanden hast, dann ist das nicht mehr. Richtig, wenn du jetzt jemanden hast, der eine Spielbibliothek von 20 Spielen noch zu Hause stehen hat. Und sagt, die möchte er weiterspielen und er möchte eine neue Konsole haben, möchte die alte aber dann verkaufen, dann ist das schon ein ausschlaggebender Punkt, diese Abwärtskompatibilität. Ja, definitiv. Definitiv. Also es ist mit Sicherheit ein spannendes Feature, auch heute noch. Aber ich bin da nie so der Adressat für gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, irgendwie. So diese Abwärtskompatibilitäten, das ist ja mal ganz nett, aber ich spiele die alten Spiele eh nicht mehr. Also ihr kennt mein Spielezimmer, ne? Mir ist das so komplett egal. Ja, du hast ja sowieso alles da rumstehen. Ja, also ich hab meine PS3. Relativ ich habe meine PS3 zum Beispiel auch behalten und einige Spiele dazu, wo ich gesagt habe, die möchte ich auch nicht verkaufen, die möchte ich nochmal spielen. Und die spiele ich auch zwischendurch nochmal. Und von daher interessiert mich das jetzt auch nicht so. Ich finde dieses Feature cool. Mhm. Für mich ist das, wenn ich eine Entscheidung treffe für eine Konsole oder für einen Systemwechsel, wenn du jetzt jemanden hast, du möchtest den zum Systemwechsel beeindrucken, sage ich jetzt mal so, und der hat vorher eine Xbox 360. Das ist schon ein Argument, ja. Ist ein Argument zu sagen, okay, ich bleib bei der Xbox. Ganz klare Sache. Für mich wäre der Aufwand viel zu krass, wenn ich überlege, wenn ich jetzt alles, was ich auf der 3er habe, allein durch PlayStation Plus, das sind gefühlte 30 Spiele oder so, und die wiegen ja auch ein paar Kilos oder ein paar Gigabytes, ne? Wenn ich die jetzt noch auf der 4er hätte, ne, wäre die Festplatte hoffnungslos überfüllt, dann bräuchte ich jetzt 2 Gigabyte oder sowas. 2 Gigabyte? 2 Terabyte. Also, habe ich bei mir drinne. Echt, hast du drin? Habe ich drin. Und ich glaube, die wird noch nicht mal ganz reichen. Also ich habe meine 500er Gig auf der 3er ist voll und die 4er ist so 85% jetzt voll. Also ja, also unter 2 Terabyte geht da nichts, wenn dann das abwärtskompatibel kommt. Ne? Wird aber nicht kommen, weil Sony hat danach gleich gesagt, bei uns wird es diese Abwärtskompatibilität nicht geben. Ja, geht ja auch gar nicht, weil wir ja den Strukturwandel hatten. Ja, genau. Die haben ja den Cell-Chip vorher drin gehabt und die können im Grunde genommen gar nicht da. Die haben jetzt eine völlig andere Struktur, also es geht letztlich gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch, freut sich auch Microsoft so ein bisschen ein ins Fäustchen darüber, weil sie es halt machen konnten. Deswegen haben sie es auch gemacht. Und sie wissen, dass der Gegner halt nicht kann. Ja, aber das jetzt Problem ist allerdings, dass sie sich auf dem Markt. Sie stellen sich auf dem Markt ja wieder schlechter jetzt, ne? Also ich meine, das ist die Definitive Edition und HD Collection und whatever. Da sind die jetzt raus. Ja, ganz ehrlich. Nö. Also es wird keiner mehr eine Definitive Edition von was für ein Spiel gab es da noch nicht auf der Definitive Edition? Müsste ich jetzt überlegen. Mass Effect 3. Ja, zum Beispiel, genau. Mass Effect 3 würde zum Beispiel nicht mehr für die 360 kommen, weil brauchen wir nicht. Können wir, ist ja abwärtskompatibel. Da verschenken die sich halt dann wieder Verkäufe. Ne? Das muss man dann mal sehen, wie man es auf jeden Fall. Weiß ich nicht, weil diese Definite Edition sind ja nochmal, ich sag mal, gepimpt. Die sind ja nochmal gepimpt irgendwie auf 1080p. Ja, hast du bei der Xbox hast du bei der Xbox ja eher selten, dass die auf 1080 laufen. Entschuldigung für den Seitenhieb. Aber es ist schon so, dass Man überlegt ja, sich dann jetzt zweimal, ob man es machen muss oder nicht. Ja, aber jetzt mal im Ernst, also wenn ich jetzt höre, ja, meine Box ist jetzt abwechskompatibel, ne? Ey, da sind mir die 1080p mal komplett scheißegal, weil ich muss mir das Spiel dann nicht nochmal kaufen. Die 360 hatte ja auch schon HD, also von daher... Ja, also in 27p sollte es kommen, ne? Also ja, das, eben. Ja, also ich weiß nicht, was jetzt diese ganzen Bemühungen da irgendwie killt, aber es stinkt ja den meisten, glaube ich, sowieso, also dass da so viele Remakes kommen, also wenn sie da so ein bisschen Regel vorschieben. Ja, teils. Also manchmal macht es halt Sinn und wie gesagt, mich freut es jetzt zum Beispiel, dass es sowas geben wird, ob ich es mir jetzt hole oder nicht, bei Gears of War 1, da freut es mich einfach, dass es sowas geben wird. Mass Effect kam jetzt nicht von irgendwo her, das ist so ein Spiel, was wirklich echt auch Sinn machen würde, sowas nochmal zu machen, richtig Sinn machen würde, aber manche Sachen, ja, ne. Ja, also, das kommt bestimmt jetzt auf V4 an. Und ich würde halt, nee, glaube ich nicht, das kommt nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass es kommt, weil es einfach da zu viel Arbeit drinstecken würde. Also da würde zu viel Arbeit drinstecken. Das ist nicht irgendwie so ein The Last of Us, wo das mit Sicherheit cool ist und aufwendig, aber was ein begrenztes Spiel ist, ein relativ lineares Spiel ist. Aber bei Mass Effect wäre das, glaube ich, echt ein Riesending, ey, sowas nochmal da in einer ordentlichen Qualität durchzuziehen bei Mass Effect 3. Aber wünschen würden sich es, glaube ich, viele. Ich weiß gar nicht, mit wem ich letztens erst gesprochen habe, der meinte, er hat es noch nicht gespielt. Also einer von meinen Destiny-Jungs, er hat es noch nicht gespielt. Er würde jetzt eine PS3 deswegen nochmal wieder anwerfen. Ja, muss er wohl. Also ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Du wirst lachen. Also ich schmeiße ja hin und wieder öfter meine PS3 nochmal an. Und ich erwische mich immer wieder, wie ich dann nochmal Mass Effect anmache. Also das ist für mich immer nochmal ganz cool. Wobei ich eigentlich mich immer dran verliere, mich irgendeiner Zitadelle zu verlaufen oder so. das ist bei mir... das Ding ist halt, rein rollenspieltechnisch ist das Ding cool. Aber rein von der Shooter-Mechanik ist das Ding die größte Grütze, die ich je gedrückt habe. Das Ding ist unterirdisch schlecht, was den Shooter-Teil angeht. Also meinst du jetzt ganz ehrlich. 2 oder 1 oder 3? 3. 3. Och nö, hab ich gerne gespielt. Ich finde das Ding komplett scheiße. Naja gut, wir weichen schon wieder ab, ne? Vom Thema Abwärtskompatibilität. Aber Abwärtskompatibilität, wie gesagt, geiles Feature, aber ich glaube, sie hat natürlich damit riesig was reißen können, wenn sie es von Anfang an gemacht haben. Sie entschuldigen sich jetzt ein bisschen für den ganzen Grütz, den sie am Anfang fabriziert haben, ne, mit Spiele verleihen, geht nicht und so weiter. Da kommt jetzt ein Feature natürlich so und zeigt so, ey, komm, wir sind doch für die Gamer und wollen doch eigentlich und so weiter. Weil am Anfang haben wir alle, auch da habe ich mich gerade erst mit jemandem drüber unterhalten, der wirklich, wir waren ja alle so ein bisschen auf Xbox fast schon gepolt, so ich und die meisten meiner Kumpel und alle haben jetzt eine PS4 da stehen. Und einige wirklich auch, bei mir nicht ganz so krass, weil ich fand die PS4 einfach dann doch von der Mechanik und was sie konnte cooler, aber einige haben ihnen das echt übel genommen, die Nummer, die sie auf der ersten PK durchgezogen haben. Ne? Ja, jetzt guckt mit von wegen. War nicht der Käselord auch so ein Kandidat, der nur Xbox gezockt hat vorher? War das nee, aber ja, der Hinner, der Dings, es gibt halt so einige, es gibt schon so einige, die halt wirklich vorher fast nur Xbox gezockt haben, jetzt im PS4 also. Stehen haben. Und das liegt einfach daran, dass sie am Anfang wirklich verkackt haben und wie gesagt, bei einigen, mir fallen zwei Beispiele, würden mir jetzt spontan kommen, die halt wirklich gesagt haben, ey, ich kauf das nicht mehr, weil die uns am Anfang da echt versucht haben zu verarschen und das verzeichnen auf immer wie Microsoft einfach nicht. Bums, aus, Ende. Und versuchen sie jetzt, glaube ich, damit so ein bisschen wieder gut zu machen mit der Geschichte. Ja, wie gesagt, das Ding kommt halt leider ein Jahr zu spät. Ich glaube, vor einem Jahr halt so einen richtigen, wie heißt das so schön, in der Podcast-Szene, so einen richtigen Impact gehabt. Einen richtigen Push nochmal. Ja, definitiv. Jetzt ist das Ding für mich auch irgendwie so, es ist mir relativ egal, weil jetzt sind die Definitive Edition fast alle raus, also von den Spielen, wo ich sagen würde, ja, läuft. Schade eigentlich. Ja. Wie gesagt, für die Leute, die jetzt noch eine Last-Gen haben, ist es interessant. Mhm. Kann man ganz klar so sagen. Für alle, die jetzt schon eine Next-Gen haben, ist es, glaube ich, relativ uninteressant. Ja. Für mich wäre es, persönlich wäre es eigentlich relativ interessant, und das habe ich auch, glaube ich, im PGC irgendwohin schon mal geschrieben, wenn sie jetzt im gleichen Zug die Box nochmal so ein 100er günstiger gemacht hätten und das Ding nochmal ein bisschen geschrumpft hätten, also dass das wirklich nicht aussieht wie mein Videorekorder von 1990, sondern das Ding nochmal ein bisschen schlanker, ein bisschen schmaler, ein bisschen sexier und ein bisschen günstiger ist. Ja. Also was an der ja einfach, was an der, was diese Bauform so ein bisschen entschuldigt, ist ja einfach, das muss man auch sagen, das fällt mir bei der PS4 dann doch immer wieder auf, die Xbox One ist halt einfach gegenüber der Xbox 360 vorher und auch jetzt immer noch gegenüber der PS4 einfach flüsterleise, ne? Ja. Und das ist sie, weil sie halt einfach so groß ist. Ja, aber und das Ding besteht da ja quasi aus einem Maschendrahtzaun oben auf dem Deckel. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, also aber es ist halt einfach sauer. Hässlich, da hast du schon recht, ey. Ja. Ich gebe dir ungern recht, aber da hast du. Das Problem ist, das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, das Ding passt nicht in mein Spieleregal. Das, genau. Das ist viel, viel schlimmer. Ja, also das ist bei mir genauso. Also selbst meine PS3 passt da rein und meine PS2 passt da rein und das sind jeweils die fetten Versionen und die sind immer noch schmaler als die Xbox One. Ja, wenn ich das da reinstelle, es passt theoretisch rein unten in dieses Fach, sage ich mal, wo die ganzen. Also es ist höher als ein AV-Receiver. Und das sagt schon alles irgendwie. Ja, es ist höher als mein AV-Receiver. Und es passt dann ganz gut rein. Also höher als mein AV-Receiver ohne Füße, sagen wir es mal so. Die Füße habe ich abgeschraubt. Es passt halt rein, aber ich muss halt Angst haben, dass es mir dann halt abfackelt, ne? Weil es überhaupt keine Luft mehr kriegt. Der Martin kriegt mit Gänsehaut im Flieger, ey. Füße abgeschraubt beim AV-Receiver. Ich weiß. Ist aber auch, ist jetzt alles nicht so das High-End. Also da bin ich zwar durchaus für empfindlich, aber ja, auf jeden Fall. Das ist auch nicht unbedingt so gedacht. Das stimmt schon. Noch irgendwas also zur Abwärtskompatibilität? Nee, lass uns dieses Thema nicht anfangen, weil das ist ein Thema, was auch echt ein Knaller gewesen, fand ich. Ja, also, das war super, bis der Preis kam. Richtig, das war richtig sexy, bis man gehört hat, wie teuer das eigentlich ist. Ja. Der Elite-Controller. Ohne Scheiß, ich habe das Bild hier noch schön auf dem Rechner und ich denke mir so, er hat mich im ersten Moment ein bisschen an den, kennt ihr noch den Valve-Controller von, den sie jetzt gemacht haben für ihre, wie heißen die Dinger nochmal, von Valve, die Konsolen? Oder die Spiele-PCs von Valve? Keine Ahnung. Ja, die haben auch so einen Controller und die haben halt auch so ein. Da sieht das Digipad ähnlich aus wie das Digipad jetzt, das Elite-Controller. Okay. Und, das war mein erster Gedanke und das Teil sieht auch ein bisschen aus wie halt das Teil von Mad Catz, glaube ich, ne? Mhm. Wie dieser Pro-Controller. Mhm. Naja, aber ich fand das alles ultra sexy, war mega neidisch, als ich das gesehen habe. So, boah, das will ich auch für meine PlayStation haben. Und dann hauen die den Preis raus. Und ich habe gedacht, ey, das ist jetzt nicht Scherz. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, diese SCUF-Controller, ne? Also, du kannst die sind auch nicht viel günstiger, richtig. Ja. Und ich glaube, der Elite-Controller bietet dir ja sogar noch mehr. Der bietet dir ja diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die du bei einem SCUF-Controller nicht hast. Der hat unten diese vier Wippen auf der Rückseite, was ich auch irgendwie ziemlich cool finde. Ja. Also, ich würde mir den nicht kaufen, sag ich mal ganz ehrlich, weil ich mein Standard-PS4-Controller reicht mir, sag ich jetzt mal so. Ja. Aber ich finde, für jemanden, der sagt, boah, das finde ich geil, weil ich brauche dies und dies Feature, dass ich zum Beispiel einstellen kann, wie der Trigger funktioniert oder die Tasten tauschen. Okay, Tasten tauschen. Behaltet mal eben das Wort Tasten tauschen, das sage ich gleich nochmal was zu. Das ist nett, sage ich jetzt mal einfach so. Ich glaube nicht, dass ich dafür $150 beziehungsweise ich glaube für 149,99 Euro wird es auch in Deutschland dann erhältlich sein, also 1:1 umgerechnet. Mhm. Aber wie gesagt, diese SCUF-Controller, die ja auch, sag ich mal, ja gut, die sind ja mehr gemoddet und du kannst halt diese ganzen Sachen tauschen und hast nicht gesehen. Exakt, die sind halt nicht viel günstiger. Genau. Aber das sind halt gemoddete Uhr-Controller, die umgebaut wurden. Da kann man diesen Manufakturpreis noch ein bisschen rechtfertigen. Das Ding wird in Massenproduktion hergestellt und da werden sie keine 5000 Stück von herstellen, da werden sie schon eine ganze Menge von herstellen, gehe ich von aus, wenn die Nachfrage da ist. Und was mich am allermeisten, wo ich mir denke, ey Leute, das ist doch jetzt ein ganz, ganz schlechter Scherz, das haben sie, glaube ich, auf einem Show-Event danach noch gesagt, das Ding läuft weiterhin auf Batterien und nicht auf Akkus. Ja. Und das geht gar nicht. Das geht eigentlich für 150 Tacken, jetzt mal ganz im Ernst, kann ich da wohl einen Akku drin erwarten. Das ist mir schlecht geworden. Du musst dir nur das Foto angucken, dann siehst du hinten auf der Rückseite von dem Ding, siehst du dieses Ding und denkst du dir, Leute, das ist doch jetzt ein ganz schlechter Scherz, oder nicht? Also ja. 150 Tacken, ist das eine bodenlose Freche? Da kann das Ding noch so bombig verarbeitet sein. Meinetwegen haut da noch einen Apfel drauf, damit ihr denkt, da kriegt ihr nochmal 100er mehr für. Aber, ey, nee. Aber ein Akku muss ja wohl drin sein. Also jetzt mal ganz mehr als 150 Tacken. Also nee. Bin ich raus. Ich finde das Ding mega gut. Ich würde das Ding direkt kaufen und ja. sagen, oh, läuft. Pass und mal wenn ich es nur an meinen Rechner anschließe, ne? Aber es ist relativ simpel, der Preis wird sich einfangen. Also ich bin mir relativ sicher, das ja, kostet also einfach 150 nicht, also. Tacken. Und ich denke mal, dass das für das, was es kann und für das, was ein anderer Controller kostet, ein Huni eigentlich ein gerechtfertigter Preis ist. Und ja. ich glaube, da wird es auch relativ schnell hinkommen. Ja, 80 bis 100 Euro haben, glaube ich, auch alle erwartet im Internet. Ja, 100 Euro hätte ich auch erwartet, aber ja. 150 ist einfach 150 krass, ne? Weiß ich nicht, wo es herkommt, ohne Akku. Also. Nutzbar übrigens auch für alle Windows 10 User. Genau, da das wäre genau. für mich interessant gewesen. Da hätte ich gesagt, okay, da könnte ich mich vielleicht drauf einlassen, so wenn ich dann doch nochmal einsteigen wollen würde ins PC-Gaming oder so. So, noch was zum Controller? Nee, da gibt es halt gut. Dann machen wir noch mal kurz eine kleine Exkursion. Ne? Ich sagte eben Tastentausch. Ne? Mhm. Geht ja bei der PS4 auch, dass du ja die Belegung der Tasten umstellen kannst. Ohne Controller kaufen, ne? Ohne Controller kaufen, finde ich ziemlich cool. Ich fände es natürlich cooler, wenn du Profile anlegen kannst. Zum Beispiel sagen kannst, Battlefield 4 möchte ich die Tastenbelegung so haben, da möchte ich die Tastenbelegung so haben. Nee, du stellst sie grundsätzlich komplett um. war bei einer Bekannten von mir, habe dann, während sie weg war, mal eben ihre Tastenbelegung umgelegt. Unten war oben war unten, links war rechts war links und auf der Seite die ganzen Button alle einmal spiegelverkehrt nochmal dargestellt und sie kommt wieder und wundert sich, warum ihr Controller nicht mehr so richtig funktionierte. War ein Heidenspaß. Also wenn ihr mal irgendwo seid und ihr wollt eine Menge Spaß haben, stellt den Controller mal die Button um. Das macht echt Laune. Das werde ich mal machen. Und zwar werde ich es mal so machen. Funktioniert das auch bei den Apps, also bei Maxdome und Netflix und so? Normalerweise müsste das dann da ja, also dadurch, dass das auf der ganzen Konsole gilt, müsste es dann dort auch entsprechend sein. Ja, läuft. Alles klar. Frau, du wirst mich lieben morgen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Fand ich ziemlich lustig, das mal eben so als kleiner, neben... Als kleiner Gag am Rande. Als kleiner auch, Gag am Rande. Der zweite kleine Gag am Rande war die HoloLens. Mhm, kennt genau. ihr die? Die war lustig, ne? Ja. Wisst ihr, was das erste war, was ich gedacht habe, wo ich das gesehen habe, wo der Kameramann daneben stand und das gefilmt hat? Ja, sag's ja. Was? Ja. Milo. Milo war mein erster Gedanke. Milo? Wie? Mhm. Kennst du Milo noch? Milo war dieser kleine, interaktives, kleines Arschlochkind, was okay. über Kinect interaktiv mit dir reagiert und dieses Molyneux-Monster, was er da erscheint, das ist. Okay. Dieser kleine Frankenstein, den Peter Molyneux damals erschaffen hat, als Kinect angekündigt wurde. Sagt mir nichts. So, jetzt bin ich, oh Gott, danke, dass ihr mich als kompletten Nerd outet, dass ich sowas weiß. das war eine Tech-Demo, in der das Kinect 1 vorgestellt wurde, quasi damals auch auf der E3. Und da wurde halt gesagt, okay, Milo interagiert mit euren Gesten, mit euren Antworten, mit euren Gefühlen, die ihr darstellt. Das war damals die Kern... auch wieder so Sachen, die nie gekommen ist, oder was? Das war die Kernaussage, die damals Peter Molyneux über Kinect getroffen hat und über Milo vor allem. Also jetzt nicht über Kinect an sich, aber über Milo vor allem. Und das Ding ist halt exakt nie erschienen, weil es einfach technisch nicht möglich war. Und ich habe das HoloLens gesehen, ich fand es beeindruckend und hatte immer dieses Milo im Hinterkopf, wirklich. Das ist wie wenn ein kleiner Zwerg hinter dir auf der Schulter steht und die ganze Zeit mit der Pickhacke auf dem Hinterkopf haut. Die ganze Zeit. Okay. Und ich habe halt gedacht so, ich finde das alles schön, ich finde das alles cool, aber ob ihr das so hinkriegt, ist die andere Frage. Naja, also sie haben halt, wie gesagt, ja einige Features auf der, also sie haben ja die Minecraft-Geschichte gezeigt auf der PK. Das fand ich ziemlich cool. Schon ziemlich ja, cool. Das meine ich ja. Ich fand Milo auch ziemlich cool. Ja, das wird funktionieren. Das ist, denke ich mal, also wie das denn wirklich aussieht aus der Sicht desjenigen, der da hinguckt, das ist halt für mich die Frage. Ne? Das haben sie nämlich jetzt die Woche, ich habe einen Podcast gehört, ich höre ja viele Podcasts, Ob wie auch diesen hier. Ich werde mir den ganzen Scheiß nochmal anhören. Ich auch. Da haben sie nochmal erzählt, wie es denn jetzt, ich glaube, bei Hooked FM warst du, glaube ich, da haben sie nochmal erzählt, wie es dann eigentlich abläuft. Du hast halt diese Brille auf dem Kopf, das ist ja wie die von Star Trek, von diesem einen Menschen, der da diese Lichtleiste oben hat. Ja. Genau, das ist halt wirklich nicht wirklich groß, und dann kannst du dir vorstellen, dass du in diesem Bereich dann noch ein Bildschirmfenster hat, was ungefähr so groß sein soll wie das Ding von Google Glass, also nicht wirklich riesig. Und dass das Ding halt wirklich oben und unten abgeschnitten ist. Also, dass du wirklich nur so ein begrenztes Fenster hast, wo du halt durchgucken kannst und wo du das halt siehst. Ich weiß nicht, ob das die Immersion dann voll kaputt macht. Gut, die sind jetzt eh am Anfang erst. Mal schauen, wenn sie es noch ein bisschen größer hinkriegen, wäre natürlich schön. Aber wenn in da jetzt nur so ein kleiner Bildschirm ist, in diesem riesen Ding, weiß ich nicht. Ja, also ich bin halt noch gespannt. Also ich habe das auch noch immer noch so nicht ganz durchstiegen. Vielleicht kann mir da einer von euch auch helfen. Also es ist ja eigentlich, abgesehen von dieser Vorführung von Minecraft, ist das Ding ja überhaupt nicht eigentlich zum Spielen als solches gedacht, sondern Spiel unterstützen. Das andere, was sie nämlich gezeigt haben, war so eine Art Halo 5 App oder wie auch immer. Die haben halt die ganzen Presseleute in so einen Bereich eingeladen, wo sie auf so einen Tisch starren konnte mit ihrer HoloLens auf der Nase, und dann konnten sie da irgendwelche vor so einem Warzone-Spiel, das ist ja dieser eine neue Spielmodus von Halo 5, konnten sie dann irgendwelche Kreaturen sich angucken und so weiter, die dann da auf diesem Tisch erschienen sind. Ist die Frage halt, ob es nicht eigentlich doch tatsächlich mehr in die Richtung geht und das eigentlich sein soll, so ein wieder so ein zweiter Bildschirm halt im Grunde genommen. Ne? Ob also es das für, nicht mich, für mich ist das Ding eigentlich ganz klar eher in der Industrie anzusiedeln als jetzt im Gaming. Weil es macht halt über CAD-Programmierung und so weiter viel mehr Sinn, das Ding visuell zu sehen, direkt vor dir quasi. Also wenn du jetzt diesen Bildschirmbereich hast und du siehst halt dein im CAD programmiertes Objekt, siehst du halt da, und du kannst es halt nochmal von allen Seiten vergleichen, und du kannst es dann vielleicht über virtuelle Gesten oder über Gesten, die das Ding dann aufnimmt, dann drehen, wenden, gucken, Fehler korrigieren und so weiter. Im Gaming-Bereich sehe ich das Ding noch nicht so. Also wenn dann muss das Ding... wirklich Sinn macht das Teil für mich eigentlich nur, wenn du eine Brille hast, wie jetzt eine richtige Brille, also wie ein Brillenträger hat, wo du das komplette Sichtfeld beobachten kannst, also fast das komplette Sichtfeld und nicht nur so einen kleinen Bereich, weißt du, dann wird es relativ schwierig, denke ich. Ja, also ich bin überhaupt noch nicht so von überzeugt von dem Teil, aber da mittlerweile ist, glaube ich, auch noch die meisten irgendwie, was diese Virtual Reality Geschichten angeht, erstmal ein bisschen skeptisch, ne? Oder ich weiß nicht, wer jetzt sofort schreit und sagt, ey, geil, das bestelle ich mir jetzt vor, das Teil für 300 € oder was. Das ist alles, das muss erstmal also interessieren. Ich finde es halt mega interessant, aber ob das jetzt wirklich der Brüller wird und was es wird, weiß ich nicht. Das muss man halt mal sehen. Ja. Das wird spannend. Ich bin gespannt, was sie jetzt demnächst zeigen. Die wollen ja auf der Gamescom nochmal richtig einen raushauen. Ja, da wird mit sicher noch mehr kommen. Ja. Da werden wir mal gespannt sein. Ich meine, da kommt dann auch der ganze andere Spaß hier, Quantum Break und... ich fand es auch spannend, dass sie da überhaupt drüber gesprochen haben. Ne? Bei beiden Pressekonferenzen wurde, glaube ich, am Ende auf die Gamescom verwiesen. Und das fand ich schon, also das, wow. Das ist dann schon, wo ich denke, ja gut, es ist aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass Sony gesagt hat, okay, diese machen wir auf der Gamescom gar nichts. Weil uns einfach der Abstand zu kurz ist zwischen Gamescom und E3. Dafür werden sie im Oktober in Paris irgendwie noch eine PK machen, ne? Da haben wir da vielleicht nochmal was vor. Genau, da haben wir vielleicht machen wir da noch was, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Also klar, das müssen sie dann auch nutzen. Ey, wenn sie eine Messe haben, wo Sony einfach gar nichts sagt, dann müssen sie da halt ein paar Sachen rauslassen, die richtig, die einen Impact haben. Wie man die so schön Impact, genau. Impact, die Impact, Impact haben. Die brauchen Impact. Die brauchen so Impact. Impact. Wir müssen Markt beeinflussen, ist kurz vor Winter und so. Wobei ich strategisch immer noch besser sehen würde, Sony ist natürlich gar nicht mal so dumm und sagt, okay, wir kommen im Oktober, Ende Oktober ist das, glaube ich, zu hören, ne? Ja. Ich glaub, 28, Ende Oktober nochmal nach Paris und hauen da nochmal was raus. Ey, wenn Sony da kurz vor Weihnachten nochmal die Katze aus dem Sack lässt und sagt, ey, wir hauen jetzt mal ein Gran Turismo 7 raus am uns kommt Division schon am 12. Ja, ey, wenn die da so eine Story rauslassen, ey, Feierabend. Ja, ja. Kannst dich einsagen, dann machst du gar nichts mehr. Nee, also ich hoffe, Microsoft haut dann wirklich nochmal was raus, weil sie wissen auch darum, dass Sony nicht dumm ist. Also die werden irgendwelche PR-Menschen haben, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind und eins und eins zusammenzählen können. Wenn ich Idiot das kann, der hier vor einem Laptop sitzt und mit meinen drei Kumpels hier über einen Podcast redet, wenn ich das irgendwie so halbwegs gebacken kriege, werden die ja wohl auch hinkriegen. Also wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass die Gamescom nochmal richtig einhauen wird bei Microsoft und mal schauen. Ich hoffe das Beste. Also ich wünsche den Jungs alles Gute. Sie gehen langsam an den richtigen Weg. Hat ja nur 2 Jahre gedauert. Ja, genau. So kann man es eigentlich schön ausdrücken. Ja. So, noch kurze Randnotiz noch zu Microsoft. Microsoft wird im Herbst die Oberfläche der Xbox One ersetzen. Geht weg vom Kachelmodus. Sieht ein bisschen strukturierter und ordentlicher aus, wobei mich das so ein bisschen, also den Screenshot, den ich jetzt gesehen habe, den habe ich auch bei uns in die Notes reingepackt. Erinnert kann man denn strukturierter als Kacheln sein? Also das verstehe ich gerade nicht. Ruhe. Entschuldigung. Erinnert mich so ein bisschen schon an das an die UI von einer PlayStation, nur dass halt die Button nicht oben nebeneinander sind, sondern die sind hier links jetzt angeordnet und dann kommen die Spiele untereinander. Also das ähnelt sich nachher alles wahrscheinlich. Sie bauen also ein XMB, ja? Ja, genau. Sollen Sie mal bei Sony anrufen? Sie schicken mir dann das gerne rüber. So viel denke ich mal zum Thema Microsoft. Gehen wir weiter? Ja. Dann kommen wir jetzt zu Square Enix. Boah, ja, also dort schon lange gebraucht für Microsoft, wa? Ja, deswegen müssen wir jetzt mal hier. Ja, wir haben Gas auch ganz geben. Lange für Bethesda gebraucht, also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deswegen gucken wir uns jetzt Square Enix an. Erstes Spiel, Just Cause. Was meint ihr? Ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Und Just Cause sind für mich bunte Bilder, alles schnell. Und Peng, noch nie gespielt. Kann ich nicht wirklich was zu sagen. Genau, Just Cause 2 habe ich kurz angespielt. Es ist halt ein Sandbox-Game, nach wie vor. Soll auch wieder eins weinen und wieder eins sein. Und sie sagen es auch explizit. Also sie sagen nichts von Open World. Sie sagen, das ist ein Sandbox-Spiel. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Und das geht auch. Und macht's bitte so schlimm, wie es geht. Das ist so ungefähr Just Cause 3. Also ich habe die ersten paar Ankündigungen des Trailer gesehen und habe gedacht so, okay, das ist ganz schön ganz schön abgefuckt, weil die einfach, du kannst halt machen, was du willst, das ist denen komplett scheißegal, was du machst, hauptsache du machst irgendwas. Das ist halt, wie ich schon gesagt habe bei No Man's Sky damals, wenn du mal abends 10 Minuten nichts zu tun hast, ne, machst du das mal. So ein Spiel wird das wahrscheinlich sein, die Story kannst du eh vergessen, so wie die anderen letzten. Richtig. Das stimmt. Also, wird so ein Spaßspiel werden, definitiv. Werden wahrscheinlich, ein paar Leute kaufen, ein paar Leute nicht. Und andere Leute werden sich aufregen, andere Leute nicht. Also für mich ist das eher uninteressant. Ja, ich finde einfach, weiß nicht, das ist schon wieder so ein Spiel, wo wir, ich glaube, deswegen schon nicht drüber reden müssen, weil keiner von uns einen Bezug dazu hat. Oder so ist es bei dir anders. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es mir irgendwie kaufen, wenn es mal irgendwo im Angebot ist, sag ich mal so. Weil ich habe den zweiten Teil, glaube ich, relativ intensiv gespielt, weil ich das einfach, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Da durch die Gegend fahren oder an Hubschrauber mal eben Wagen ketten und dann fliegst du damit durch die Gegend und machst irgendwelche Sachen kaputt oder keine Ahnung. Fand ich ganz lustig. Aber jetzt nicht so, dass ich sag, muss ich jetzt unbedingt sofort kaufen. Nee. Nee. Also nächstes. Ja, schade. Nächstes Thema. Tut mir leid, Just Cause, wir können leider nicht. Wir können nicht jedes Spiel 3 Stunden behandeln. Das nee, tut Digga, nicht leid. Digga, du bist unser Freund, aber wir kennen dich nicht und deswegen reden wir jetzt auch nicht mehr. Ja, Brofist, ne? Brofist. Nächste Bro. The Bro in the Hood. unser The Hoodman, der 47er Gangster of the Hood. Genau, hatten wir ja schon im ersten Teil so ein bisschen. Ja. Was für mich ist da ein Haken dran. Hitman, auch ein Profikiller aus dem Genlabor, muss sich fit halten und geht deswegen joggen. Das war für mich jetzt irgendwie so. Ohne Scheiß, du hast den Schweller gerade sehr, sehr treffend beschrieben. Ja, stimmt. Die Quintessenz des Ganzen. Also, der Witz ist einfach, dass da auch echt mal wieder ein bisschen Joggen war. So. Das war schon intensiver. Das war schon Waldlauf. Also, Waldlauf ist aber was anderes als Joggen. Schnee, vor allen Dingen. Ne? Kannst du dich auch leicht Waldlauf im Schnee. Jetzt stell dir mal vor, der wäre am Strand gelaufen. Stell dir vor, der aufs Gesicht gefallen. Ist ja nochmal ganz was anderes. Der Trailer noch irgendwie eine gewisse Tiefe gehabt, wenn er einfach mal aufs Gesicht geflogen wäre halt. Gut, sie sind also halt dafür eher auf den Nacken geflogen, damit auch jeder weiß, wer der Typ da ist mit der Glatze. Keiner verstanden. Machen wir einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran. Wird ein interessantes Spiel werden, aber noch nicht halt so. Jetzt kommen wir zum nächsten Haken. Boah, Überleitung. Für mich nicht. Findest du nicht? Die hat den Mega-Enter-Haken, die Frau. Ja, die hat einen Mega-Enter-Haken, aber ich freue mich trotzdem drauf, wenn es dann endlich mal für die PS4 kommt. Rise of the Tomb Raider. ich hab das Ding gesehen, ich habe es, glaube ich, jetzt 2-3 Mal gesehen, habe gedacht so, ja, sieht nice aus. Enter-Haken ist auch nice, aber wie zur Hölle kann die 20 Meter eine Klippe lang springen? Wie kriegt die das hin, die Frau? Ah, Tomb Raider, verstehe. Genau. Und das war halt alles sehr, sehr geil. Das sah alles sehr, sehr gut aus. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, okay, spielen wir jetzt doch wieder den ersten Teil, gerade jetzt, wo sie da diese Schlucht runterrutscht, ne? Mhm. Ja, gut, da habe ich mich wirklich extrem an den ersten Teil erinnert gefühlt. Und alles geil inszeniert, alles cool gemacht, aber ich weiß nicht, wie viel Gameplay davon war. Ja, also seien wir ehrlich, die werden nicht viel von der Spielmechanik ändern. Das ist, glaube ich, jedem von uns klar. Du kriegst quasi den ersten Teil mit einer neuen Story, gehe ich mal von aus, mit ein paar zusätzlichen Features. Richtig, ich fand den ersten Teil so gut, ich würde ihn sofort dann auch direkt spielen wollen. Aber war denn im ersten Teil auch so viel geskriptet, wie jetzt in diesem Teil, den wir da gesehen haben? Nein. Weil das war schon krass, oder nicht? Also das kann mir keiner erzählen, dass das jetzt alles... Du hast einige Stellen, wo du halt geskriptete Events hattest, wo du dann mal auch schnell irgendwie, oh, jetzt drücken sie X, jetzt drücken sie Kasten, jetzt drücken sie Dreieck oder wie auch immer. Aber nein, das war ist nicht Hauptbestandteil des Spiels gewesen. Okay. Ja, weil das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil das halt wirklich, ich hatte immer das Gefühl so, ja, jetzt kommt so eine Zwischensequenz, da musst du Dreieck drücken. Sie haben es ja nicht gezeigt, aber du hast halt immer das Gefühl gehabt, so, jetzt Dreieck drücken. Viereck, jetzt Kreis. Jetzt rutsch nach links, rutsch nach rechts, rutsch in Kreis. Ach, jetzt darf ich gehen. Okay, verstehe. Ja, also diese Elemente hast du natürlich schon in dem Spiel, auch in dem ersten Teil gehabt. So krass nicht, ne? Nee. Wahrscheinlich haben die gezeigt, weil das meistens Elemente waren, die halt auch sehr... Ja, weil es auch sehr geil aussah, ja. Richtig, da gehe ich einfach von aus. Also, go Lara, come to the PS4. Ja, in einem Jahr. Wenn Microsoft dann endlich mal die ersten Downloads oder die ersten DLCs für Destiny kriegt, dann kriegen wir Tomb Raider. Wir kriegen dann Tomb Raider Definite Edition. Mit allen DLCs. Mit allen DLCs. Und Microsoft kriegt dann Haus der Wölfe. Ja, für 35 Euro. Genau. Nächstes Spiel, ganz schnell. Lara Croft Go. Ich habe keine Ahnung. Was ist auch das? Nicht. Also ich meine so Mobile, nicht. Mobile ist das, Puzzle. Ist das ein Brüste-Simulator? Ja, so ungefähr. Nein, das ist ein Mobile Puzzle Game, also ein Handyspiel mit Puzzlen, Haken dran, weiter. Ja, schön. Obwohl, da muss ich. Nee, Haken dran ist schon mal egal. Das Hitman Go, muss ich dazu sagen. Das Hitman Go, das war geil. Das stimmt. Das war geil. Also nicht verwechseln mit Lara Croft Go und Hitman Go. Hitman Go ist geil, Lara Croft Go stand jetzt in allen. Nier. Sind wir nah dran bei Nier? Was ist Nier? Keine Ahnung. was ist Nier? Ich hab keine Ahnung, steht hier. Was ist das? Nier? Ich google. Nier. Sekunde. Internet ist schnell. Von Square Enix. Das ist korrekt. Das ist lustig, ein blonder Mensch mit einem großen Schwert. Ja, das könnte so ziemlich jeder sein. Der könnte auch aus Final Fantasy kommen. Wollte ich gerade sagen, Final Fantasy? Weiß ich nicht, Nier. Haken? Wenn, ja. wenn keiner weiß, was es ist, können wir auch einen Haken dran machen. Also, komm, ich mache mal eine kurze Typanalyse von mir. Der Typ sieht aus wie Geralt. Geralt in Final Fantasy. Genau, Geralt in Final Fantasy mit einem überdimensionalen Schwert. Okay. Danke. Das ist ein Nier. Kingdom Hearts 3 ist quasi der Claude aus Final Fantasy. Okay. Gepaart mit Donald Duck, der Minimaus. Nein. Nein. Sind wir schon bei Nintendo? Nein. Heute ist das. Wir waren jetzt wirklich Millimeter vor explicit bei iTunes, ne? Wirklich ein Millimeter. Ja, da wäre jetzt beinahe was passiert, ja. Also Kingdom Hearts 3 ist halt, das ist halt wirklich Final Fantasy mixed mit Disney, ja. Wird wahrscheinlich nicht viel anders sein als in den anderen Teilen. Okay. Also Haken. Oder Haken. Hat noch einer was? Nö. Star Ocean. Star Ocean sagt mir was, ist ein RPG, glaube ich, ne? Du fragst den Falschen. Also ich weiß es nicht. Habe ich auch nicht, keine Ahnung. Star Ocean, oh Gott, ey, Leute. Haken. Alles live hier, Star Ocean wird jetzt gegoogelt. Nein, was mache ich denn hier? Ich mache gerade unsere Keynote kaputt. Ja, mach ruhig. Ja, Star Ocean sollte, glaube ich, ein RPG sein. Ich will nur wissen, ob es ein RPG war. Ja, ist eins. Ja, perfekt. Ist eins. Klar. Weiter. Wir haben ja keine Zeit, hört eh keiner mehr zu. Alle eingeschlafen. Deus Ex Mankind. Müssen wir kurz schreien, damit alle wieder wach werden. Ja, Deus Ex Mankind Divided. Ja, Deus Ex ist natürlich ein Highlight, ne? Also auch das ist so ein Spiel, wo ich mich nie rangetraut habe, weil es halt zu tief rollenspielmäßig ist. Ich habe den ersten Teil gespielt und ich fand ihn sehr, sehr geil. Alles andere danach habe ich leider noch nicht gespielt oder wie auch immer. Tja, also das kann ich nicht wirklich sagen, was das jetzt irgendwie wird. Ich weiß nur, dass es bei einigen auch wieder für echte Begeisterung gesorgt hat. Also ja, ich finde halt dieses Modden der Figur, das war im ersten Teil halt auch sehr, sehr extrem, dass du dann sagen konntest, oh, du möchtest jetzt ein Infrarotauge haben oder wie auch immer, das fand ich schon sehr, sehr geil. Und halt, du hast auch so ein paar Schleichelemente da irgendwie mit zwischen und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ich werde es mir vielleicht auch angucken, aber ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Spiel, was ich sagen muss ich spielen. Nee, also für mich sowieso nicht, weil es dann das 100. Rollenspiel wäre, was ich eigentlich gerne mal echt ausprobieren würde und was ich nicht mache, weil ich dann wieder zu sehr drin gefangen bin und zu viel zocke. So, von daher, das werde ich wahrscheinlich gar nicht erst antesten, das Game. Ja, über Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy, ja, das haben wir letztes Mal schon gut besprochen. Ja. Ich denke mal, dann gehen wir direkt weiter. Dann wurde ja auch komplett durchgedreht, muss man ja mal sagen. Komplett durchgedreht. Das stimmt wohl. Das ist mal ein Spiel, was auch echt ein Remake wert ist. Also das war wirklich super. Ja, aber okay, lass uns da direkt weitergehen. Genau, dann sind wir jetzt bei Ubisoft. Die Freunde von Ubisoft und fangen an mit Rainbow Six Siege. Haben wir letztes Mal schon irgendwie drüber gesprochen. Kann gut werden, muss nicht gut werden. Ist vielleicht ein bisschen stumpf, ist nicht das, was ich erwartet habe. Mehr kann ich auch nicht zu sagen. Ja, also ich habe auch nicht so ganz, ich hatte es jetzt ein bisschen fast als Rückschritt gesehen, was ich da gesehen habe, gegenüber den Sachen, die vorher zu sehen waren. Also von daher, ich kann das gar nicht richtig bewerten. Also wenn das so ein Teamplay-Spiel wird und mal wirklich was ganz anderes und ein ganz neuer Ansatz, was PvP angeht, halt wird, ja, dann super. Her damit, ne? Auf jeden Fall. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, was ich einfach mal mir dann ausleihe oder irgendwie mal reinzocke halt. Ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, also das könnte schon ganz spannend werden. Also ich hatte überlegt, ob ich mir vorbestelle Rainbow Six Siege und ich habe es jetzt gelassen. Bin ich ganz ehrlich. Ich warte erstmal ab, was da kommt. Ich fand, wie gesagt, die Spiele, die irgendwo was mit Tom Clancy zu tun hatten, dann fand ich es immer ganz cool, aber das reizt mich jetzt noch nicht so, weil das sieht mir zu viel nur auf Multiplayer aus. Früher fand ich Rainbow Six ziemlich cool. Da konntest du ja richtig planen, so Team Alpha geht da lang und Team Bravo geht da lang und ja. Ja, naja. Haken. Ja, also müssen wir halt wirklich abwarten. Ne? Ja, also ich meine, genau, also Siege haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, oder nee, vorgestern, drei Tage, vier Tage, ich weiß es schon nicht mehr. Wir haben es ja schon besprochen, also ich weiß davon nichts, ich lasse mich überraschen, wenn es alle feiern, dann feiere ich es wahrscheinlich auch. Aber jetzt kommt ein Spiel und ich kenne mindestens mit mir zwei Leute, die es mega feiern werden. Lieben Gruß an Dennis. Anno 2055. Das Ding feiere ich. Das war von der Ubisoft PK für mich das Highlight. So bescheuert das klingt. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne das erste Anno. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Aber nee, weiß ich nicht. Also ich hab mir das letzte Anno gekauft sogar. War relativ ernüchtert, weil es mir halt nicht zu konsequent war. Also es war mir nicht konsequent genug, sagen wir so. Und Anno 2055 ist von der Prämisse her macht es den Eindruck, dass es sagt, okay, wir gehen jetzt aber direkt nach vorne und sagen, okay, wir fangen direkt in dieser Zukunft auch an und ihr müsst dann halt gucken, wie ihr da klarkommt, auch mit diesen Voraussetzungen. Und da habe ich Bock drauf, keine Ahnung. Da habe ich halt, ich habe es gesehen, habe gesagt, boah, finde ich cool, werde ich wahrscheinlich wieder um die 50 Stunden am Rechner irgendwo investieren, aber ist doch auch ein Blue Byte Spiel, oder? Ist das nicht ein Blue Byte Spiel? Also das heißt eine deutsche Produktion in dem Sinne, ne? So wie ich es gelesen habe, ja. Ja, und das ist ja schon mal, ist ja schon an sich per se, muss man sie unterstützen. Ja, also es ist, ohne Scheiß, also ich hab von Ubisoft wirklich wenig gesehen, außer halt das nächste, was gleich kommt und Siege und als das Anno-Ding kam, habe ich jetzt, ey, geil, da bin ich, ich habe von Ubisoft wirklich nur so ein paar Dinger gesehen und dachte, ja, bescham, das finde ich halt geil, das hat mich angesprochen, ich mag dieses Zukunftssetting, ich will halt schon immer, mich interessiert nicht, ob ich irgendwo ein Barbar irgendwo in Timbuktistan bin, der gucken muss, dass er 700 Bauern aufbaut, damit die ihm ein Schloss bauen können. Sowas tangiert mich wirklich null. Oder ob irgendein Kolumbus da 700 Meter fahren muss, bis er da endlich mal Amerika erreicht hat. Nee, ich will ein scheiß Hochhaus bauen, was höher ist als alle Hochhäuser, die vorher waren. Ich will mit meinem Flugzeug da mehr fliegen, als alle mit dem scheiß Schiffkutter irgendwie fahren können. Nee, ich will dieses Zukunftssetting, ich will das haben, ich will, das muss laufen und muss das geil finden. Und das letzte Anno fand ich so semi-geil, aber ich fand die Idee gut und danach will ich haben. Ja. Ein bisschen. Ja, das wird mit Sicherheit ein wirklich cooles Spiel. Hoffentlich wird es kein SimCity. Ich hoffe nicht, ey. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ey. Ich will nicht eine Map haben, die kleiner ist als SimCity 1, ey. Naja. Ja, okay. Ja, jetzt kommt das Ding. Das ist auch ganz, ganz witzig. Das hat ja jetzt schon hohe Wellen geschlagen bei uns im PGC. Trackmania. Ja, Trackmania. Ja, Trackmania. Das Witzige ist. Ach doch, das stand da. Okay, also nee, ist schon gut, alles klar. Ich bin schon still. Alles gut, mach weiter. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Nee, aber ich. Trackmania. Sagt mir überhaupt nichts, muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen. Trackmania habe ich, glaube ich, auf dem PGC gelesen und ich dachte, was ist denn das, ey? Kenn ich nicht. Das ist quasi wie, du kannst es dir vorstellen wie Trials. Nur dass du quasi nicht von der Seite drauf guckst, sondern von der Hinteransicht und eine Strecke abfährst. Und das Ding ist halt ein absolutes Skillspiel. Also das Ding ist pfeilschnell, sauschwer und es macht einfach nur Laune. Und ich freue mich auch mega, dass das Ding jetzt endlich mal auf Konsolen kommt und in der vernünftigen Version auf Konsolen kommt. Richtig gefeiert wurde das Ding sogar, glaube ich, über Facebook. Also es ist so ein Facebook-Spiel mal gewesen zwischendurch. Hat eine unfassbar geile, abgedrehte Community, wenn zum Beispiel hier unser guter Thorsten, wenn der da Gas gibt bei Gran Turismo 7 und wir uns aufregen, dass wir so 2-3 Sekunden danach sind, die reden über Zehntel und Tausendstel. Also das ist echt krass, was da abgeht. Also das ist echt heftig. Also das kann wirklich was richtig, richtig Großes werden. Gerade Community-technisch getrieben. Ich werde es auf jeden Fall mir mal reinziehen. Also ich will mal gucken, wo ich da stehe. Und Trackmania ist ja für einen PC, also ist das Normale. Für einen PC ja, glaube ich, kostenlos. Nee, es gibt, glaube ich, ein kostenloses oder es gibt ein kostenpflichtiges. Also ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja, ich freue mich drauf. Also ich werde es auf jeden Fall testen. Okay. So. Nächstes Spiel, wa? Haben wir letztes Mal auch schon angerissen? Zum Schluss so ziemlich hektisch, fand ich. Das war schon ziemlich hektisch. Also ich hab von The Division, ich kenne halt nur den ersten Trailer und den letzten Trailer. Mhm. So, und da sind wir wieder mitten in der Downgrade-Debatte, aber was mir wirklich komplett egal ist. Weil ich ja, ich finde diese Idee, diese Grundidee, die ja immer noch da ist und diese auch beibehalten haben, was Gott sei Dank auch so ist, obwohl sie die Welt verkleinert haben, wie ich ja jetzt erst erfahren habe, das wusste ich alles gar nicht. Ja, scheiß drauf. Ja, ey, jetzt mal ernst, wenn sich das Spiel geil spielt, ne? Ich meine, es gibt immer noch Jünger unter uns, die spielen Destiny. Mit einer riesen Spielwelt. Mit einer riesen Spielwelt, die unterteilt ist in viele kleine Spielwelten, die untergeben ist von ganz vielen Schläuchen. Also, so schlimm kann es nicht werden, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, ich hoffe nicht auf diesen Watch Dogs-Effekt, dass das Ding wirklich nach 2,5 Wochen tot ist. Das muss man halt echt sehen. Also ich muss ja jetzt nicht diese Debatte um Downgrades, aber ich fand es schon irgendwie krass, weil sie im ersten Trailer auch grafisch, ne, haben sie halt erzählt von dringenden Fensterscheiben und dies und das. Und diesmal schießt er halt irgendwie auf den Polizeiwagen und da passiert überhaupt nichts halt so. Weißt du? Diesen Unterschied siehst du krass, ja. Ja, und das ist schon, also wenn man zuerst halt so auf die Tonne haut und dann das doch ganz schön runterschraubt. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal schon dazu gesagt habe, aber im Endeffekt ist es egal, weil es mir mehr darum geht, genau wie du auch sagst, es geht mir darum, ein neues und vielleicht sogar besseres Destiny zu haben. Ich habe mir diesen Trailer angeguckt, den sie gezeigt haben zu den Dark Zones. Geil, oder? Hammer. Also das ist wirklich Hammer. Wenn das so funktioniert und man steht da rein und plötzlich, man steht in eine PvP-Arena quasi, geht man einfach rein, es gibt kein Matchmaking, es können andere Leute reinkommen, man kann dann Loot gewinnen, das aber genauso, man stirbt da wieder verlieren. Man muss das Loot, also die Sachen, die man da gekriegt hat, evakuieren und dann sich selber evakuieren. Das ist schon Hammer. Ja, und ich spoiler jetzt dieses Multiplayer-Ding, wo er dann am Ende an dieser Evakuierungszone steht und dann einfach alle umbringt. Ich fand's sensationell, ich fand's total geil. Ich werd euch alle an dieser Evakuierungszone umbringen und mir euren ganzen Loot nehmen. Du. Ja, ich. Wie willst du das machen? What's up? Ich meine, also, Nick fällt ja von selber um. Ich wollte gerade sagen, also gegen losgelernt Nick kriegst du das hin, aber bei Buddy würde ich mir Sorgen machen. Also für mich ist das Spiel sowas von gekauft. Buddy hat wahrscheinlich wieder so ein Talent, dass er wieder so einen geilen Tag hat und sich selber im Kopf schießt. Ja, genau, oder mit dem Raketenwerfer Destiny-mäßig mir selber die Abreibung verpasse oder sowas. Ja, das könnte passieren. Ja, also ist schon ein interessanter Fakt, also dass dann wirklich, aber das ist dann diese menschliche Komponente, die kannst du in einem Videospiel eigentlich nicht so darstellen, wenn du halt so ein ich versuche gerade ein Wort zu finden, was jetzt nicht so extrem beleidigend ist. Wenn du halt so einen Wichser da hast, ne? so einen blöden Hurensohn, der einfach sowas rausschießt, ne? Ohne Witz. Ey, da kann das Spiel noch so geil sein, noch so schlecht sein. Wenn du so einen Typen da triffst, drehst du einfach durch. Ja, ich sag mal so, wenn du so einen Fremden da hast, sag ich mal, der das bei dir macht, ist es echt blöd. Also ich würde wenn ich das Multiplayer spielen würde, würde ich gucken, dass man das irgendwie im PGC-Rahmen, sag ich jetzt mal, mit 3-4 Leuten oder sowas da loszieht. Ja, und dann das ist so noch viel schlimmer. Rein. Jetzt stell dir mal vor, das macht dann einer davon. Das kann passieren, klar. Ja, hier Kabanause. Unser Loot-König. kann passieren, also, ne? Da musst du aufpassen. Kann ich einer umlegen plötzlich? Ne? Kann ich einer auf jeden umlegen? Fall, die Division kommt irgendwie, ich glaube, 8. März 2016 ist jetzt als Termin angekündigt. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. Ja. Also die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, nein, dieser Termin wird wahrscheinlich noch ein halbes oder dreiviertel Jahr bestimmt nach hinten geschoben. Mindestens. Was ich sehr schade fände, oder die machen Grafik-Downgrade, dann schaffen sie es pünktlich. Zum Release der PlayStation 5. Ja, genau. Dann pünktlich. Der Woody wollte jetzt eigentlich gleich gehen, glaube ich, weil er hat noch einen leichten 90er-Jahre-Termin heute. Jetzt ist halt die Frage von mir nochmal, hattest du noch von der Sony PK noch ein paar Highlights, die dir mega im Kopf geblieben sind, die du jetzt unbedingt nochmal mit den Jungs teilen möchtest hier? Ja, von der Sony PK natürlich dieses Horizon. Wie ist das nochmal? Du meinst das mit den Mechdinos? Ja, genau, mit den Mechdinos. Das war auf jeden Fall mein persönliches Highlight, weil es natürlich immer geil ist, wenn die halt auf so einer E3 wirklich eine neue IP raushauen, wenn die wirklich was Neues zeigen. Und aber das war doch relativ wenig jetzt auf der PK, oder nicht? Das stimmt, ich erwarte da relativ viel von, weil ich sowieso glaube, dass dieses Guerilla-Team grundsätzlich unterfordert ist mit seinem Killzone. Ja. Und dass die eigentlich viel mehr leisten können. Und deswegen bin ich gespannt, was die da auf die Beine stellen. Also das war so mein persönliches Highlight. Und dann vielleicht noch diese Project Morpheus-Geschichte, was denn mein Negativ-Highlight war, wo ich da auch wieder dachte, ja, das ist aber jetzt ein bisschen wenig, was ihr dazu gezeigt habt halt irgendwie. Ne? Wobei man entschuldigen, das haben wir gestern oder vorgestern oder vor drei oder vor 16 Tagen oder vor das zwei. Haben wir schon mal gesagt, vor der PK schon mal. Es ist halt relativ schwer zu zeigen, auch auf einer Messe. Also das ist auch wieder so ein Thema, was man halt komplett abwarten muss. Also von daher, das war natürlich, wie gesagt, Uncharted sah Knaller aus. Ne? Was willst du sagen? Das wird ein tolles Spiel. Warst du überrascht oder wie war dein Eindruck? Also ich war ja eher ernüchtert, weil ich dachte, ja gut, das habe ich schon mal gesehen. Ja, also das war jetzt nicht so krass wie der erste. Der erste Vorgeschmack, der war natürlich heftiger. Da hat man natürlich da gesessen und hat sich gedacht, boah, was ist das halt? Ne? Also von daher, ernüchtert will ich jetzt nicht sagen, aber du hast schon recht, man hat es schon mal gesehen. Halt irgendwie. Das war jetzt nichts Besonderes. Ist ja aufgefallen, wie alt der Sully geworden ist? Wieso das fand ich schon beängstigend zwischendurch. Ich habe gedacht, der stirbt gleich an einem Herzinfarkt oder so. Muss man da aufpassen oder so. Weiß es ja nicht. Aber was gab es denn da noch? Also, was haben sie denn noch gezeigt? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, die haben vieles, vieles Geiles gezeigt. Das fing halt mit Last Guardian an. Was sagst du zu Last Guardian jetzt? Entschuldigung, also, Last Guardian. Das Wichtigste überhaupt. Knaller, ja. Also, dass das nochmal wieder auftaucht, werden damit gerechnet. Ne? Als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, das war ja noch PlayStation 3, kommt mir vor, als wenn es 20 Jahre her wäre, da hat sich ja jeder eine Hose gemacht. Ne? Aber was wird das? Und oh ja, hier emotional und tolle Grafik und super und ein tolles japanisches Spiel endlich mal wieder. Als es jetzt wieder aus der Versenkung hervorgehoben haben, habe ich da ehrlich gesagt gesessen und gedacht, ja, schön ist es, aber was wird denn das jetzt? Also, okay. Aber nichtsdestotrotz mit Sicherheit ein sehr interessantes Spiel, was toll ist, dass es wieder auftaucht. Also das ist wirklich toll. Dass der Typ da jetzt Standing Ovations dafür kriegt, dass er irgendwie jahrelang an diesem Spiel rummacht, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen befremdlich. Ist ein Stück weit faszinierend, aber auch wieder typisch für die Gaming-Branche, fand ich jetzt. Ja, also das ist halt... Wir hypen was hoch, was 20 Jahre nicht da war. Ja, das ist vor allem 20 Jahre nicht da. Was? Chemnu, hast du da einen Bezug zu? Nee. Gar nicht, okay. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der hier den Hype-Train komplett mitnimmt. Ja, aber dafür nimmt Woody den Hype-Train dann bei The Taken King. Ja, und vor allem bei COD, ne? Also ja. COD ist das Spiel. Ist ja, das so, Spiel. Mensch, ja, das ist ja auch, also das war natürlich ein wirtschaftliches Highlight, ne? Dass sie da diese Exklusivität Microsoft abgenommen haben, fand ich so zum Lachen blöde. Man soll diesen ganzen Dreck einfach mal abschaffen und nicht sich darum schlagen, wer das nur bei COD kriegt. Also das war schon wieder echt lächerlich, aber irgendwie auch klar von vornherein, weil sie einfach so viel mehr Konsolen verkaufen. Ja, vor allem ist zwei Jahre her, was passieren muss. Also, ja. Das finde ich einfach, diese Vorab-Exklusivität bei Destiny ist die blöd. Auch wenn man da jetzt der Profitierende ist als PlayStation-Spieler. Das war bei COD immer. Wir haben es ja teilweise, Black Ops 2 habe ich echt mit Freunden eine Zeit lang wirklich viel gezockt. Aber da hat das total genervt halt irgendwie, ne? Dass man auf der PlayStation die Spiele, die Sachen halt viel später gekriegt hat und warum, hat man sich gefragt, irgendwie das Spiel genauso bezahlt. Und das sollte aber alles weg. Also offenbar jetzt wieder bei PS4 der Profiteur ist, sollte das alles weg. Diese ganze Vorabexklusivität. Ja. Ich glaube, das war es jetzt auch soweit, was wir jetzt auch so. Ich gucke jetzt auch mal durch, was ich so vielleicht vergessen habe. No Man's Sky ist wahrscheinlich eh nichts für dich. Ja, doch, No Man's Sky ist sowas. Ja, also das kann man ja eh nicht durchspielen, sage ich mal. Ne? Also das werde ich auf jeden Fall auch spielen, hundertprozentig. Das werde ich auf jeden Fall schön. Einfach nur um zu das wirst, sehen. Das wirst du, da können wir dann schön zusammenspielen im Koop. Siehst du, haben wir schon zwei Sören. Ich werde euch alle bekehren. dann haben wir noch Dreams. Ja, hast du das von Media Molecule, oder hast du das mitgekriegt? Von Media Molecule, ja, das neue Dreams? Ich konnte überhaupt nicht anfangen. Null konnte ich damit anfangen. Also, ist das Erschaffungsspiel, sage ich mal, wo man mit Sicherheit auch ganz tolle Sachen machen kann. Aber ich konnte in dem Moment damit null anfangen. Und Media Molecule, komme ja eigentlich aus der Mario-Ecke damals und spiele auch ganz gerne mal einen Jump'n'Run. Und wir haben tatsächlich, ich und meine Liebste hier, haben halt auch gerne mal Little Big Planet gespielt, 1 und 2. Aber das weiß ich auch nicht, das hat irgendwie dann nicht geschockt. Also da bin ich mit dem Holle, der das auch immer wieder sagt, willst du einen Jump'n'Run, kaufst einen Mario oder Rayman und bist damit durch, fertig, Ende der Geschichte. Hat er recht, ja, der Gute. Das ist auch ein gutes Schlusswort, den Holle zu zitieren. Exakt. Damit bin ich jetzt auch einfach mal raus und wünsche euch beim Rest, wenn ihr jetzt noch weitermacht, noch 6 Stunden. Die ihr mit Sicherheit noch brauchen werdet in der Geschwindigkeit. Die wo waren denn jetzt? Ach, wir waren bei Ubisoft. Ich scroll gerade mal durch. Ja, das wird noch eine lustige Runde hier. Ja, ja, wir werden es auch gut verschaffen wahrscheinlich, hoffe ich, wenn der Sören dann so möchte. Und dann hauen wir das Ding hier durch und alle Hörer werden denken, Gott, jetzt machen die Spackos echt noch weiter. Wir haben jetzt die 2 Stunden Schallmauer haben wir jetzt durchbrochen. Da haben wir letztes Mal. Jetzt schon, echt ja? Jetzt. Wir haben jetzt 2 Stunden durch. Aber es ist scheißegal, wir ziehen das jetzt durch. Das ist hier eine Sondersendung. Die erste von vielen. Ja. Ich will jetzt nur noch mal kurz anmerken, alle, die im PGC sind, ne, ich will nie wieder hören, dass die Mods nichts machen bei uns. Das wird keiner hören, was du jetzt gesagt hast, weil kein Mensch so weit hören wird. Wer es gehört hat, der fühlt sich angesprochen. Wenn er Mods, dann Mods, da wenn nicht, mir egal. Nein, hey, ich freue mich über jeden Zuhörer, der jetzt vor über 2 Stunden noch dabei ist. Also das genau. Ist schon... Mein Abschied mitkriegt. Genau, der mal hört, dass Woody mal ein Ende findet. Also das muss man immer dazu sagen. Na komm, also wir haben... Nein, alles gut. Heute. Du, ganz ehrlich, ein Podcast ist ja auch kein Destiny, ne? Eben, ist richtig. Eben. Das ist ein Ticken anstrengend, du musst dich konzentrieren, klicken und gleichzeitig reden. Also das musst du bei Destiny nicht. Nee, nicht. Naja. Ich werde mir jetzt erstmal gleich mal anhören, was ihr im ersten Podcast über mich gesagt habt, ihr dummen Schweine. Ich wünsche dir viel Spaß. Okay, Sören, du übernimmst das, mich jetzt hier rauszuklicken. Ne? Ja, geht das? Gehst einfach raus. Einfach raus? Okay. Mhm. Dann kann ich derzeit singe ja, ich dann. Wünsche ich, ja genau, sing schon mal, lass dir schon mal kurz unser Jingle einfallen. Das ist alles eine gute klar. Idee, das überlege ich auch noch. Ich wünsche dir viel Spaß noch, ne? Bis ja, danke. Bis dann, ciao. Tschüss. Ja, weiter geht's zu zweit, ne? Ja, ich habe kein Bier mehr. Ist das schlimm? Ja, hol du dir doch schon mal ein Bier? Nee, ich habe kein Bier mehr. Null. Echt nicht? Ach, es stehen 4 leere Dosen neben mir. Ich habe hier auf der Terrasse habe ich noch einige Flaschen von gestern Abend überstehen. Ich habe nämlich gestern Abend gegrillt mit ein paar Kumpels und ein paar Freunden. Mhm. Und das war richtig, also ich habe auch einen leichten Kopf. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir einfach weiter. Ja, klar. Und als nächstes habe ich dann hier For Honor auf der Liste stehen. Ey, du wirst lachen. Also ich muss jetzt wirklich mal wieder live... Live googeln. Live googeln. Ich hatte mir den Trailer angeguckt und habe ihn wirklich, nachdem ich den Trailer aufgehört habe zu gucken, instant vergessen. Ich habe von wirklich, dem Spiel... Also ich weiß überhaupt nichts mehr über diesen Scheiß. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel ist. Genau. Irgendwas im Mittelalter und Wikingern oder sowas hatte ich im Kopf. Okay. Ja, es ist wahrscheinlich, ich muss kurz 4Players querlesen, so einfach wie das ist bei 4Players. Irgendwas im Mittelalter, Nahkämpfe, taktische Duelle. wuchtige Darstellung von einem Oho, weißt du? Achso, achso. Ja, ja. Es ist quasi ein Rise. Also das Rise, was damals für Xbox kam, nochmal anders. Okay. Haken. Definitiv. nächstes Spiel für mich definitiv mit Haken. Jai, puh. Also Stick of the Truth war geil. Ey, so, ich mag South Park überhaupt nicht. Pass auf, jetzt müssten alle wissen, was ich meine. Ich habe nicht ein Wort South Park erwähnt. Nein, also ja, das ist quasi die Fortsetzung von Stab der Wahrheit. Kann nur geil werden, wer South Park liebt, der wird es noch mehr lieben. Hoffentlich. Also wenn sie es so umsetzen wie den ersten Teil, dann wird das gut. Und mehr muss man da eigentlich nicht zu sagen. Es ist halt viel Frekalhumor, viel Flachwitz-Freitag. Ja, also muss man nicht wirklich viel zu sagen, denke ich. Es ist halt, jeder, der South Park mag, wird das Spiel lieben. Punkt. Feierabend. Gut, nächstes, oder? Ghost Recon Wildlands, ja. Das haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Brauchen wir, glaube ich, noch viel zu sagen. Ich hab mir auch wirklich nichts mehr angeguckt dazu, leider Gottes. Also das Spiel tu's ruhig mal. Wie gesagt, ich fand's ziemlich geil. Wie gesagt, für mich ist es eigentlich, wenn das wirklich so kommt, ist es für mich eigentlich schon so gut wie gekauft. Und dann hast du da nämlich auch noch die Möglichkeit halt mit drei weiteren Freunden, also nicht wie bei Destiny, ach, jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt, im Koop-Modus durch die Gegend zu laufen. Fest vorgenommen, das wird nicht zu sein. Und ich glaube, das wird schon ziemlich cool. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir mal anschauen. Irgendwann zwischendrin wahrscheinlich. Aber das nächste ist für dich ein Pflichtkauf, oder? Sei ehrlich. Ich bin ja jetzt gerade wieder in der Trainingsphase. Also eigentlich rein trainingstechnisch ist das gar nicht so scheiße. Ja, Just Dance, keine Ahnung. Ich war immer so der Freestyler, B-Boy, der alle nass macht und ey, gar nicht. Ich hasse Tanzen. Tanzen ist einfach so mit 10 Atü im Kopf und den richtigen Leuten dabei macht's Spaß. Vorm Fernseher wahrscheinlich dann noch mit der Kamera angeschlossen, während die NSA mir zuguckt beim Tanzen, wie ich mich komplett lächerlich mache. Ach, nee, lass mal. Ja, muss ich auch nicht haben. Nee. Bin ich ganz ehrlich. Ja, Ubisoft war sonst ja auch noch, steht bei uns gar nicht auf der Liste, weil wir es schon im Sony-Bereich hatten. Assassin's Creed haben wir aber ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Da habe ich mich, glaube ich, sehr klar und treffend drüber geäußert. Ja, müssen wir auch nichts mehr weiter... Wer es hören will, das ist in eine Stunde 35 Minuten und 34 Sekunden spreche ich über... Echt? Nicht so genau weiß. Krass, ey, finde ich gut. Also hört da mal rein. Ja, du hört ihr genau da rein? Hört ihr genau da rein? Dann, ja, wenn das jetzt stimmt, ne? Ja, egal. Ja, dann haben wir die Firma quasi durch. Ubisoft Hagen. Genau, jetzt kommen wir zur spannendsten PK auf der ganzen E3. Also es war mit Abstand die einschläferndsten Pressekonferenz, die ich überhaupt je erlebt habe. Also letztes Jahr dachte ich schon, die wäre schlimmer gewesen, aber nein, war sie nicht. Für mich waren, wenn ich jetzt mal so überschlage, 1, 2, 3 Spiele, die ich mir wahrscheinlich so oder so kaufen werde. Na, 4 Spiele, die ich mir so oder so kaufen werde. Hinter dem einen oder anderen ist noch mehr so ein Fragezeichen. Aber ja. Es ist halt das Komische. Ich weiß nicht, wie man es schafft, aus einer PK mit den Titeln, die ich jetzt hier sehe. Das sind ja alles sehr, sehr potenzielle Titel, gerade Plants vs. Zombies. Das ist ja für mich. wenn man das sieht, das ist ja eine sehr potente Liste. Wenn man dann denkt, was die in der PK da hingelegt haben, ne? Boah, da packst du dir ein Kappes, ey. Ja, ist so, ne? Also sehe ich genauso. Das war eine unfassbar schlechte Pressekonferenz. Also sie war unfassbar langweilig. Allein wie sie Mass Effect angekündigt haben oder wie sie es inszeniert haben, da habe ich gesagt, ey Leute, ihr macht jetzt hier nicht, das ist jetzt hier kein weiß ich nicht, das ist kein Killifitch. Mass Effect. Genau, es ist Mass Effect. Es geht, kündigt das doch mal bitte richtig an und nicht so lapidama ebenso. Ja, sie wollten hauptsächlich, es ging, glaube ich, hauptsächlich darum, was zu zeigen. Das Spiel soll ja frühestens Weihnachten 2016 kommen. Hm. Und nur so nach dem Motto, ey, hier habt ihr schon mal einen Brocken, damit ihr mal wisst, was da auf uns zukommt. Ja, aber das, ey, Sören, das haben sie ja letztes Jahr schon gemacht. Sie haben doch letztes Jahr, haben sie, was waren da, 3 Sekunden, haben sie Mass Effect angeteasert. Wirklich, also ja, viel mehr war das diesmal auch nicht, oder? Das war ja noch ein Teaser vom Teaser. Also das war ja lächerlich. So, und dieses Jahr, was machen sie dieses Jahr? Genau, wir machen keine 3 Sekunden, ey, wir müssen mehr machen. Machen wir 10. Ey, jetzt ist das, kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist doch lächerlich, ey. Also, ja, jetzt wissen wir, dass es das Ding Andromeda heißt, aber ey, weißt du jetzt viel mehr als vorher? Nee, also viel mehr als vorher weiß ich definitiv nicht. Ich glaube, der Trailer ging schon mehr als 10 Sekunden. Ich glaube, eine Minute, 1,5 Minuten oder sowas, keine Ahnung. Aber es waren gefühlt 10 Sekunden. Ja, natürlich. Es ist auch nicht viel gezeigt worden. Du siehst erstmal nur Landschaften, ja. So einen Typen, der da irgendwie, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Ich bin gespannt, wie es nachher wird. Es wird Mass Effect. Also wenn sie Mass Effect jetzt verkacken, nachdem sie für alle anderen das Ende des dritten Teils richtig schön verrissen haben, müssen sie jetzt eigentlich ein bisschen mal was bringen, was die Community oder gerade die, also jetzt mich als Community kann man nicht dazu zählen. Ich fand das Ende jetzt Folter 3 auch nicht so ganz scheiße. Aber diese Hardcore-Typen, die müssen sie ja halt jetzt wieder so ein bisschen besänftigen und dann erst mit, wie gesagt, letztes Jahr 3 Sekunden, 5 Sekunden dementsprechend zu kommen und dieses Jahr halt dann mit wieder so einem Fetzen, wo man auch noch nicht so ganz weiß, wo geht's denn jetzt hin? Also da hätte mir jede Unreal 4 Tech Engine zeigen können, da hätte ich mehr gewusst. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Bin ich ganz ehrlich. Hätten sie lieber gesagt, wir zeigen dies ja lieber nichts. Nächstes Jahr hauen wir euch dann mal ein Gameplay raus. Weiß ich nicht. Also, ja, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Ich hoffe das Beste. Also ich mag die Serie, ich mag die Reihe. Ich finde die Storyline finde ich super cool. Sie müssen es halt nur umsetzen. Also, bist du eigentlich ein Rennspieler? Also fährst du gerne so Autorennen und sowas? Du wirst lachen, ich habe mit Rennspielen angefangen, also ich bin ja, ich eigentlich... auch. Mit was für einem hast du angefangen? Muss ich jetzt überlegen, das war zur... Oh, das war ganz tief zurück in meiner Jugend, da war ich, keine Ahnung, 6 oder 7, das war auch ein Sega Master System, nee, gar nicht, doch noch früher. Kennst du diese Geräte? Die gab es bei Quelle Versand damals. Da hast du so ein Bild. Und da hast du so ein, wie so ein Motorrad-Ding halt vor dir, wie so ein Cockpit quasi. Okay. Und dann musst du da lenken mit. Sowas hatte ich. Das war mein erstes Rennspiel. Und damals habe ich. Ich habe gar nicht mit dem Rennspiel angefangen, das ist Blödsinn. Aber ich habe wirklich mit dem Rennspiel angefangen. Und das ganz stumpf habe ich das so weitergeführt. Also ich habe auf jeden Fall auf der Konsole so die ersten Rennspiele, die ich auch intensiver gespielt habe. Ne? Das passt nämlich jetzt gerade ganz gut. War wirklich damals Need for Speed. Das Underground wahrscheinlich, oder? Nee, das allererste Need for Speed. Das allererste, echt? Ja, auf der PS1 noch, also das auf der ersten PlayStation. Das erste war ja mindblowing, weil das war ja das erste Rennspiel, was eine wirklich ansehnliche Cockpit-Perspektive hat, ja, wenn ich mich recht erinnere. Geschwindigkeitsgefühl war damals... Ja, war okay, war nicht überragend, aber es war okay. Das war auch das, die Need for Speed Serie war für mich auch mein Teil bis Hot Pursuit auf der PS2. Mhm. Was ich mega gefeiert habe, was ich halt super geil fand, weil damals war bei Gran Turismo noch nicht so Standard, dass du irgendwie einen Ferrari fahren konntest oder ein Lamborghini, sowas gab es damals noch nicht, das war Utopie. Für alle Jungen, die uns ja zuhören, PGC wahrscheinlich nicht mehr, aber für alle Kinder, die uns ja zuhören, früher gab es sowas noch nicht. Also wir sind alte Menschen, das ist für uns, war das was Besonderes und Need for Speed war da auch so ein, Need for Speed wurde da noch nicht von einem Meth-abhängigen Typen in einem Kinofilm verkörpert, sondern das war einfach nur ein Rennspiel, was einfach... Laune gemacht hat, weil es was anders gemacht hat, weil es schnell war, weil es diese Cops dazu gebracht hat, was bei Hot Pursuit unfassbar gut war. Ich meine, es war schon Arcade, also ist so, es ist ja jetzt es keine ist, war Simulation. Immer Arcade, ja, es war nie Simulation, es war immer Arcade. Genau, das muss man da schon zusagen. Ja, Und es hatte aber auch immer wieder seine Highlights, die es irgendwie selber gesetzt hat. Es waren natürlich die Cops, die auch damals ein bisschen über, ach, jetzt komme ich nicht auf das Wort, das andere Rennspiel, was auch parallel ein bisschen lief. Es hatte mal einen ganz schlechten Ableger mit Ibiza. Wie hieß das Ding? Das weiß ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ach, habe ich egal. Werde ich nachreichen, schreibe ich in den Kommentaren oder so. Aber Need for Speed hatte immer so eine Sonderstellung, weil es immer die ersten waren, weil die immer was Neues gemacht haben, immer was Berauschendes, was Schönes, was Tolles und wo man denkt so, na geil, ihr habt es wieder gerissen. So. Wo du dann auch mal Kopf spielen konntest und nicht. Genau, wo du auch mal Kopf spielen konntest, wo immer irgendwas war. Cool. Und dann kam Shift. Und als Shift kam, war alles tot. Aber davor gab es eine Serie oder eine Miniserie, das war eigentlich eine Serie in der Serie, die unfassbar beliebt war. Die habe ich gespielt bis zum Sand-Nimmerleins-Tag. Also es war unfassbar, wie oft ich dieses Spiel gespielt habe. Und das waren die Undergrounds. Ja. Diese cool. Mini-Underground-Serie. Ja. Das du konntest halt ein Auto tunen. Es war genau zu der Zeit, Fast and Furious kam gerade in den Kinos. Der Tuning Hype war auf dem Höhepunkt und Need for Speed hat genau das gemacht, was den Puls der Zeit getroffen hat. Gesagt, ey, wir machen jetzt ein Videospiel. Ey, da kannst du dein Auto aber komplett mal selber customizen. Ja, das war richtig geil. Und das ist so eingeschlagen in meiner Generation. Ich war damals, glaube ich, so um die 17, 18 rum oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Anfang 2000 war es. Ja, genau. Es war, da warst du noch jung und knackig. 16, 17, 18, da war ich richtig jung und richtig frisch und habe gedacht, so, ja, mit dicken Felgen kannst du die Eulen klar machen. Nö, ist nicht so, könnt ihr vergessen. Dicker Motor macht's. Ja, aber wieso komme ich da jetzt drauf? EA hat nämlich ein neues Need for Speed angekündigt. Exakt. Also, wie hat's dir gefallen? Schwierig. Du siehst relativ wenig, es ist halt wieder sehr, sehr dunkel. Das heißt, irgendwo in Need for Speedland ist es, Sonne existiert nicht mehr, du musst nur noch im Dunkel fahren. Du darfst wieder customizen, habe ich gesehen. Aber richtig cool. Fett. Richtig. Das fand ich richtig cool, habe ich gedacht, so, ja, ich glaube, vielleicht. Was mich wieder ein bisschen abschreckt, ist halt Kameraführung. Weil wenn ich in einem Trailer sehe, wir machen ein Driftrennen und das Ding klemmt mir immer noch im Arsch, dann weiß ich nicht. Wird's schwierig. Ist aber mein persönlicher Eindruck. Ich finde aber ganz cool, dass sie diese Richtung endlich wieder einschlagen, nachdem man 5 Jahre lang gebettelt hat, dass sie es endlich mal wieder machen. Ich hoffe, sie verkacken es nicht. Wobei ich mir, wer entwickelt das Ding diesmal? Ist das die gleichen wie Most Wanted, glaube ich, wieder, ne? Das weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube schon. Die Jungs haben es ja gar nicht schlecht gemacht. Das Problem ist bei Most Wanted, also beim letzten Most Wanted, nicht bei dem, das ist auch so bescheuert, ne? Warum sagen sie einfach ein Most Wanted 2 zu? Weil das erste Most Wanted war überragend, das zweite Most Wanted war gut, aber nicht überragend. Mhm. So, da muss man dann immer diese Diskrepanz stecken. Das erste Shift war scheiße, das zweite Shift war auch scheiße. Da muss man keine Diskrepanz schaffen. Nur bei muss man halt aufpassen. Das Problem ist, wenn sie es hinkriegen, dass sie es vernünftig anstellen, dann wird das Ding ein Knaller. Ja. Bin ich ganz ehrlich, dann haut das Ding durch die Decke, weil das wollen alle Leute seit dem Underground 2. Wollen das alle? Alle wollen ihre Autos customizen, vernünftig customizen, so wie sie es haben wollen. Die wollen das Ding nicht tiefer legen, einen härteren Motor. Nein, die wollen das Ding so wie es Forza mal gemacht hat mit Forza 4. Mhm. Das Ding halt so erstellen, wie sie es haben möchten, dass du ein Unikat da stehen hast, dass nicht jeder Hans Wurst das Ding da um die Ecke fährt, wie du es hast. Das wollen die Leute. Und wenn sie das vernünftig umsetzen und die Fahrsachen auch ein bisschen hinkriegen, dann, ja, das wird ein Knaller. Hoffentlich. Also ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wirklich wünschen. Warten wir mal ab. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Werde ich mir bestimmt zumindest mal angucken. Ob ich es mir sofort holen werde, weiß ich noch nicht. Werde es mir aber auf jeden Fall anschauen, weil, wie gesagt, ich habe früher ziemlich viel Need for Speed gespielt. Und wenn sie es gut umsetzen, dann wird das sich auch so, wird es ein Knaller. Hoffentlich. Also es ist für mich so ein bisschen so ein Hoffen- und Flehen-Spiel. Hoffentlich kriegt ihr es hin und ich flehe dafür, dass es turniert. Also es ist für mich so, weil wenn sie das jetzt verkacken, dann ist das Ding tot. Also ja. Ich habe ja damals schon nach Run gesagt, das Ding ist tot und habe nach, ich weiß gar nicht, wie die anderen Serien hießen, das war halt für mich, Need for Speed war für mich immer eine Serie, die da wo so ein bisschen Herzblut mit, weil die immer was Neues, immer was Innovatives gemacht haben und das auch gut gemacht haben. Also ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder verkacken, ey. Das wäre so schlimm für die Serie. Aber gut. Das stimmt. Ja. Wir springen schlimm kurz. Für die Serie. Schlimm für die Serie ist eigentlich auch der nächste Übergang. Ja, wir springen mal eben kurz weg von den Konsolen hin zu den PCs, weil Star Wars The Old Republic ist ein MMORPG, welches du auf dem PC spielen kannst, wo BioWare jetzt ein Add-on angekündigt hat, das heißt Knights of the Fallen Empire und soll wieder so ein bisschen zurück dahin gehen, dass mehr Storytelling enthalten sein soll. Also mehr bisschen back to the roots. Genau. Wenn auch nicht so, viel. So hat BioWare es zumindest angekündigt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe angefangen jetzt mal das so ein bisschen zu spielen, aber noch nicht wirklich viel, weil ein Kumpel von mir spielt das und dann wollte ich das natürlich auch mal. Und ich bleibe eh meistens aber in meiner Konsole hängen, anstatt mich an den Rechner zu setzen. Und für mich relativ uninteressant auf den ersten Blick, wobei ich eigentlich Star Wars schon ziemlich cool finde. Das war immer mein Problem mit der Serie. Also es ist ja schon eine Serie. Ich bin da nie mit warm geworden. Ich weiß nicht warum. Ich bin ein Star Wars Nerd, ich liebe Star Wars, ich finde Old Republic auch cool, aber ich bin mit der Serie nie warm geworden. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ja. Es wird das Ding wird ja, das ist ja auch wieder so ein Hass- und Liebe-Spiel, wie alle PCler das gerne auch haben und auch die anderen Consoleros und so weiter. Ich weiß nicht, ich bin halt zum Beispiel, ich bin da nie mit warm geworden. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich damals nicht den Einstieg geschafft habe, weil mein Rechner immer zu schwach war oder so. Keine Ahnung. Haken. Kommen wir zu einem kleinen roten Kerl, der aus Garn besteht. Unravel. Hast du es? Aus Garn? Ich habe kurz überlegt, redest du über Kirby oder was? Aber, nee, der ist aus Garn soll der bestehen. Echt, ey, das muss ich jetzt schon wieder live googeln. Das tut mir leid, liebe Community. Ich hab wirklich kein... Unravel sagt mir wirklich gar nichts. Ja, du hast so eine kleine Figur. Also mich hat diese kleine Figur so ein bisschen erinnert an Little Big Planet, wo du halt auch so eine Figur hast, mit der du da durch die Gegend tigerst. Aber in diesem Fall hast du irgendwie so eine Figur, das ist so ein... Weiß ich auch nicht, so das ein sieht kleines aber Männchen. Sehr realistisch aus. Ja, es sah sehr, sehr cool aus. Ich glaube, im Hintergrund, das ist, glaube ich, sogar auch, sind es Fotos, weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Was ich an dieser Präsentation sah, die ich dann gesehen habe, sehr, sehr cool fand, war der Typ, der das vorgestellt hat. Okay. Das Spiel oder der Entwickler kommt, glaube ich, aus Schweden oder Norwegen oder keine Ahnung was. Und, sieht aus wie ein Schwede, ja. Und der Typ war so. Also es ist so, dass EA das dann wohl irgendwie sich die Idee gesehen hat und das dann quasi eingekauft hat. Und der Typ war so sympathisch und so aufgeregt. Es hat so viel Spaß, also mir hat das Spaß gemacht, ihm zuzugucken und wie er da, er hat ein Original von diesen Figuren, er hat so eine Figur quasi auch gebastelt und ist damit durch die Gegend gegangen und hat diese Figur fotografiert mit Hintergrund, ich sag mal, an einem Fluss, an einer Wiese, auf einem Baum, wo er dann die Fäden so rumgesponnen hat, damit die dann mal so ein bisschen können, wie die Fäden sich ziehen und sowas alles. Und das, ich fand den Typen super sympathisch. Ist ein Spiel, was ich mir garantiert mal angucken werde. Geht, glaube ich, bestimmt so in die Richtung Jump'n'Run. Ja. Würde ich jetzt mal so, wie gesagt, so Richtung Little Big Planet. So ja, das, von was ich gerade sehe, ist relativ... Ich wundere mich halt gerade nur. Also, das ist cool. Also, so wie es gerade aussieht, läuft er da umher und sein Garn räufelt sich quasi ab. Ja, genau. Und er kann sich an seinem eigenen abgeräufelten Garn quasi wieder hochziehen, wenn er mal einen Fehler gemacht hat oder so, oder wieder runtergefallen ist. Das finde ich schon ziemlich interessant, ja. Ja, oder er ist irgendwo auf so einem kleinen Floß und dann nimmt er das Garn und schnallt das an so einen Fisch, sag ich jetzt mal so, oder und wirft das da irgendwie rum, damit der Fisch ihn dann zieht. Okay. Und solche ganzen Geschichten. Also ich fand's lustig. Also lustig, interessant. Ich, wie gesagt, ich mochte auch die Little Big Planet Spiele. Mhm. Und von daher, das könnte schon interessant werden. Ich fand's niedlich. Ich, wie gesagt, den Typen fand ich super sympathisch, weil der es total authentisch auch rübergebracht hat. So, du hast richtig das Gefühl gehabt, der ist da mit Herzblut dran und das so sieht das Spiel für mich auch so ein bisschen aus. Da steckt, glaube ich, sehr viel Liebe zum Detail drin. Ja. Und das könnte interessant werden. Das sehe ich relativ wenig. Also ich gucke es halt wirklich gerade live an und bin halt so ein bisschen fasziniert, was er da alles so macht. Und, ja, ne? Ist wirklich ganz cool. Also ja, der macht gerade Slacklining auf seiner eigenen Rolle. Also das ist total weird. Also ich finde es cool. Ich mag so kreative Dinge sowieso. Alle, die den letzten Podcast gehört haben, wissen ja eh, dass ich so ein optischer Typ bin. Ich mag halt Artstyle sehr, sehr gerne. Und wenn das wirklich cool umgesetzt ist, ist es natürlich immer potenziell für mich interessant. Und der Artstyle ist halt wirklich cool. Das ist halt so eine, ja, aus Surrealismus und extrem Realismus. Also die Äpfel sehen zum Beispiel sehr realistisch aus, aber man darf nie vergessen, dass da ein Typ als Wolle umherläuft. Also ja, das stimmt. Gut. Sehr, sehr schön. Ja, ja, aber das nächste haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Müsste, glaube ich, ja, nicht mehr viel zu sagen. PVC ist halt über allem erhaben. Das nächste kenne ich zum Beispiel, das PGE Tour kenne ich. Ja, aber nicht wir mit haben neuen Rory Namensgeber. Wie heißt der Typ? Rory McRolly oder so, keine Ahnung. McRolly. McElroy. McElroy. Das ist aber das war doch sonst immer hier Tiger Woods, oder? PGA, ja, Tiger Woods, genau. Kenne ich, ja gut, nachdem er dann seine 700 Frauen weggebügelt hat, der ist ja irgendwann nicht mehr... Ja, das hätten sie ja wohl mal in das Spiel mit einbauen können, oder? Ja, aber der ist ja irgendwann nicht mehr tragbar. Also das musst du, der ist ja eine Werbeikone. Ja. Du kannst doch nicht, ja, was willst du denn sagen? Die kannst du höchstens für ein Hardcore-Porno nochmal hinstellen. Oder hier, Tiger Woods Presents. aber wer aus der PR-Abteilung kam dann bitte auf Rory McIlroy. Ich weiß nicht, ist das vielleicht momentan so der angesagteste Golfer oder so? Ja, kannst du auch Christian Kramer nehmen. Ah, nee, gar nicht, das war der Fußballer von Gladbach. nee, diesen anderen, wie heißt der Scheiß-Typ nochmal? Kramer, nicht Kramer, okay. Kramer heißt er. Ja, das weiß ich nicht. Egal, haben sie genommen. Erscheint in 3 Wochen ungefähr, am 14. Juli. Echt? Ja. Du hattest jetzt die mit der Frostbite Engine und was dabei ganz cool sein soll, also ich bin natürlich jetzt kein Golfspieler, ich mag die Spiele, glaube ich, nie so wirklich gespielt, aber du wirst zwischen den einzelnen Löchern jetzt keine Ladezeiten mehr haben. Das ist natürlich der Bringer. Echt, das ist neu? Ja. Okay, ja, gut, alles klar. Cool. Aber ja. Und sehr, sehr schön, finde ich nice, wird ja mal Zeit. Oder bist du der Hardcore-Golfer? Nein, gar nicht. Also ich hab, glaube ich, bei Tiger Woods irgendwann mal reingespielt in der Demo und habe gedacht so, ja, ist halt Golf, ne? Richtig, ist halt Golf. Sieht immer ganz nett aus, so was man so gesehen hat an Screenshots und wie auch immer von der Grafik her. Aber nee, muss ich nicht spielen, keine Ahnung. Ich kenne auch so 2-3 Leute, die das wirklich mal ein bisschen intensiver gezockt haben, die auch privat ein bisschen Golf zocken. Ja. Also ich glaube, dass es wirklich nur eine der wenigen Sportarten, die live und deutlich interessanter sind als an der PlayStation oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Also PGA war für mich immer, ob jetzt hier mit McElroy oder mit dem Tiger, ich nehme sie alle Woods. Weiß ich nicht. Also war nie so meins. Das nächste schon mal eher. Echt? Ja doch. Allerdings stand da noch keine 1 nach der 20. Ja, NBA Live 2016. Mhm. Ich glaube, mein letztes war, glaube ich, 2004 oder so. Ich habe das früher zu den NBA 98, 99, so, das war so eher meine Zeit, wo die Timberwolves so schön stark waren, die Milwaukee-Jungs. Das war so eher meine Zeit, da habe ich es auch gerne gezockt, da hat es auch schon richtig Spaß gemacht, da war es auch noch richtig gut. Das war so meine Zeit. Ich bin kein Basketball-Fan, bin ich ganz ehrlich, da bin ich raus. Ach doch, also damals schon, heute nicht mehr so doll. Also es ist halt zwar alle wieder hier mit Toronto und unserem deutschen Wunderkind. Ja, mit den Deutschen ist natürlich dann ganz interessant. Ich sag mal, wenn ja, jetzt mal im Ernst, ey, der Schrempf hat damals 15 Jahre in der NBA gespielt, ja, hat kein Haar nachgeschrien. Jetzt spielt der Kacken Nowitzki da seit 10 Jahren. Ey, das ist das German Wunderkind am Arsch, ey. Das German Wunderkind. Ja. Aber er ist halt Meister geworden, was willst du machen? Richtig, das kommt dann dazu. Ja, können wir, glaube ich, dann aber auch haken. Gut. Star Wars Galaxy of the Heroes. Ich habe keine Ahnung. Können wir kurz was zu sagen? Ist ein Mobile Game. Okay. Und ist ein Collectible Card Game. Was? Ist ein Kartenspiel. Ist das so ein Trading Card Game oder was? Ja, sowas in der Art wird es wohl sein. Weiß ich nicht. Haken. Minions Paradise. Ja, Minions Mobile cool, Game. Paradise scheiße. Ja, Minions cool, Paradise, weiß ich nicht, ob es scheiße ist. Ist auf jeden Fall ein Mobile Game. Was ist das denn? Wenn ich Paradise habe, muss ich immer an Burnout Paradise denken. Ist ein Mobile Game, keine Ahnung, Sims, keine Ahnung, du hast deine Insel. Echt? Irgendwie so und da kannst du dann so Sims irgendwie steuern. Aber ich bin, ganz ehrlich, muss ich zu sagen, ich bin einer der Leute, die spielen, glaube ich, zu... Keine Ahnung, von meiner Zeit, ich spiele so selten am Handy. Ich habe exakt ein Spiel. Das ist Clash of Clans und danke für meinen Trauzeugen für die Scheiße. Ich würde jetzt anfangen zu motzen, aber das ist so das einzige Spiel, was auf dem Handy bei mir noch läuft. Das ist Clash of Clans und das Einzige, weißt du, was ich da mache? Einmal am Tag mache ich das Ding auf, sammle meine Münzen und mein Elixier und mache das Ding wieder zu. Ja, also regel mich dann regelmäßig auf, wenn mich wieder irgend so ein Arschloch angegriffen hat, ich wieder 250.000 Elixier und Münzen verloren habe, um dann wieder von vorne anzufangen und denke mir so einfach, ihr seid eins Arschlochfixer und nö. Also das Einzige, was ich zwischendurch spiele, ist hier dieses Quizduell, weil ich sowas ganz interessant finde, mal so ein bisschen. Das ist jetzt wieder Wissen. Eben, ne? Ja, spielen eigentlich. Also ich spiele das mit 2-3 Leuten immer wieder, keine Ahnung. Und wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze oder in einer Bahn sitze und mir ist äußerst langweilig oder wie auch immer, dann habe ich hier Kingdom Rush drauf. Aber Kingdom Rush ist ziemlich geil. Also es ist ein echtes, cooles Tower-Defense-Spiel. Finde ich ziemlich cool. Aber für mehr nutze ich das Handy nicht. Da kommen keine neuen Spiele rauf. Weiß ich nicht. Das reizt mich nicht. Wenn ich spielen will, hallo, ich habe einen PC hier stehen und ich habe meine Konsole. Ich setze mich doch lieber gemütlich auf die Couch und zocke an der Konsole, als wenn ich jetzt am Handy sitze. Ich glaube, wir sind da auch die Alteingesessenen. Ich meine, die PGCler werden uns alle verstehen. Ich glaube, wir sind allgemein nicht so die Handysucht-Typen. Also wir sind da wahrscheinlich 15 Jahre zu jung für oder so. Wahrscheinlich. Mag für Leute interessant sein. Ich fand auch das Simpsons bis zu einer gewissen Art auch ganz sympathisch. Also dieses Simpsons-Spiel-Dings da. Dass du halt wirklich merkst, dass sie einfach Geld damit machen wollen und ey, dann macht es doch so, dass wir 5 Euro, 10 Euro dafür bezahlen, dann zahle ich die 5 bis 10 Euro, aber lass mir doch bitte in Ruhe mit dem Scheiß da, ey. Immer die hier, ja, willst du, dass es schnell fertig ist? Ja, hier, zahlst du 1,90 Euro und dann wird das so dreckig. Ey, boah, nee. Ja, muss ich nicht haben. Bei Minions sehe ich dieses Potenzial auch. Ich finde diese Minions an sich ja super geil, super lustig. Das ist halt wieder mein Flachwitz. Das ist auch ein Zugpferd. Und das wird einfach wieder plump umgesetzt, genauso wie das nächste komische Spiel. Ja, FIFA 16. Ich spiele zwischendurch ganz gerne Sportspiele, eigentlich aber auch nur 2 Stück und die kaufe ich mir irgendwie außer Gewohnheit eigentlich fast jedes Jahr oder eigentlich jedes Jahr. Du bist das schuld. Ja, ich bin damit schuld, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich habe einen Bekannten von mir, der sagt, er kauft nie wieder was von EA, weil er findet das alles Abzocke. Stimmt auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, macht es mir trotzdem irgendwo Spaß, diese Spiele zu spielen. FIFA 16 wird wohl einige Neuerungen bringen, was die Physik angeht, was die Bewegung angeht und das Dribbling. Lasse ich mich überraschen. Ich guck's mir bestimmt an, garantiert. Ja, ich werde wahrscheinlich wie jedes Jahr mal wieder reinzocken. Werde dann wahrscheinlich wieder einen Monat rumrotzen und mir es trotzdem kaufen. Ach, du bist also schuld. Auch, ja. Also bei FIFA kann ich mich wirklich nicht freireden. Ich bin halt wirklich so ein Idiot, der die Demo zockt, es gar nicht so scheiße findet, es trotzdem kauft, mich dann über die Ladezeiten im Menü aufregt, um es dann wieder zu verschenken. Also ja. Ich verkauf's doch nicht mal, ich verschenk's dann. Ach geil, okay, dann warte ich so lange, bis du es hast. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. die einzig positive Sache, und das ist halt wieder, also wär die Meldung von Ubisoft gekommen, hätte ich mich wahrscheinlich auf den Boden gelegt und wäre vor Heulen nicht mehr klargekommen. Es gibt eine Frauenfußballmannschaft oder es gibt eine Frauenfußballliga sogar inzwischen. Nee, Liga nicht. Ich glaube, nur die Frauennationalmannschaften werden dabei sein. Das ist doch wie eine Liga. Naja, aber ich weiß gerade nicht, was Ubisoft damit zu tun hat. Ja. Okay, also dann hast du auch den Joke aus dem letzten Podcast auch nicht verstanden. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nur mal zur Zusammenfassung, die meisten aus dem PGC und aus allen Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, werden das, glaube ich, noch halbwegs im Ohr haben. Letztes Jahr gab es diese Diskussion über Assassin's Creed Unity, dem, ich glaube, Multiplayer war das, wo die Diskussion aufkam, warum es denn keine weiblichen Charaktere gibt. Ah, hat okay, Sinn, alles so ein klar, bisschen. Ja. Mhm. Ja. Und da hat Ubisoft doch gesagt, naja, das ist rein technisch so schwierig, dass es nicht ginge. Und deswegen habe ich am Zuge dessen des letzten Podcasts ja gesagt, ja, nach der Aktion, was ich euch letztes Jahr geleistet habe, ist das jetzt wirklich jetzt, keine Kunst, dass da jetzt auf einmal eine Frau ist. Jetzt verstehe ich, alles klar. Genau. Ja, okay, alles klar. Ja, und wahrscheinlich hat ihr sich da jetzt eine Scheibe von abgeschnitten. Ja, gesagt, wir können die das haben auch. Das Ding, die haben natürlich gehört, ey Leute, hier Emanzipation und so langsam wird Zeit. Ja, natürlich wird es langsam Zeit. Wir sind schon viermal Europameister. Wird mal Zeit, dass wir mal in FIFA reinkommen. Also jetzt mal ehrlich. Ich finde diese ganze Diskussion, ob hin oder her, diese masochistische Scheiße mit den ganzen YouTube-Kommentaren, die ich da jetzt schon wieder gelesen habe, bezüglich, ja, hier, Frauen gehören an Herd und hier und da, ey Leute, werdet mal wach, jetzt mal ganz. Frauen gehören an Herd? Ja, nur so eine Scheiße ist. Es gibt Frauen, da möchte ich gar nicht, dass die an Herd gehen, weil ich da nicht besser koche. Die kochen nur Scheiße, jetzt überleg mal, wie kann man denn Nudeln kaputt kochen? Ja. Das geht doch gar nicht. Ja. Oder wie kann man eine Milch so lange kochen lassen, bis sie braun ist? Ja. Das können nur Frauen. Nein, ja, also. Also, jetzt mal im Ernst, was für eine hirnlose Logik ist das da? Ich möchte manchmal so oft diesen 40-jährigen Arschlochkindern so einfach nur in die Fresse hauen. Ne? Es ist ganz, ganz schlimm, was da für. Also, ist ja noch nicht mal gefährliches Halbwissen. Was ist denn eine schlimmere Form von gefährlichem Halbwissen? Dummheit, ne? Ja, Dummheit. Dummheit. Wahrscheinlich. Ja, was an Dummheit rumläuft im Internet, ne? Also, ja, ich meine, ich bin jetzt nicht weit davon weg, aber. Ja, ich meine, ihr hört mich noch zu. Also wir sind jetzt bei, wie, 3 Stunden? In 2 Stunden 39. Ja, siehst du, wer mir ungefähr jetzt noch zuhört, der versteht mich, der weiß, was ich meine. Der hört nicht ohne Grund zu. Der hört uns zu, weil wir halt doof sind. Eben. Und wir steigern uns ja immer weiter nach vorne. Genau, wir steigern. Wir gehen nämlich jetzt zu Madden NFL 2016. Tja, da ist bei mir ein ganz großer Haken hinter. Ja, also das Problem ist, ich finde die Madden-Spiele ziemlich cool. Ich finde Football. Richtig, das ist das Problem. Ich gucke mir auch jedes Jahr den Super Bowl an, verfolge das alles auch so ein bisschen. Aber mir ist dieses Spiel zu kompliziert. Also, weil ich es einfach nicht verstehe. Okay, Angriffe kriege ich noch immer ganz gut hin. Aber sobald das dann in Richtung Verteidigung geht, da kacke ich voll ab, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin da gänzlich. Also, es ist ja, die Amerikaner lieben ja Sportarten, die man voll statistiktechnisch legen kann. Ne? So neben NFL, also neben Football und Baseball, sind das ja eigentlich die taktisch ausgeprägtesten Sportarten, die es im Sport eigentlich gibt. So wie ich das jetzt im Kopf nochmal so passieren lasse. Und das sind auch die einzigen Sportspiele, die ich partout nicht hinkriege. Also bin ich ganz ehrlich. Also NFL, ich kenne die Regeln so grob, soweit man sie kennen kann. Also ich weiß, was eine Interception ist und wie ein Angriff zu starten ist. Und eine Interception ist nicht so schwer, musst du den Ball fangen, wenn du den Angriff verlierst. Ja. So ein Raumgewinn und die ganzen, das kriegt man ja so halbwegs hin, aber diese ganzen Spielzüge, dass die ja alle vorher irgendwo niedergeschrieben wurden und du gar eigentlich im Vorhinein eigentlich es gar keine Möglichkeit gibt, da irgendwie, ja, du kannst ja flexibel drauf reagieren, aber du kannst nicht sagen, ja, wir machen jetzt einfach mal dies und das, und sondern es ist irgendwo schon niedergeschrieben. Das ist für mich ein bisschen krass. Das ist, hat für mich so, ja, du musst ein Gedicht auswendig lernen und wissen, welche Passagen irgendwo hingehören. Ja, das stimmt. Komisch, also. Ich werde da nicht so machen, leider. Ich finde es interessant. Die haben für mich auch einen Schuss. Also, ich meine, die rennen sich da mit 50 km/h gegenseitig Kopf an Kopf, haben zwar einen Helm auf, aber tut immer noch weh. Also, nicht so meins. Aber das nächste ist cool. Das nächste ist cool für mich. Ja, ach, ich darf es gar nicht sagen. Ja, ich werde es mir so oder so kaufen. Ja. Nein, ich habe es sogar schon vorbestellt. Ich bin, muss ich dazu sagen, ein sehr, sehr großer Eishockey-Fan. Ja. Wir kommen nämlich jetzt zu NHL 16. Mach dort, also im Eishockey-Bereich mache ich sogar nebenbei ein bisschen was. Das ist nur so am Rande gesagt. Ja, also deswegen, ich kann nur sagen, ihr macht einen empfehlenswerten Blog, also den kann man gerne lesen. Danke. Ich lese ihn immer wieder gerne, aber ja. das hat wahrscheinlich die Bremer Nähe. Ja, kommt also dann noch mit zu. Ja. Und deshalb wird für mich NHL 16 einfach gekauft. Die Features, die sie jetzt angekündigt haben oder was da jetzt alles kommen soll, also NHL 15 war für mich eine reine Enttäuschung, bin ich ganz ehrlich. Wir haben gerade auf der Next Gen, weil einfach viele Features, die du auf der Current Gen hast, sind einfach, auf der Last Gen ist es ja inzwischen. Wann ist eigentlich Next Gen Current Gen geworden? Und wann ist, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo keine neuen Spiele mehr angekündigt werden für die Last Gen. Ja, weiß ich auch nicht. Finde ich auf jeden Fall egal. Das nur am Rande. Auf jeden Fall das, was sie, also in 15 haben sie halt relativ viel weggelassen. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Haben sie das nicht nachgepatcht? Sie haben doch vorher gesagt, die patchen so viel nach. Ja, ein paar Sachen haben sie nachgepatcht, aber es sind halt immer noch ein paar Sachen weg gewesen. Ich glaube, hier diese EASHL, also diese EA Sports Hockey League war komplett weg, also dieser Online-Team-Modus, der kommt jetzt mit NHL 16 wieder. 6 gegen 6 Online-Teamspiel ist weg gewesen, kommt jetzt auch wieder. Online-Couch-Koop, das heißt, du kannst da mit vier Leuten auf der Couch sitzen, kommt auch wieder, war auch irgendwie wohl weg. Okay. Was sie noch neu haben, ist beim BGM-Modus haben sie jetzt die Spielermoral eingeführt. Also was es beim Fußball ja schon länger gibt. Bei FIFA kommt jetzt auch bei NHL scheinbar irgendwie mit raus. Das stelle ich mir ganz interessant vor. Nee, also jetzt mal im Ernst, unter uns beiden jetzt. Ne? Ja. Das hört ja eh keiner mehr zu. Dieses Moral-Ding, ne? Das ist der größte Schwachsinn, den Videospiele je erfunden haben. Wie will denn ein Computer simulieren, was für eine Moral ein Spieler gerade hat. Errege ich mich hier regelmäßig bei FIFA. Anhand der Spielweise. Ganz, ganz schlimm. Ja, anhand der Spielweise. Ja, wenn ich dreimal den Ball nicht kriege, habe ich direkt eine Moral von minus 300. Genau. Es ist so lächerlich. Also ich habe mich dabei bei BioPro habe ich mich da so drüber aufgeregt bei FIFA 15. Ne? Ich bin da gänzlich. Nee. Nee. Nein, ihr sollt kacking Fußball spielen, macht Revolution, hier vernünftiges Gameplay auf dem Platz und gebt mir nicht mit dieser Kacke auf. Nee. Ich gehe schon wieder in Rage-Modus. Das mag ich nicht. Hört auf damit. Seid lieb, macht Fußball. Oder was? NHL. Oder richtig. Baseball. Was oder Football. oder Golf. Was kommt noch? Im BioPro-Modus haben sie ein bisschen was geändert. Da wirst du jetzt, da wirken sich deine Spielweise direkt auch auf deine Werte aus. Das ist bei FIFA ja auch inzwischen so. Wenn du dort BioPro spielst, je mehr Pässe du spielst, desto besser kannst du ja nachher passen. Ja, das ist total bescheuert, aber habe ich ja gerade schon. Ja. Beim Hockey Ultimate Team wirst du eine Einzelspielersaison haben, die gab es bisher jetzt auch irgendwie nicht. Ja. Du kriegst eine neue Möglichkeit des Eistrainings, wo du auch so ein bisschen siehst, wie die Passwege und Schusswege und sowas alles sind. Ja, das finde ich dann wieder cool, weißt du? Ja, finde ich auch gut, weil das auch lernt für die Leute, die es noch nicht so können. Ja, auch diese taktische Komponente kommt damit rein. Das finde ich gut. Technisch machen sie ein bisschen was beim Skating und bei der Kontrolle mit dem Puck. Was aber absolut das Kracher-Feature schlechthin ist. Ultimate Team. Nein. Schade, hätte ich jetzt gedacht. Playoff-Bärte. Was? Playoff-Bärte. Beim, okay, Eishockey, beim Eishockey ist es ja so, wenn die in die Playoffs gehen, rasieren sie sich ja nicht mehr. Ja, yeah, das, solange das wie die, ich so, gesehen. Solange, ja, wie ja. Die, solange wie die Playoffs halt sind. Und EA bringt jetzt bei NHL 16 die Bartlänge. Die Bartlänge mit rein. Nein, nicht im Ernst. Absolutes Killer-Feature. Das heißt, wenn du da in die Playoffs gehst, rasieren sich deine Spieler nicht mehr. Das ist also sensationell. Wie wirkt sich das dann wieder in der Statistik? Ja, genau. Also mit EA schreibt auf seiner Seite, mit authentischen Bartlängen, Stärken, Stilen und Wachstumsraten individueller Spieler wird der Weg zum Stanley Cup zukünftig noch haariger. Das ist jetzt, willst du mich jetzt verarschen, oder? Nein, es ist echt so. Das ist der Burner, oder? Ich weiß doch gar nicht, ob ich gerade lachen oder weinen soll. Das ist jetzt echt dein Ernst, oder was? Ja, das ist mein Ernst. Also ich meine, hätten sie... Das ist halt als letztes Feature auf der EA-Seite zu NHL ist das unten angekündigt. Ich meine, diese Momente, dass man mich sprachlos erlebt, sind relativ selten, aber gerade hast du mich ja mal voll kalt. Jetzt muss ich diesen Link angucken, das glaube ich hier nicht. Das kann doch nicht sein. Muss ganz nach unten scrollen. Das machen die als Statistik, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das kann mir doch keiner erzählen. Die Bartlänge jetzt, also das Playoff-Werte, hier steht es tatsächlich, ich gehe kaputt. Geil, oder? Was ist denn? Ich meine, ich finde das super, dass sie diese Tradition und so weiter, aber was soll das denn bitte mit den Oh Gott. Ich muss ja weinen. Das ist so aber, schlecht. Aber ich muss EA jetzt auch mal loben. Was denn? Playoff-Werte ja. Sind super, oder was? Na, ich hab ja selbst einen Bart, also davon mal. Ja, ich da auch. Also, ja. Das ist ja nicht mein Chef, kotzt mich jedes Mal an deswegen, aber ist egal. Ich nein, kann ihm jetzt sagen, dass das wirkt sich positiv auf meine Playoff-Werte aus. kurz nach der Ankündigung von NHL 16 hat EA, ich höre mich irgendwie gerade doppelt, egal, hat EA eine Seite, Ask EA NHL angelegt, wo du ja Fragen stellen kannst zum Spiel. Ja. Und die werden von den Entwicklern bzw. von den Producern beantwortet. Und das ist relativ umfangreich und relativ interessant. Okay. Weil da wirklich auch, da steht dann drin, werdet ihr neue Moves und neue Leaks mit einbauen oder wird die Roger Arena Stanchion Lights haben oder do you have the New York Islanders yes, yes, yes crowd chant after they score a goal in NHL 16? Und die antworten yes, yes, we do. Also ist total witzig, dass die ja jetzt wirklich da so nah am Fan, sag ich mal, sind und da scheinbar auch drauf eingehen. Also klar, die haben jetzt, aber die haben nicht nur positive Sachen drin, sondern die haben auch geschrieben, ja, das ist ein Feature, das finden wir cool, aber das haben wir dieses Jahr nicht mit drin. Also sowas beantworten die dann auch. Okay, also keine positive QA. Wie sonst immer ist, dass du jede QA oder jede Frage immer gut beantwortet wird, sondern auch mal kritische Sachen mit drin, wo du sagen wirst, okay, das können wir leider nicht realisieren und so weiter. Genau. Und das fand okay. finde ich positiv, sollte man ruhig auch mal erwähnen. Ja. EA ist ja normalerweise nicht so derjenige, wo man was positiv erwähnen kann, soll, wie auch immer. Ja, das ist mal nett. Also das hat man ja relativ selten, ja. Ja, also wie gesagt, da sind sie wirklich nah am Fan aktuell und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass NHL, also sie werden ja garantiert wieder bevor dem Release noch eine Demo rausbringen. Mhm. Machen sie ja eigentlich jedes Jahr. Mhm. Und ich hoffe echt, dass es wesentlich besser wird als 15, weil 15 war spielerisch echt nicht so schön. Echt? Okay, ja, ich spiele es, also ich habe NHL 14 auf meiner PS3. Habe ich gespielt bis zum Umfallen. Ich glaube, jedes Wochenende mindestens 2, 3 Partien, die ich da auch immer gemacht habe. Wenn ein Kumpel hier war, also ich habe 2, 3 Kumpels mit dem Spiel, habe ich das immer regelmäßig gespielt, wo wir gesagt haben, oh komm, wir setzen uns hier hin, wir haben das dann die ganze Nacht gezockt oder so. Das okay. machen wir bei 15 gar nicht. Das Problem bei NHL war bei mir immer, weil ich nicht wusste, wie die Verteidigung geht. Ich war da immer zu doof für. Ich konnte keine Bälle verteidigen. Beim Eishockey gibt es keine Bälle. Ja, also keine Pucks. Ich konnte keine, Entschuldigung, oh Gott. Ey, also da bin ich empfindlich, ne? Ja, ich konnte das mit dem Verteidigen, habe ich halt nicht hingekriegt. Also Offense ging, also ich konnte auch mal so 1, 2 Tore schießen, aber defensiv ging da gar nichts. Muss halt die Räume eng machen, ne? Ja. Aber gut, genug vom Eishockey. Genau. Wo wir schon bei Eis sind, könnte auch mal glatt werden um Dach, ne? Oh Gott, ey. Schlechteste Überleitung heute an mich. Alter. Wo hab ich den denn hergeholt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man merke nie wieder vier Weiz zu meinem Podcast. Mirror's Edge Catalyst. Ach du Scheiße, ey. Boah, die bin ich aber richtig schlecht. Ja, Haken. Mirror's Edge Catalyst. Endlich wieder ein neues Managers. Sehr geil. Sehr, sehr cool, finde ich. Kann ich nicht so sagen. Ich habe das erste Teil nicht gespielt. Der erste hat weniger durch spielerisch überrascht, als mehr durch das Visuelle. Also der erste Teil sah halt optisch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut aus. Hatte einen sehr, sehr geilen Stil. Ihr wisst ja jetzt alle auch seit dem ersten Podcast, dass ich ein Stilmonster bin, dass ich alles, was irgendwie stilistisch aussieht, irgendwie geil finde. Das war bei Mirror's Edge definitiv der Fall, durch diese klare Abgrenzung der Farben, durch dieses Weiß, Rot, Blau und optische Abgrenzung. Richtig geil, schöner Kontrastwert jedes Mal, alles super. Dennis wird gerade schon wieder denken, oh, Alter, halt die Fresse. Aber meinst du, hört zu diesem Zeitpunkt dann noch zu? Ja, ich kenne meine Bros. Die okay, du kennst dein Fanlager. Ich habe kein Fanlager. Nein, definitiv habe ich kein Fanlager. Ist auch egal. Mirror's Edge war rein optisch ein sensationelles Spiel. Gameplay-technisch wirklich viele Schwächen. Gerade auch, was jetzt das Gameplay in den Kampfsequenzen anging. Das war halt immer relativ... Boah, also es lief halt, du kannst dir das vorstellen, es lief vorher alles sehr, sehr flüssig, du konntest von Hauswand zu Hauswand springen und in den Kämpfen war es immer sehr, sehr eingebremst, komisch, nicht so schön flüssig halt. Und das wollen sie jetzt in Catalyst ändern. Und das Allerwichtigste, dass sie gesagt haben, es werden keine Waffen hinzugefügt, was halt sensationell ist und was, dass du so ein Spiel machen kannst, wo du sagen kannst, keine Waffen. Nein, keine Waffen. Nahkampf nach wie vor gut, wie er klarkommt. Finde ich absolut geil. Also das Spiel ist für mich wieder mal, und es wird wahrscheinlich auch wieder mal so ein Geheimtipp werden, aber das Ding ist gekauft. Ganz klar. Ja, ich sehe es genauso. Also nein, ich sehe es gar nicht genauso, weil wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Geht wahrscheinlich bei mir an vorbei, bin ich ganz, ganz sicher. Also ich werde es kaufen. Ich denke auch, es werden so ein, zwei Leute das Ding auch noch mitkaufen. Es wird kein Zeller. Also das kann ich jetzt schon sagen. Aber alle, die den ersten Teil geliebt haben, werden den zweiten Teil wahrscheinlich auch lieben, wenn sie nicht verhauen. Also das ist immer die ganz, ganz große Sache. Aber vielmehr kann man dazu sagen, es ist halt ein Parcours-Spiel. Für die Leute, die es nicht wissen, du spielst eine Frau, die Parcours macht, halt das, was die ganzen komischen Franzosen machen, die keine anderen Hobbys haben, außer arbeiten gehen oder nicht arbeiten zu gehen und dann über Häuser zu springen. Sowas machst du dann auch. Und es ist alles sehr dynamisch, sehr, sehr athletisch. Schnelle Bewegungen, du hast das Gefühl von Freiheit so ein bisschen auch, was das Spiel auch wirklich gut vermittelt, muss man ehrlich sagen. Und musst dann halt so gegen so ein, ja, das war es, glaube ich, im ersten Kartell oder sowas in der Richtung, musste dann kämpfen. Wobei man immer noch sagen muss, dass, glaube ich, das Catalyst sich komplett vom ersten Teil abheben will, dass es mit der Story vom ersten Teil auch gar nichts zu tun haben will. Da müsste ich mich auch noch reinlesen, aber ich glaube, sowas in der Richtung war das. Aber wie gesagt, ich erwarte da relativ viel rein stilistisch schon gesehen. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Einen Termin gibt es auch noch gar nicht, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Doch. 23. Echt? Februar 2016. Ach so, früh schon. Mhm. Okay. Schauen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, nächster Termin ist noch ein bisschen näher dran, würde ich fast sagen. Ist noch ein bisschen mehr dran, haben wir aber letztes Mal schon ausgiebig drüber gesprochen, glaube ich, ne? Ja, kann man nie genug drüber sprechen. Ja, Star Wars Battlefront. Ja, ohne Leia. Scheiße, weg. Sicher? Sind alle Charaktere bekannt? Naja, kannst du als DLC kaufen für 20 Euro. Ja, okay, alles klar. Ist aber bestimmt im Season Pass mit drin, ne? Ist im Season Pass nein, mit drin. Nein, nicht im Season Pass. Nein, nein. Doch, musst bestimmt. Extra kaufen. Ja, in dem zweiten Season Pass. Genau, in dem steht's drin. Ja, Star Wars Battlefront. Das Spiel ist gekauft. Wer es noch nicht mag, lasst euch überraschen. Guckt euch wirklich später. 17. November. Richtig? 19. glaube ich, ne? 19. Ja, 17. 17. für alle, die nicht bei Amazon bestellt haben. ja, guckt euch dann alle Twitch-Videos an. Schaut rein, guckt, ob euch das gefällt. Das Spiel ist für alle Star Wars-Nerds wahrscheinlich eines der höchsten Güter, die kommen in den nächsten. Also wir werden garantiert, wenn wir spielen, werden wir garantiert auch wieder streamen. Also von daher, da könnt ihr bei uns dann bei zugucken. Genau, guckt uns zu. Ich weiß nicht, wer früh genug von uns da ist. Ansonsten, seht es so, kauft es einfach als perfekte Einstimmung zu Star Wars 7. Ja, das stimmt, kann man so sehen. Ja. Besser geht's nicht. Kaufen. Weiter. Ja, EA haben wir durch. EA haben wir durch. Wir kommen jetzt zur letzten. Wie viele Stunden haben wir jetzt drauf? Jetzt? Wir haben auf der Uhr, wo ist meine Uhr hin? Mein Mumble ist weg. Ja, wir nehmen immer noch mit Mumble auf und ich bin erstaunt. Wir haben jetzt fast 3 Stunden durch und wir hatten noch keinen großen... Am Stück. Ja. Genau, wir haben 3 Stunden am Stück jetzt durch, ohne groß irgendwie Probleme zu haben. Faszinierend, ne? Also ich weiß, kann ich mir noch so scheiße anhören. Ich hatte mich nach dem letzten Podcast mit einem Bekannten von mir unterhalten, der sich das angehört hat und hat gesagt, wir haben relativ viel Rauschen. Kann sein... wir machen das ja nur alles hier zum Spaß, ne? Muss ich ganz so sagen. Und wir haben natürlich nicht die technischen Möglichkeiten, wie sie andere Leute jetzt mal haben. Noch und nicht. Der Patreon-Button und der PayPal-Button, die werden demnächst kommen. Nein, Quatsch, und, im Ernst. Und wir vernetzen uns das, machen das Ganze übers Netz. Also hier nimmt keiner irgendwie lokal auf und wir schneiden das danach aufwendig zusammen. Sondern wir haben ja eine Software, ich sag mal eine Voice-over-IP-Software, sag ich jetzt mal einfach so, à la Skype. Die aber gleich die Aufnahme mitbietet und da nehmen wir drüber auf und dann wird das dementsprechend nochmal kurz bearbeitet oder wie auch immer. Da kann es natürlich zu Problemen und zu Rauschen natürlich führen. Seht uns das bitte einfach nach. Genau, vor allem man darf auch nicht vergessen, also alle, die jetzt noch zuhören, das ist jetzt für euch schon mal der erste Hidden Track vom Hidden Track. Ihr hört jetzt über 3 Stunden zu, also diese 3 Stunden, die ihr gerade hört, die nehmen wir auch am Stück auf. Also wir schneiden hier auch nichts aneinander. Also das kriegen wir erstmal rein technisch gar nicht hin, weil wir viel zu dumm sind dafür. Und zweitens haben wir da nicht so ganz viel Zeit für. Also wir haben uns jetzt hier Samstagabends oder Samstagnachmittag erstmal getroffen. Bei mir, ich weiß gar nicht, wir lassen ja alles drin, haben wir gesagt. Werdet ihr merken, meine Frau ist zwischendurch reingekommen, hat erst gefragt. Geil. Die hat einfach mal so, während ich den Podcast aufnehme, hat die einfach mal so einen Junggesellenabschied hier veranstaltet für irgendeine. Hat man Frau, aber nicht die, gehört. Die ich noch nicht mal kenne. Ach, nur das so, auch noch. Nur so für euch, ne? Die habe ich einmal gesehen, die Frau. Und ich ist auch noch Gladbach-Fan. Oh. Und ich wollte meiner Frau ein Gladbach-Trikot anziehen. Sowas geht ja mal gar nicht. So, der liebe Dennis weiß, wie das ist, ne? Das geht mal gar nicht. Bin ich hier leicht aggressiv geworden. Aber ist auch egal. Das tut ja nichts zur Sache. Alle, die jetzt zuhören, ne? Ihr seid toll. Ja. Alle, die jetzt zuhören, schreiben auch bitte Honky Ponk in den Kommentar, damit ich das weiß. Nur so als Info. So, und bevor wir jetzt hier alle komplett abbrechen, Nintendo. Nintendo, ja. Nintendo. Ich habe kein Nintendo-Gerät mehr. Ich bin jetzt raus. Ich lasse dich jetzt alleine weiter. Ich gar kein Gerät mehr. Ich habe hab noch einen Game Boy Color. Und ein Super NES und ein NES und ein GameCube. Also leider keine Wii mehr, leider kein N64, leider keine Wii U. Habe ich alles nicht. Ich hatte auch nicht. Ja, doch, so, also fürs Super Street Fighter 2 Turbo ist ein NES doch schon sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Egal. Nintendo, die Marke, mit der, glaube ich, 90% aller unserer PC-Zähler groß geworden sind, wahrscheinlich auch 80% aller Gamer überhaupt. Ich nicht. Außer ich sage 80%, du warst halt Sega. Nee. Ich übrigens auch. Ich habe PC. Und Amiga. Siehst du das? Und bin dann erst irgendwann zur Konsole gekommen. Das waren die anderen 2-3%, die keiner erwähnt hat. nee, die meisten waren ja eh Nintendo und Sega und ich war halt eher so der Sega-Typ und habe dann so vor 2-3 Jahren angefangen, die ganzen Star-Nintendo-Sachen nachzuholen. Vor allem, man hat es immer mitbekommen, so Mario und so, den ganzen Pipapo kriegt man immer mit. Aber es gab immer so ein Spiel, wo ich dachte so, ey, das Ding ist ja schon ganz cool und das hat mal was, was ich so noch gar nicht so gesehen hatte damals auf Nintendo-Konsole. Und das war das gute Star Fox auf dem Super NES. Und das Ding kommt wieder. Was ist das? Star Fox ist quasi, ja, es ist ein Weltraum-Shooter eigentlich. Eigentlich sogar ein Railgun-Shooter, wenn du es ganz doof nimmst. Oder besser gesagt, ein Contra aus der Third Person. Das heißt, du fliegst quasi deine Line lang, hast dann links und rechts, hast du dann deine Gegner, die du immer wieder abballerst, hast deine Hindernisse, wo du ausweichen musst und so weiter und so fort. Und es hatte einen sehr, sehr schönen Artstyle, weil Star Fox, wie der Name schon sagt, war halt der Hauptcharakter von dem ganzen Scheiß, war halt ein Fuchs. Ein richtiger Fuchs. Da habe ich schon mal ein Bild von gesehen. Von genau. Dem Fuchs. Und dann gab es halt noch eine Kröte, glaube ich. Und Kröte. Startoad. Ja, maybe. Ich habe die Namen alle nicht im Kopf. Ich habe das Spiel halt immer nur so bei Kumpels gespielt, immer so beiläufig. Also nie so richtig. Aber ich fand das immer ganz, ganz interessant und fand das immer ganz cool, wie die das denn da so verhackstücken. Und ich fand, das ist halt so ein bisschen Metal Gear Solid-Style. Du hast halt unten in den Zwischensequenzen ploppt dann unten der Kopf auf von deinem Fröbeler, der da rumlabert. Und dann schön in sechs Zeilen daneben, was er denn sagt und so weiter, weil keine vernünftige Sprachausgabe vorhanden war und so weiter und so. Hatte schon einen sehr, sehr eleganten Stil. Sah grafisch für die damaligen Verhältnisse überragend aus, gerade mit dem, oh, mit dem Zusatzmodul, glaube ich, was es da noch gab für Star Fox 64 später, was ich auch bei Kumpels gespielt habe. Das sah dann wirklich schon sehr, sehr cool aus und hatte auch ein bisschen was, ja, immer was Neues, immer was, was ich so noch nie gesehen habe. Aber ich habe es immer nur beschränkt gespielt und das war, hat sich cool gespielt und jetzt haben sie halt auf der, ja, die Nintendo-Menschen machen ja keine richtigen Pressekonferenzen mehr, die machen ja nur noch so ein Nintendo Direct-Sachen, die letztes Jahr übrigens sehr, sehr cool war mit den ganzen, musste ich mich, kennst du noch, Celebrity Deathmatch, kennst du das noch? Ja, natürlich. Ja. Good fight, good night. So war die letztjährige PK halt aufgebaut in diesem Knetmenschen-Stil und das fand ich halt sehr, sehr cool. Und dieses Jahr haben sie auch wieder so angefangen. Ich habe auch nur die ersten paar Sachen gesehen, bis dann Skylanders kam, aber da kommen wir gleich zu. Und habe mir halt auch das neue Star Fox angesehen. Es kommt ein neues Star Fox auf die Wii U. Ja. Eigentlich könnte ich jetzt einen Punkt machen. Will ich aber nicht, weil ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Die Wii U ist wahrscheinlich nicht die mächtigste Konsole auf dem Markt. Glaube. Alles cool. Aber wenn die Texturen schlechter aussehen als auf der PlayStation 3, bin ich raus. Und ich guck grad so ein Video, ne? Weißt du, an was mich die Grafik erinnert? Na? PS2. Danke. Das war mein erster Eindruck. Ich habe den Trailer gesehen, habe gedacht so, ich hoffe, das ist jetzt ein ganz schlechter Scherz oder es kommt für ein DS raus. Das war mein erster Eindruck. Ich bin so maßlos enttäuscht, weil die haben nachher noch Sachen gezeigt, wo das Ding sich quasi wie ein, ich weiß nicht, ob das in allen Star Foxes so war, dass sich das Ding quasi in Transformer verwandelt und dann wie eine in den Arsch geschossene Ente umherläuft und alle Leute abballert. Ey, ich bin komplett raus. Ey, das Ding hat mich so dermaßen abgenervt. Ich bin komplett raus. Ich fand diesen Artstil von Star Fox geil. Ich fand diese Idee geil. Ich finde Weltraum-Shooter allgemein ganz cool. Aber das, was sie da gezeigt haben, war Crap. Einziger Crap. Aus meiner Sicht. Grafisch haut mich das auch nicht so um. Nein, also, gar nicht. Ich bin natürlich jetzt nicht der Grafik-Fetisch. Nein, gar nicht. Ehrlich, aber auch nicht. Das ist, wenn ich schon ein Spiel für eine Wii U, sag ich mal, rausbringe, die nun grafisch ja auch ein bisschen was bietet. Klar, sie ist jetzt keine PS4, keine Xbox One. Nein, hat aber auch muss auch gewisse hat aber auch sehr gute grafische Möglichkeiten für Nintendo. Und das ist, verkackt. Ja, also ich habe es gesehen, habe gedacht, Ist das jetzt Wii U oder 3DS? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil da war direkt am Anfang, ich glaube, dritte oder vierte Szene, da hast du eine Textur gesehen aus der Hölle. Da hast du gedacht so, also kann flimmern, Textur flimmern, Stufenbildung, eckige Kanten. Boah, scheiße, ey. Kein Bock. Schade, wirklich schade, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich so drauf gefreut, dass ich endlich mal wieder ein neues Star Fox höre, dass ich einfach mal auch einen Grund habe, mir eine Wii U zu kaufen, bin ich mal ganz ehrlich. Also, ich finde die Konsole per se ja gar nicht so scheiße, aber es gibt de facto keine Spiele, wo ich sagen würde, ey, dafür lohnt es sich. Und ich kaufe mir nicht für Yoshi's Woolly World, kaufe ich mir keine Wii U. Yoshi's Woody World? Woody. Ja, Woody. Woody World würde auch passen, ja. Woody World. Yoshi's Woody World. ja, und das nächste Spiel ist auch wieder so ein Ding, da kannst du. Das ist doch was für dich. Nee, ja, komplett, ja. Vor allem, wenn ich das hier lese, Skylanders, Amiibo-Kollaboration zwischen Nintendo und Activision, möchte ich im Strahl meinen Computer ankotzen, ne? Ey, geht gar nicht, bin ich komplett, nee, cool. Weiter. Ja, bist du raus? Ich bin da auch raus. Ja. Ich finde, es hat seine Daseinsberechtigung. Bestimmt viele Leute, die das cool finden. Nein. Bestimmt auch viele Kinder, die diese Figuren sammeln, mit denen sie sonst so spielen können und dann auf einmal auf der Konsole spielen können. Alle Kinder. Finde ich total cool. Ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich nichts. Haken weiter. Ich akzeptiere ich akzeptiere auch jeden Nerd, der sich so eine Amiibo-Figur ins Regal stellt. Aber jeder Nerd, der das Ding auch nur einmal, und sei es nur zu probieren, nur ein einziges Mal auf dieses scheiß Tablet stellt, ne, der ist für mich ein. Ne, das tue ich. Also, ich kenne jemanden, der hat die, der sammelt die auch. Wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meins ist nicht. Es ist halt für mich eine absolute Geldmasche und ey, sowas unterstütze ich mal nicht mal in kleinster Form, dann kaufe ich mir lieber eine überteuerte Scheißfigur aus irgendeinem anderen Hardware, aus irgendeinem anderen Hersteller, der irgendeine Scheiße aus HPU presst, als mir so eine Amiibo-Kacke zu holen. Nee, will ich nicht. Mag ich. Zelda 3 Force Heroes, was ist das für eine Scheiße? Keine Ahnung. Weiter. Hyrule Warriors Legends, ist das schon wieder Zelda oder was? Weiß ich nicht. Weiter. Weiter. Nintendo spannend, jemand. Richtig spannend. Metroid Prime, Federation, Force, keine Ahnung, weiter. Nintendo 3DS-Spiel mit Metroid Prime. Schade. Ich dachte, wäre für Wii U, wäre mal schön. Hätte ich mich gefreut. Fire Emblem, ja, feiern alle ab. Ich bin wirklich so weit weg von Nintendo inzwischen, das ist unfassbar. Ist, glaube ich, auch so. Ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich streue jetzt Unwahrheiten. Ist glaube ich, eine Taktik-RPG-Reihe, dieses Fire Emblem. Irgendwie sowas. Also Fire Emblem auf jeden Fall ultra gehypt, so wie ich das aus der Gaming-Ecke irgendwie so halbwegs mitkriege. Xenoblade Chronicles X, genau das gleiche, ist, glaube ich, sogar schon erschienen in Japan. So wie ich das so halbwegs im Kopf habe, ja. Okay, kommt bei uns am 4. Dezember erst. Echt? Also ich weiß, dass irgendein Xenoblade irgendwann mal in Japan erschienen ist. Keine Ahnung. Kann ich auch gar nicht wirklich viel zu sagen. Also Nintendo ist, ich sehe das gerade, das ist ja echt krass. Ja, stimmt, in Japan ist es am 29. April rausgekommen. Ja. Ich habe da irgendwann mal gelesen. Ja, da gab es aber schon, also ich hatte schon sowas mal, und zwar war das aber nicht ein Spiel, sondern ich hatte das mit einem Film. Und zwar Jupiter Ascending. Stimmt, der kam in Japan auch viel früher. Der kam in Japan, ich glaube, wann kam der raus? Keine Ahnung, fast ein halbes Jahr, bevor der in Deutschland rauskam. Genau, da waren da schon die ersten DVD-Rips draußen, bevor in Deutschland überhaupt der Kino-Release war. Fand ich total überraschend. Urig fand ich das, weil die hatten hier bei uns in dem einen Kino ist immer, oder sind hier in vielen Kinos, Sneak Preview. Mhm. Und das eine Kino kündigt immer an, aus welchen drei Filmen die einen Film zeigen. Mhm. Und da hatten sie zum Beispiel Jupiter Ascending mit beigeschrieben. Und ich habe dann bei Facebook drunter kommentiert und habe gesagt, wieso, der Film kommt doch erst im halben Jahr. Wie wollt ihr den denn jetzt schon zeigen? Der ist es ja garantiert nicht. Und das hat der Betreiber halt geschrieben und dann bin ich abends noch zu ihm hin. Ich sage, das war ja so klar, dass es nicht kommt. Er sagt, ja, das war mein Versehen. Ich habe das zu spät gesehen, dass sie den verschoben haben. War auf jeden Fall urig. Aber wie gesagt, in Asien irgendwie ein halbes Jahr vorher draußen, genauso wie jetzt das Spiel, über fast ein Dreivierteljahr da schon, finde ich schon ein bisschen heftig. Ja, es ist halt immer, wer am meisten Geld dazu gibt. Ne? Also bei GPS Sending war es wahrscheinlich so, dass die meisten Finanzierungsgelder wahrscheinlich über asiatische Märkte kamen. Aber das ist ein anderes Thema, da sprechen wir im nächsten Podcast drüber, über Filme und Geld. So, jetzt kommt ein Spiel für dich. Oh ja, das ist auch so, oh Gott, ey, wieso kriege ich ein... Ich frage mich die ganze Zeit, warum macht Nintendo sowas? Die haben es doch überhaupt nicht nötig. Die können doch so viel geile Scheiß machen. Wieso macht man Animal Crossing? Und dann noch Happy Home Designer mit Amiibo Festival. Na, nicht mit, das sind zwei unterschiedliche. Das sind zwei unterschiedliche, genau. Das sind zwei, wir nehmen zweimal Geld für Scheiße. Ja, das eine, also dieses Happy Home Designer ist für 3DS und das Amiibo Festival kommt für die Wii U. Also das Happy Home Designer ist quasi jetzt nur mal so Pi mal Daumen, ich spekuliere jetzt einfach mal einen blauen Raum rein. Du kannst da quasi ein Zuhause für deine kleinen Kötis erstellen. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Spannend. Und das Amiibo Festival ist wahrscheinlich, du darfst mit deinem eigenen Hund, den du selber erstellt hast, in das. Alter. Also was ich gelesen habe, soll dieses Amiibo Festival so ein bisschen an Mario Party und Monopoly erinnern, so eine Mischung daraus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiter kommen wir zu Woody's. Besser wird's auch nicht. Yoshi's Jetzt Volley kommen wir zu dem World. Einzigen Spiel, was wirklich gut ist in diesem ganzen Haufen Scheiße, der hier rumfliegt. Punkt. Yoshi's Woolly World. Geil. Ja, kann nichts zu sagen. Ohne Scheiß, guck dir den Trailer jetzt instant an. Das Ding ist cool. Okay. Die Woolly World Sachen, die sind ja inzwischen schon relativ bekannt, vor allem mit den Kirby-Reihen. Ich glaube, von Kirby gibt es inzwischen schon zwei Teile. Epic Yarn und ich glaube irgendwas mit, ich weiß gar nicht, was der zweite war. Ich glaube, Epic Yarn war der erste auf dem 3DS und die zeichnen sich halt alle aus durch so eine leichte Wolloptik. Also kannst du halt Yoshi vorstellen, der gestrickt ist. Das ist halt ganz cool. Und so war es bei Kirby früher auch. Und die ganze Welt besteht aus diesem Strickstyle und hat was. Ist was, wo man sagt, ey, das ist wieder Nintendo, das ist cool, das ist was Außergewöhnliches. Leider fangen sie gerade jetzt an mit Yoshi's Woolly World. Das da gibt es Amiibos melken. Für. Genau. Leider. Leider. Ich finde diesen... Ohne Scheiß, also ich bin kein Amiibo-Fan, wie du weißt. Ich glaube, das haben jetzt inzwischen wirklich jeder Dorftrottel hat es verstanden, ne? Wenn du jetzt diese Grafik siehst, ne? Ich habe jetzt gerade diesen E3-Trailer, Wahnsinn, wo die gerade mit oder? Yoshi durch die Gegend Wahnsinn. Kommt. Ja, vergleich das mal mit der Grafik bitte von Star Fox. Ja, exakt. Das ist genau mein Reden. Da liegen Welten dazwischen. Das Ding sieht so unfassbar gut aus. Das wäre für mich ein Grund, einen scheiß Nintendo Wii U zu kaufen. Also das wäre wirklich für mich ein absoluter Grund. Und dieser Yoshi in dieser Wolloptik, ne? Voll knuffig. Wäre für mich sogar ein Grund, einen scheiß Amiibo zu kaufen. Alter, was stimmt nicht mit dir? Ohne Scheiß. Das ist so, ich habe alle Amiibos gesehen bis jetzt. Also auf Bildern. Ich habe mir keinen gekauft. Nee, doof. Ja, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht so, den will ich haben. Nur um ihn meiner Frau zu schenken. Ist mir scheißegal. Aber den würde ich kaufen. Den würde ich wirklich kaufen. Aber du hast doch eben die ganze Zeit geflucht, verstehe ich. Ich bin der größte Amiibo-Hasser der Welt, glaube ich. Das ist noch gar nicht aufgefallen. Also ich hasse dieses, aber für meine Frau würde ich das Ding kaufen. Weil ich weiß, meine Frau liebt Yoshi. Also die kann auch nur Spiele von links nach rechts spielen. Also alles, was 3D ist, kann die nicht. Aber ich weiß, dass sie Yoshi liebt. Und das würde ich ihr schenken. Das Spiel ist grandios. Also das Spiel sieht echt grandios aus. Ja. Das ist ein System Seller. Das ist. Vor allem, wenn du jetzt mal die Liste durchgegangen bist, dann weißt du, wir haben halt Metroid Prime erwähnt, wir haben Star Fox erwähnt, wir haben Zelda zwischendurch gehabt. Und ich habe nicht einmal gesagt, das ist ein System Seller. Aber dieses Yoshi's Woolly World, das Ding haut. Also wenn jetzt nicht unsere Generation, klar, aber alles, was so zwischen 10 und 15, na 15, oder zwischen 8 und 13 ist, sagen wir es mal so, ey. Die spielen aber doch lieber Super Smash Bros. Oder so. Oder Call of Duty. Ja, irgendwie sowas. Ja, aber für die ist das, oder sagen wir es mal anders, für die Mami, die zum Mediamarkt geht und denkt, was kann ich denn meinem kleinen Kevin, Austin, Peter, Hans, Fritz kaufen? Das Erste, was sie dort denkt, ist, ja, das ist Woolly World, das sieht aber süß aus. Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Punkt. Das Ding wird gekauft. Das Ding wird sich so verkaufen wie kein Mario vorher. Auf der Wii U. Ah, doch, das glaube ich schon. Auf der Wii U. Okay, auf der Wii U. Gibt es da so viele Super Marios? Eins. Na, okay. So, ja. Aber egal. Was ist denn das nächste, bitte? Yo-Kai Watch. Was ist das? Ist ein Spiel für die 3DS, fürs 3DS. Ja, ist schon raus. Ja, weiß für den nicht. Alten oder für den neuen 3DS? Muss man mal dazu fragen. Weiß ich nicht. Siehst du, das ist schlecht vorbereitet. Ja, weil Nintendo bin ich eh raus. Okay. Ja, ey, 3DS. Übrigens, kleine Backstory. Ich habe mir mal wirklich überlegt, mir ein 3DS zu kaufen. Ich wusste nicht mal, dass es einen alten und einen neuen gibt. Ja, es gibt jetzt ein New 3DS. Das war der Grund, warum ich mir keinen gekauft habe, weil ich nicht mal wusste, was ist. Da habe ich dann gemerkt, dass ich alt bin. Das ist ganz, ganz schlimm, ey. Dass du nicht mehr weißt, was ist denn jetzt alt und was ist neu. Der neue sieht wohl... Der hat einen zweiten Stick, glaube ich. Ach, dann musst du beidhändig sticken. Ja, der hat zwei Sticks. Und okay. Das sieht besser aus. Und da laufen auch nicht alle Spiele drauf, oder? Ganz komisch. Geile Sache. Geile Sache. Ja, Haken, oder? Haken. Mario und Luigi Paper Jam, auch 3DS. Also, erster Gedanke ist das wieder Mario und Luigi Paper Dingsbums? Also, ist das wieder mit diesem Schnitt, was so aussieht wie Papier? Das war grauenvoll, oder? Jein, hat Ich fand immer, das war der Vorläufer von Woolly World. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich finde halt immer schön, wenn die Jungs von Nintendo mal was machen, was noch keiner hatte. Mhm. Ich finde aber schlimm, wenn sie den Scheiß, den sie selber mal erfunden haben, 700 Mal wieder neu machen. Das ist übrigens 3DS. Mhm. Und ist nicht zu definieren auf den Bildern. Ach Gott, doch, ist Papercut. Bin ich raus. Ja. Ja, schade. Ja. Potenzial war da. Mario Tennis Ultra Smash. Ja, das ist halt wieder Mario Tennis, ne? Ja, aber warum denn Ultra Smash? Das ist ja wie hieß dieses Striker-Spiel nochmal? Ach, scheiße, ich sehe gerade nicht von hier. Das war ähnlich bescheuert. Doof. Nee, brauchen wir nicht. Weiter. Brauchen wir nicht? Oh, was mache ich da? So, kaputt. Copy-Paste. Ja, genau. Super Mario Maker. Ja, und das ist endlich mal was, wo ich sage, das würde ich fast neben Yoshi's Woolly World als Highlight der Messe oder der Nintendo Direct bezeichnen. Kannst du da dein eigenes Level bauen oder was ist das? Exakt. Exakt. Super Mario Maker ist quasi, wie der Name schon sagt, Mario Maker. Du kannst mit diesem Spielbaukasten, also das ist halt ein Mix aus beidem, kannst du dir eigene Super Mario Levels erstellen. Und, da kommen wir gleich noch drauf, das Ding ist halt richtig potent. Du kannst halt aus allen Engines, die bis jetzt bei Super Mario entstanden, ich glaube aus der 2D-Perspektive, also nicht 3D, sondern alles nur, was 2D bis jetzt erschienen ist, kannst du darüber bauen. Okay. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und da gibt es halt wieder, wie bei Dreams on Little Big Planet, gibt es dann natürlich wieder unfassbar kreative Arschlochkinder, die da Levels hinbauen, wo du denkst, so, jetzt im Ernst, wie soll ich das denn machen? Und da haue ich mal direkt den Querverweis drauf. Und zwar hat Nintendo nämlich dieses Jahr das erste Mal... Mit Amiibo-Support. Genau, mit Amiibo-Support. Du darfst jetzt Klötzchen bauen mit Amiibos. Ja, das ist, habe ich gerade gesehen. Nicht im Ernst. Stimmt das wirklich? Alter. Ja. Ist das Spiel direkt instant wieder scheiße. Warte mal, ich schicke dir den Link und dann guckst du mal bei 1 Minute 10 in dieses Video. Nein. Doch, das machst du mal. Scheiße, wo ist denn jetzt mein Ding ins? Entschuldigung. Mumble. Wo ist mein Mumble? Also, ja, ich rede in der Zeit mal weiter, während du redest. Da, Link ist da. 1.10. Ja, also Super Mario Maker mit Amiibo-Support für Yoshi's Woolly World und sowas. Vor 1.10 sogar noch. 1.6. Das Schöne ist, du kannst halt da Levels erstellen. Das ist cool. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr geile Sache, weil du kannst diese Levels auch nachspielen. Das ist ja halt wie Little Big Planet. Das ist ja ganz geil. Nur diesmal mit Mario. Das heißt, du hast halt auch die geile Steuerung wie bei Mario. Nicht wie die bei Little Big Planet. Die ist mitunter relativ bescheiden. Nein. Das Geile ist, Nintendo hat dieses Jahr mal wieder die World Championship ins Leben gerufen. Kennst du das? Nee. Nein. Das hatte Nintendo vor etlichen Zeiten schon mal. Da hat Nintendo halt die Besten der Besten in ihren eigenen Spielen gesucht. Das kam damals auch sogar über das Nintendo Magazin, haben sie es über rausgebracht. Und das war ein jährliches Event, wo dann halt die Besten der Besten gegeneinander angetreten sind in unterschiedlichsten Kategorien. Und dieses Jahr war das erste Mal seit, ich glaube, über 10 Jahren, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, das ist ewig her. Und da wurde halt getestet, wer der Beste ist in den neuesten Kategorien, wie Splatoon. Also der sollte den meisten ja im Begriff sein, das ist halt der Farben-Ego-Shooter auf der Wii U. Und in diversen anderen Spielen, die Nintendo rausgebracht hat, unter anderem in Super Mario Maker. Und da war halt, da haben sie Level bauen lassen oder die wurden von irgendeinem gebaut und das waren, also ich habe mir das Video angeguckt zum Teil über Rocket Beans und hab's gesehen, hab einfach nur gedacht so, was für Arschloch-Levels sind das bitte? Also du kennst ja die Fragezeichen-Klötzchen, ne, wo du gegen hüpfst. Ja, da kannst du Amiibos reinpacken. Wie jetzt? Da guckst du an! Nein, will ich nicht. Ist auch egal. So, und die haben es halt da gemacht, ne? Mhm. So, und da kommt ja normalerweise so ein Pilz raus oder so. Mhm. Zeugs halt, ne? Oder so ein Sternchen oder so. Ja, und dann kommt da einfach so eine blöde, fleischfasste Pflanze raus. Und killt dich. Okay. Und, das ist böse. Ja, und auch so ein Ding, wo du eigentlich denkst, ja, hier kann ich mich runterlassen, habe ich ein Bonuslevel. Nee, da kommt dann irgendwas anderes Böses. Fällt halt in Schlund voller Scheiße. Und nur so Zeugs, also richtig, richtig abgefuckte, richtig böse, fiese, schwere Level und da haben die halt auch den Besten gesucht und die haben da Dinge rausgehauen, ey, Sören, ohne Scheiß, da ist mir anders geworden, da ist mir wirklich anders geworden und ich fand das sensationell. Also diese World Championship ist quasi wie die MSL, also wie, okay. wie unsere Liga, wie die Zockerliga, nur das ist nochmal ein Tacken krasser, weil es halt über Nintendo läuft. Also, dass sie das wieder rausgebracht haben, fand ich sehr, sehr cool dieses Jahr. Und das war für mich mein Messe-Highlight auf der Nintendo PK. Okay. So bescheuert das klingt. Fand ich sensationell. Guck jetzt noch einmal das Video, oder? Ich will das nicht gucken. Doch, mach mal. Ich hab Angst. Guck mal, ich habe sogar extra noch den Link mit Timecode reingesetzt. Ja, ich merk's halt. Das ist der Burner. Das ist doch nicht dein Ernst. Entschuldigung, das ist. Dann rennst du da als Link rum oder was? Ja, genau. Ist das scheiße. So, lassen wir das. Ja. Lassen wir das, ist das Thema. Ja, lassen wir das, ist das Thema. Wir sitzen jetzt dreieinhalb Stunden hier. Wir haben gerade in gefühlten 7,5 Stunden ja. haben wir doch wirklich die E3 rumgebracht. Echt? Ich habe jetzt eine Bitte an alle, die jetzt noch zuhören. Vorhin hatten wir einen Kommentar, den habe ich nicht verstanden, den habe ich auch schon wieder vergessen. Deswegen, wer jetzt noch dabei ist, schreibt bitte als Kommentar unter dem Beitrag, wo wir das jetzt hier verlinken, eine 42. Mich würde echt mal interessieren, ob jemand das Ding durchhört. Das Ding wirklich durchhört. Ja. Glaubst du, dass das jemand durchhört? Glaubst du, irgendjemand antwortet also hier mit 42? Ich glaube, nach der letzten Resonanz, die wir im letzten Podcast hatten, wo exakt nicht ein Kommentar kam, ich glaube nicht dran. Also ich denke, nee, ich die meisten nicht werden ausgestiegen sein, als der Buddy rausgestiegen ist. Ja, also, Buddy ist halt ein System-Seller, ne? Ja, absolut. Aber wir beide rocken das Ding halt trotzdem mal so runter, einfach so, weil wir es können, weil wir sensationell sind. Wer wirklich durchgehalten hat, also das würde mich wirklich interessieren. Ja, mich auch. Man hat da so seine zwei, drei Verdächtigen, ob die es wirklich durchgezogen haben, würde mich interessieren. Wer keine 42 schreiben will, der kann auch uns persönlich anschreiben und einfach nur mal sagen, ja, ich habe zugehört, ich habe zu Ende zugehört. Oder anrufen oder whatever, anrufen, ja. Oder echt. Der soll einfach mich 42 sagen dann. nein, ich finde es halt krass, dass wir es jetzt irgendwie doch hinbekommen haben. So kriegen wir den Schwenk halt zum Abschluss hin. Dass wir es geschafft haben, doch innerhalb kürzester Zeit zwei Podcast-Folgen aufzunehmen, obwohl wir noch nicht mal eigentlich offiziell starten wollten. Wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt auf Uhr, Sören? 3:30 fast. Wir haben unser Versprechen gehalten. Wir haben über 5 Stunden gepodcastet jetzt. Stimmt. Mit einem Thema. Wir nennen ja den Podcast nicht umsonst Folge 000, Teil 2. Was auch bescheuert ist, wer nennt denn eine Folge 000 Teil 2? Egal. PlayStation Gentleman Club. Wir können's, weil wir haben euch versprochen, ihr wolltet Trash Talk, ihr kriegt Trash Talk. Ihr habt jetzt 3,5 Stunden volle Lotte Trash Talk gekriegt. Weil im ersten war es einfach zu wenig. Das war uns zu bieder, uns zu trocken, uns zu nüchtern. Wir haben zu wenig gelacht. Jetzt haben wir mal einen rausgehauen. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr wollt. Wollt ihr Teil 1 oder wollt ihr Teil 2? Seid ihr Team 1 oder seid ihr Team 2? Könnt ihr euch aussuchen. Oder habt ihr ein Wunschthema für die nächste? Habt ihr ein Wunschthema? Das wäre noch lustiger. Oder, genau. Ideen, sollen wir uns 7,5 Stunden über den HSV unterhalten? Nein. Da finden wir sicherlich Zeit für. Nein. Wir laden den Holle ein. Nein. Doch, den Holle können wir einladen, aber lass uns bitte nicht über den HSV reden. Ja, dann müssen wir, wenn wir einen Holle einladen, müssen wir über Destiny reden. Lass uns über den HSV reden. Okay. Wir werden es tun. Ihr werdet es erleben, ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, ist also, mir egal, wir werden es machen. Also ich gehe auch davon aus, dass wir es irgendwann wirklich hinkriegen, dass wir wirklich mal Holle hier an die Leitung kriegen. Ja, das ist also für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich habe auch noch so ein, zwei Sachen. Ich bin gerade mit dem Julian von, ja, ist der gute Mensch, von, ich habe den Podcast vergessen. Oh, ich bin so schlecht. Von Rumble Pack bin ich gerade dran. Okay. Eventuell werden wir den guten Mann auch noch zu uns mal kurz einladen können, aber wahrscheinlich nicht für 3,5 Stunden. Ja, aber es reicht ja schon, wenn man mal jemanden als Gast für eine halbe Stunde oder was, genau, dann, ganz ehrlich. Wir werden wenn sicherlich man da ein Thema auch mal, wenn der gute Hups mal eine Minute hat, werden wir vielleicht ihn auch mal so ein, zwei Themen befragen können, wie wir es da so halten und so weiter. Also genau. wir werden weiter als, dranbleiben, hoffen, genau, auch, dass wir... Auch dich als jetziger Zuhörer, du könntest mal potenziell Gast hier bei uns sein. Exakt. Wenn du nämlich ein Thema hast, wo du besonders was zu sagen könntest oder wie auch immer. Also ich glaube, da sind wir relativ offen. Ja. Wir sind eine Community, wo jeder auch mal was sagen kann oder sagen darf oder wie auch immer. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt was zu Destiny sagen, dann bist du raus. Ja. Davon haben wir genug. Destiny geht gar nicht oder Amiibos. Genau, oder Amiibos. Wenn du aber sagst, ja, ich kann was sagen zu The Last of Us oder Dying Light oder keine Ahnung was, und wir machen mal wirklich eine Sendung, wo wir über sowas reden, wer auch immer das von uns macht, wir sind ja ein relativ breit gefächertes Moderatorenteam, dann kannst du durchaus dabei sein. Also ich glaube, da sind wir relativ offen. Soll ja auch ein Gemeinschaftsprojekt irgendwo sein, wo jeder was von hat. Genau. Und wenn du ihr noch ernste nicht Themen besprechen wollt, nur so als Tipp von uns. Ernste Team. Sucht euch bitte nicht Sören, Micha oder Rudi aus. Ja, könnte nicht so hilfreich sein. Nehmt euch lieber den Andreas oder den Martin. Da könnte vielleicht noch was bei rumkommen. Bei uns dreien wird es dann relativ eng. Ja, das wird schon schwierig. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Muss ich sagen, auch wenn es jetzt 3,5 Stunden geht, und ich merke die 3,5 Stunden auch. Ich merke die auch, ja. Mein Bier ist nämlich immer noch alle. hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch nicht Mitglied des PlayStation Gentleman Club seid, wir sind eine Community bei Google Plus. Gott, das habe ich komplett vergessen, dass uns Leute zuhören, die nicht bei uns, oh Gott. Ja, also wenn ihr noch nicht dort Mitglied seid, euch der Podcast gefällt, kommt, tretet uns bei, wir sind eine Community bei Google Plus. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, schreibt uns an, kommentiert hier oder wie auch immer, dann geben wir euch gerne einen Link. Auch wenn wir Gentleman Club heißen, heißt das nicht, dass Frauen bei uns unerwünscht sind. Wir haben schon einige Frauen bei uns, die dort beigetreten sind. Wir spielen lustig miteinander, wir tauschen uns gegenseitig aus. Wie gesagt, wir haben montags immer so eine kleine Battlefield-Runde. Wir haben zwischendurch so einen Gaming-Donnerstag, der ist leider momentan ein bisschen eingeschlafen, aber den werden wir garantiert auch wieder einführen. Exakt. Und wir sind für viele Schandtaten bereit, sage ich mal so. Genau, und auch wenn wir Gentleman's Club heißen, wir sind nicht so stocksteif, wie ihr jetzt wahrscheinlich gehört habt, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, ihr Wahnsinnigen. Also wer jetzt immer noch zuhört, der ist wirklich wahnsinnig. Wir sind nicht so stocksteif, wie der Name das vermuten lässt. Also wir sind eine sehr, sehr ruhige und sehr, sehr lustige Community. Mitten in den Voice-Chats eine ganze Menge Trash-Talk zum Teil, also was wirklich sehr, sehr lustig ist. Und es haben sich schon sehr, sehr viele Freundschaften gebildet bei uns im Club. Und wer reingucken möchte, ey, schaut rein, fühlt euch ungezwungen. Es ist immer was Schönes bei uns. Also ich bin bis jetzt... Letztes Wort. Ich glaube, vor einem Jahr oder so zum PlayStation Gentleman Club gekommen. Und ich muss sagen, ich habe viele nette Leute kennengelernt. Ich habe dadurch viele Leute getroffen, mit denen ich zusammen mein Hobby mit, und zwar das Gaming auf der Konsole, teilen kann. Und es ist viel, viel einfacher, so Leute für gewisse Multiplayer-Partien oder wie auch immer zu finden. Und das war für mich genau das. Also ich finde es gut. Wie gesagt, ich habe darüber den Mick kennengelernt. Ich bin relativ schnell, dadurch, dass man sich relativ gut verstanden hat, habe ich das Glück, dass ich zu den Moderatoren gehöre, wo ich mich nochmal herzlich für bedanken darf. Ja, ist so. Das ging ja wirklich ratzfatz bei mir. Und wie gesagt, kommt vorbei, guckt rein. Ihr müsst nicht immer irgendwie was schreiben. Es gibt auch Tage, da wird bei uns gar nichts geschrieben. Selbst wenn ihr Probleme habt oder sowas mit der Konsole, könnt ihr das bei uns posten. Wir helfen dann. Wir sind, wie gesagt, eine große Community. Ich glaube jetzt mit knapp 200 Mitgliedern oder so. Weißt du das? Ja, wir sind weit über 180 auf jeden Fall schon mal. Ich habe lange nicht mal geguckt, wie viel die jetzt genau sind. Ich kann 100, mal kurz... Weit über 180, wir sind 182 Mitglieder. Wir waren mal 187 vor kurzem. Also es haben sich dann jetzt 5 verabschiedet. Ja gut, man hat halt immer ein bisschen Schwund, aber das ist ja normal. Wer nicht bei uns bleibt, ist selbst schuld. Eben. Ihr verpasst zum Beispiel einen Podcast. Genau, der jetzt schon 3 Stunden 34 geht. Und ich glaube, damit sollten wir uns so langsam verabschieden. Dein letztes Wort, Mick? Mein letztes Wort, kauf keine Amigos. Mein letztes Wort, kauft Amigos. Nein! Moment, nein. Ich revidiere mein letztes Wort. Hört nicht auf Sören. Nein, wenn ihr Amiibos kaufen wollt, kauft euch die, ist mir wurscht. Echt. Nicht mal, wenn ihr so dumm seid und dafür Geld ausgibt. Das muss jeder selbst wissen. Ja. Es gibt halt die Leute, die das machen, ist für mich okay. Nein, alles gut. Wer Amiibos sammelt, euch verstehe ich alle. Wer Amiibos auf seinem Tablet chillt, der hat für mich nicht mal alle Latte am Zaun. Punkt. So, und damit war's das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt noch dabei ist, denkt an die 42 im Kommentar. Und habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass wir den Podcast irgendwie morgen oder so dann online stellen können, auf einem Sonntag, damit ihr auch viel Zeit habt zum Hören. Ich muss mal gucken. Ich werde das gleich dem Jan schicken, der sich wieder bereitwillig dazu erklärt hat, uns da wieder zu unterstützen. Herzlichen Dank nochmal, lieber Jan. Genau, danke. Vielleicht hörst du ja bis zum Ende und schreibst uns eine 42 direkt mit ja in den hören. Titel. Schreibst direkt in den Titel 42 mit rein. Nein, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif.